Also willkommen, liebe Zuhörer, zur ersten Folge von Automotive. Und wir haben eine ganz, ganz interessante Gästin heute hier und mit einem Nick, der, glaube ich, schon ganz viel erklärt, worüber wir heute sprechen wollen. Aber ich finde den Nick unter Umständen kontrovers und deswegen, liebe Lilly, musst du deinen Twitter-Nick mal einführen und erklären. Ja, du meinst Ducati-Maus. Ja, aber genau. Ja, hallo, ich bin die Lilly und der Nick Ducati-Maus ist eigentlich so ein bisschen aus der Not geboren, weil man sitzt vorm Rechner und denkt sich so, ja, hier tolle neue Technik, ich brauche jetzt einen Nickname für Twitter. Mhm. Das war irgendwie vor 10 Jahren oder so, als ich da bei Twitter mal eingestiegen bin oder vor 8 Jahren und dann überlegt man da krampfhaft und versucht kreativ zu werden und naja, was liegt näher, als sich an seine Hobbys zu erinnern? Ja. Und so wurde es dann die Ducati-Maus. Und mit den Mitfahrern bist du auch so genannt worden oder hast du dich dann einfach, hätte ja sein können, dass du schon lange in der Szene als Ducati-Maus bekannt ist und dann überträgst man das dann eigentlich, okay. Nee, ich bin auch eigentlich im Grunde auch in diesem Computer- und CCC-Umfeld nicht als Ducati-Maus bekannt. Ich bin selber immer ein bisschen befremdet, ja. wenn ich Leute aus dem Umkreis nach ihrem Namen frage und dann irgendwie so ein Nickname um die Ohren bekomme. Also ich bin als Lilly bekannt. Okay. Das mit dem Nickname in der Chaos-Szene ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, weil es gibt halt 24 Thorstens, 17 Michaels im direkten Umfeld. Und wenn man dann über einen so einen Michael spricht, dann weiß man nicht, über welchen Michael man spricht und so gibt es halt diese ganze Nickname-Szene und es ist auch ganz interessant, manche Leute, die neu in der Szene sind und keinen Nickname haben, werden auch benannt. Das finde ich auch so ein bisschen befremdlich, dass dann Leute auf einmal so einen Nickname zugewiesen bekommen und die den dann auch annehmen, ja. Und auch damit in der Öffentlichkeit, in Anführungszeichen, also Twitter, wie auch immer, dann auftreten. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass es Leute aus der Hacker-Szene gibt, die ich seit 20 Jahren kenne und wo ich dann auf einmal den sogenannten bürgerlichen oder Klarnamen das erste Mal höre. Und so ist mir das bei Papillon gegangen. Ich habe den Namen aber sofort wieder vergessen. Also ich weiß nur, dass, ach, du bist das. Und aber es war dann so, das lasse ich einfach nicht mehr an mich heran. Für mich ist es Papillon oder Starbucks. Ich weiß nicht, wie die Menschen in echt heißen. Manchmal kriegt man das ja mit. Wobei letztlich im normalen Leben, also außerhalb jetzt von dieser Nerd-Szene, ist es ja so, dass Nicknames, also Spitznamen, in der Regel auch nicht selber ausgewählt werden, sondern Leute den vergeben. Also genau. Lilly ist auch nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Wie ist das denn passiert? Den hat relativ systematisch meine frühere Freundin ausgesucht, indem sie sich einen Zettel genommen hat und geschaut hat, was man von meinem Namen, der im Ausweis steht, alles ableiten kann. Ja. Und dann kam sie über verschiedene Varianten von Lini und Li und La und Lu irgendwann zu Lilly. Ist auch so ein guter, prägmanter Name, weil man kann das gut rufen, das ist kurz, das ist halt nicht irgendwie Hans-Jürgen, Sebastian, irgendwas, sondern es ist halt, ja. Ja, und bei mir ist es relativ schön abgetrennt bei der Firma. In der Firma nennen die Leute, mit denen ich per Du bin, mich bei meinem Rufnamen, wie er im Ausweis steht. Und im privaten Bereich ist es einfach Lilly. Okay. Das trennt so ganz gut das Private vom Geschäftlichen. Okay. Hast du schon die Situation gehabt, dass mal Freunde von dir irgendwie mit Leuten aus der Firma irgendwie zusammenstanden und die einen riefen dich so, die anderen riefen dich so und beide guckten irritiert? Nein, aber diese Irritation habe ich tatsächlich in der Kirchengemeinde erlebt, in der ich jetzt seit 2,5 Jahren bin. Da habe ich mich halt auch gleich mit Lilly vorgestellt. Mhm. Und irgendwann sprach dann mal jemand von meinem tatsächlichen Namen und die Leute haben komisch geschaut, wer soll das sein? Die kennen wir nicht. Aber diese Trennung zwischen privat und beruflich, Hackbeat macht das mit den Smartphones? Genau, mache ich auch, ja klar. Ja. Andere nach Namen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe als Kind darunter sehr gelitten, dass ich quasi keinen tollen, nickfähigen Namen hatte. Ja. Und dann habe ich mich irgendwann so dran gewöhnt, dass ich meinen echten Namen einfach so eingesetzt habe wie Nick. Mhm. zum Beispiel auf Twitter. Wo das dann einfach zusammengezogen ist. Und später, als ich dann ja, nicht mehr jugendlich, aber ich glaube, ich war 18 und dann war jemand, den kannte ich nur über Brief, damals gab es Brieffreundschaften und auch das, was heute soziale Netzwerke sind, das lief alles über Post und war genauso anstrengend mit den Flame Wars und so und genauso intensiv und toll. Und dann sagte bei so einer Real-Life-Begegnung, ach, du bist Gregor Sedlak, also dein Name, ich habe mir da jemand ganz, ganz viel, viel älteren drunter vorgestellt und das fand ich natürlich toll. Okay. Weil hat er es anhand des Namens gemacht? Weil er dachte, das ist irgendwie ein Name zu der Zeitpunkt, den nur in Anführungszeichen Ältere bekommen haben? Oder? Das kann ich jetzt im Nachhinein, das ist ja schon über 30 Jahre her. Hättest du damals mal nachgebohrt. Hätte ich damals nachgefragt. Und sag mal, wir haben uns kennengelernt bei so einer Vorstellungsrunde beim letzten, dem 32. Chaos Communication Kongress, ne, im Sendezentrum. Mhm. Das Sendezentrum ist ja so ein Podcaster, Cluster, Service und Anlaufpunkt, der insbesondere, also die Sendezentrum machen verschiedene Veranstaltungen und stehen ja auch hinter dieser Podcaster-Konferenz Subscribe zum Beispiel. Aber auf dem Kongress ist das so eigentlich wie so ein Village für die Podcaster. Und was ich jetzt bei deiner Vorstellungsrunde bin ich komplett auf diesem Ducati-Ding hängen geblieben und habe überhaupt vergessen, was hast du da eigentlich gesucht, was hast du da vorgestellt bei dieser Vorstellungsrunde? Ich habe im Prinzip gesagt, sollte jemand im süddeutschen Raum so in der Nähe von Stuttgart sein, der gerne podcasten möchte. Ich habe vor gut 10, 11 Jahren mal eine Zeit lang gepodcastet. Mhm. Und das dann nach, glaube ich, 24 Folgen meinen Zwiebelfunk, so hieß es damals, eingestellt. Okay. Und habe einfach nur gesagt, falls irgendjemand Lust hat, Podcast zu machen, weil ich würde durchaus wieder Podcast machen, aber nicht alleine. Ja. Ich habe den damals alleine gemacht und hatte 2, 3 Mal Gäste. Mhm. Und das waren im Grunde die besten Folgen. Mhm. Und alleine würde ich nicht mehr podcasten wollen. Ja. Das ist wie Tischtennis gegen so eine hochgestellte Hälfte. Ungefähr so, ja. Also da gibt es ja auch gerade im Sendezentrum natürlich die Kategorie, wo man nach Podcasts und Podcaster mit Podcaster suchen kann. Das funktioniert auch relativ gut. Wenn man da jemanden sucht, der vielleicht gleichgesinnt ist und zu zweit macht es auch mehr Spaß, kann man da wenn ich jetzt noch in der Gegend von Frankfurt wäre, da war ja auch dort im Sendezentrum ein Mädel, die hat Franziska Nayar, ne? Glaube ich. Ich weiß den Namen die nicht. Über den FSV Frankfurt, glaube ich. Die ist so ein FSV Frankfurt-Fan. Es ging um Maschinenbau. Ja. Die hat einen ähnlichen Beruf oder sogar den gleichen wie ich und oder meinen ursprünglichen Beruf und die ist auch ganz begeistert von CNC-Fräs und Werkzeugmaschinen und wollte eigentlich darüber einen Podcast machen. Okay. Aber da ist halt der Weg dann einfach ein bisschen zu weit. Gut, ich meine, es gibt natürlich jetzt echt ganz gute Systeme, um so Remote-Podcasts aufzubauen, sodass man sich vielleicht einmal für so ein Kick-Off mal zusammentut und gemeinsam wirklich in einem Raum aufnimmt, aber es gibt einige Podcasts, die regelmäßig entstehen, wo das für einen, sag mal jetzt nicht mit so einem technischen Wunderohr ausgerüsteten Zuhörer nicht mehr ersichtlich ist, dass die teilweise auf unterschiedlichen Kontinenten zusammensitzen. Das heißt, dieser Aufruf hat jetzt nicht so geklappt. Aus dem süddeutschen Raum hat sich jetzt niemand bei dir gemeldet. Nein, aber ich muss auch natürlich dazu sagen, dass es mir trotzdem nicht langweilig wurde im letzten halben Jahr. Ich habe ja Anfang des Jahres auch unter dem Namen Zwiebelfunk einen Blog gestartet, der momentan recht unregelmäßig, aber dafür dann mit längeren Texten beschickt wird und auch mit den anderen Projekten, die ich so am Laufen habe, wir werden ja gleich noch drauf zu sprechen kommen, bin ich eigentlich auch so gut ausgelastet. Wenn sich was ergibt, ist mir klar mit der Technik, dass diese Remote-Geschichte halt ganz gut funktioniert. Allerdings kann ich mir halt so ein Podcasten mit jemand auch eigentlich nur vorstellen, wenn ich zuerst zu dem auch eine gewisse freundschaftliche Beziehung aufbauen kann. Und jetzt rein nur damit ein Podcast produziert ist. Also da müsste mehr vorausgehen, sage ich mal. Ja. Das ist jetzt was anderes, wenn ich jetzt nicht so wie eingeladen. Peter und mir, wir kennen uns auch gar nicht. Genau, wir machen das, ist uns zugelaufen. Ja. Genau, müssen jetzt miteinander klarkommen. Wir wurden einfach in so eine Gruppe reingesteckt und müssen jetzt einfach miteinander klarkommen. Das macht ihr gut. Und dein Zwiebelfunk-Blog, was ist da? Hast du da einen thematischen Schwerpunkt? Naja, der Name Zwiebelfunk, den ich ja damals auch schon bei dem Podcast gewählt hatte, der kommt ja daher, dass die Esslinger einen Spitznamen haben und dieser Spitzname lautet die Zwieblinger. Okay. Also die Esslinger, die haben eine ganz besondere, ganz besonderes Verhältnis zur Zwiebel. Mhm. Und zwar, das kommt daher, dass es eine… Das ist deine Heimatgemeinde. Genau, also in Esslingen wohne ich, das ist, liegt in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Und da geht eben die Sage, dass im Mittelalter irgendwann der Teufel nach Esslingen kam, verkleidet als Edelmann. Und sich umgeschaut hat und ging auf den Markt und hat da die ganzen das Obst und Gemüse sich angeschaut und dann ging er zu einer Marktfrau hin und hat gesagt, ah, wunderschöne Äpfel haben sie hier und hat ihr so Honig um den Mund geschmiert und sie hat aber gesehen, dass an seinem Gewand unten der Pferdefuß rausschaut. Ja. Ne? Also sie hat ihn erkannt. Und hat ihm dann anstatt eines Äpfels eine Zwiebel gereicht. Mhm. Und er hat also herzhaft reingebissen und dann ausgespuckt und geschrien, oh, ihr Esslinger, eure Äpfel, die schmecken ja wie Zwiebel. Deshalb sollt ihr jetzt Zwieblinger heißen. Ja. Und diese Sage wird immer gerne erzählt, wenn so Stadtführungen und solche Sachen gemacht werden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich den Podcast damals Zwiebelfunk genannt habe, weil es da hauptsächlich eigentlich um die Stadt Esslingen ging, um Events. Ja. Also ich habe mich immer ein bisschen vorbereitet, geschaut, was gibt es für Veranstaltungen und was ist so Aktuelles in der Stadt passiert und zu erzählen. Ja. Das war jetzt auch so ein bisschen der Plan für den Blog, der driftet aber gerade mehr so in Richtung Berichte über meine aktuellen, doch eher techniklastigen Projekte ab. Mein erster Eindruck war, Zwiebelfunk war irgendwie irgendwas mit Tor-Projekt, irgendwas Technisches. Ja, nee, es hat nichts mit dem Onion-Protokoll, mit dem Tor-Projekt zu tun. Es ist jetzt leider so, dass ich meine damalige Domain zwiebelfunk.de damals dann eben aufgegeben hatte und die jetzt von irgendeinem Domain-Host, also oder so ein Domain-Händler geschnappt wurde und der möchte da irgendwie einen Haufen Geld. Deshalb musste ich jetzt halt mir was anderes überlegen, habe jetzt die zwiebelfunk.eu Domain registriert. Ja, ist dann in den Shownotes genau. in jedem Fall vertreten. Und wo du sagst, das driftet in Richtung deines Hobbys und deiner Leidenschaften ab. So ist das jetzt eigentlich in der Vorgeschichte auch passiert, weil auf der Suche nach interessanten Gästen, auch mit einem ganz klaren thematischen Schwerpunkt, ich wollte eigentlich schon immer mal was über Motorräder podcasten, habe das als Person immer nur als Gast bei anderen Leuten, vor allen Dingen bei Tim, aufgetreten bin, habe ich dem Tim das schon mal für ein CRE empfohlen, einfach weil es im CCC-Umfeld auch so ein paar richtig knallharte Motorradmenschen gibt. Ich bin ja eher so ein Softloader, ja. Und aber Tim fand das, glaube ich, irgendwie nicht so aufregend und ich wollte eigentlich darüber mal nerden und dachte mir, okay, jetzt mit Leitmedium und Picknick am Wegesrand gibt es ja jetzt eine eigene Show und dann kann man ja alles irgendwie, wird ja wohl irgendein Science-Fiction-Zugang zum Thema Motorrad auch geben, sei es Ghost Rider oder was weiß ich, Star Wars Teil 3, wo sie auf Endor oder so mit dem, genau. mit diesen Tron, ja, ja, genau, das ist wahrscheinlich sogar das wäre so das Beste. Um dann quasi über diesen Science-Fiction-Einstieg daran zu kommen. Aber jetzt hatte sich im sehr spontan bei der Subscribe, nämlich der Hackpete und ich uns zusammengetan und gesagt, jetzt machen wir einfach mal einen Podcast über unsere gemeinsame Leidenschaft. Er macht das ja sowieso schon in seinem Essen und Trinken und genau. gutes Leben. Und dann haben wir gesagt, jetzt könnte man das ein bisschen in den Bereich, wie wir es nennen, radzentrierte Lebensaspekte bringen. Und da ist es natürlich toll, dass jemand mit deiner Expertise und deiner langen Geschichte mit Motorrädern entsprechend hier bei uns ist. ich muss vielleicht mal kurz intervenieren. Mir ist es auch aufgefallen, als ich einen deiner anderen Podcasts schon mal angehört habe. Ich kann mit dem Wort Gästin gar nichts anfangen. Ich bin auch durchaus gerne Gast, einfach. Aber es ist, glaube ich, heute korrekt so zu beziffern. Ja, es ist inzwischen, hat sich... Ich glaube, es ist wirklich auch ein Duden-zertifiziertes Wort. Nicht alles, was neu ist, ist also mir verbiegt es da immer noch die Gehörgänge, wenn ich das höre. Also ab jetzt bist du nur noch unser Gast. Gut. Genau, es steht auch im Duden drin. Ich werde es auch gleich verlinken. Gästin steht im Duden drin. Okay. Ja, es ist absolut da in der gesellschaftlichen Mitte angekommen. Jetzt erzähl doch mal, seit wann fährst du denn? Auf zwei Rädern mit Motor dran und drum. Mit oder ohne Führerschein? Naja, also. Naja, ich, nein, ich habe. Ohne Formalien. Ich habe mit 16 begonnen mit dem 80erle, wie man bei uns gesagt hat, also 80 Kubik. Bin aber davor schon mal hin und wieder so mit Schwagers Moped oder Mofa mit 50 Kubik da irgendwo durch die Weinberge bei uns. Aber im Grunde beginnt es mit 16 damals mit einer Hercules Ultra 80 LC2 oder sowas. Ohne jetzt, dass du zu viel von dir preisgibst, doch, das würdest du. Dann würdest du ja sagen, aber in welchem Jahrzehnt bewegen wir uns denn da? Wir sind schon über die 20 Jahre drüber jetzt, über die 20 Jahre Motorradgeschichte, ja, bei mir. Also man hätte es wahrscheinlich nachher auch an der Anzahl Motorräder, die wir jetzt noch aufzählen, bemerkt. Und diese 80er, das war so eine Klasse für 16-Jährige, oder? Genau. War das, wie hieß da der Führerschein? 1B, oder? 1B war das. Glaube ich, 1B hieß das, Richtig. Und die hatten wie viel PS, also 80 Kubik? Die hatten 80 Kubik und waren, also man muss vorausschicken, davor gab es die sogenannten, davor gab es die 50er, also so ich weiß nicht wie lange vorher, aber so mein damaliger Schwager, der so gut 15, 18 Jahre älter war als ich, der fuhr noch diese 50er. Ja. Und die waren im Grunde nur über den Hubraum begrenzt. Es gab damals die Mofas, die hatten 50 Kubik, aber 25 km/h. Und dann gab's eben die sogenannten schnellen 50er. Mhm. Die waren nur über den Hubraum begrenzt und fuhren dann schon so an die 100 Sachen. Ja. Machten dabei aber einen Höllenlärm. Mhm. Das ging natürlich unheimlich auf Drehzahl. Das waren dann alles so zu Zweitakt. Das waren damals nur Zweitakter, kann man sagen, genau. Und der Gesetzgeber hat ja dann irgendwann begonnen, die Lautstärke der Fahrzeuge sehr stark zu regulieren. Und das führte dann dazu, dass diese 50er auf 50 km/h auch limitiert wurden. Das waren dann die sogenannten Mokicks. Und es wurde dann eine neue Klasse eingeführt. Das waren die Leichtkrafträder, LKR-Leichtkrafträder. Die gibt es eigentlich heute noch. Und die Vorgänger hießen Kleinkrafträder. Und die 80er hießen dann Leichtkrafträder, die waren auf 80 Kubik bei 80 km/h limitiert. Das heißt, die hatten so zwischen 7 und 9 PS irgendwo um den Dreh. Also ich glaube, meine hatte 8,5 PS nominal oder sowas. Das ist aber schon ganz schön, um ein bisschen unterwegs sein zu können. Und damit kommt man ganz gut voran, ja. Mein Bruder wollte sowas auch mal haben. Hat mein Vater dann gesagt, was, 80 Kubik und 80 Kilometer pro Stunde, also damit kann man ja auf der Autobahn fahren, und dann fand er das nicht mehr so gut. Wobei ich eher genau, sagen mit würde, allem, was über 60, laut Papiere über 60 fahren darf, darf man auf Schnellstraßen und Autobahnen, Wir Verkehr behindern. Ja. Aber andererseits ist es halt. Mit ein bisschen Rückenwind und Heimweh waren die schon auch 100. Ja, aber bedenke natürlich auf der Autobahn mit so einem Gefährt, wenn ich dann mal so ein LKW überhole, das ist halt nicht so witzig, gell? Naja, die dürfen ja eigentlich auch nur 80 fahren. Ja. Also in der Regel waren wir nicht langsamer als LKWs. Mhm. Also das heißt, du hast das auch ausprobiert auf der Autobahn? Ich bin hin und wieder auch auf der Autobahn gefahren, also kleinere Strecken und auch einmal in Urlaub Richtung Süden runter. Ja, das war jetzt nichts, was man so, was man gerne gemacht hat, aber um mal Strecke zu machen. Ja, ja. Und so in der ganzen Clique war das einfach so ein Must-Have, wie heute so ein Smartphone. Absolut. Absolut damals. Wir haben schon in der Schule, wir haben ein Jahr vorher schon immer in unsere Hefte die Mopeds reingemalt. Mhm. Und das war, ich lag auch ein Jahr vorher schon meinem Vater in die Ohren. Ja. Der konnte es nicht mehr hören. Der hat dann irgendwann ganz entnervt gesagt, ja, du kriegst dein Moped mit 16, aber lass mich jetzt in Ruhe. Ja. Das ist faszinierend. Mich hat das überhaupt nicht gereizt. Ich bin eigentlich über diese normale Führerschein, also Pkw-Führerschein-Geschichte so an die motorisierten Fahrzeuge rangekommen. Wie war das bei dir? Naja, ich bin ja schon neueres Semester sozusagen. Da war das halt, dass ich mit meinem Autoführerschein nur 50 Kubik fahren durfte und natürlich mich, dass es schon im Gashahnarm schon sehr juckte, aber ich dann zum Glück vernünftig genug war und auch keine Knete hatte, ganz ehrlich gesagt, nach dem Autoführerschein dann direkt den Motorradführerschein zu machen. Ja, aber ab 14 oder 15 dürfte man ja so ein Mofa fahren. Habe ich nicht gemacht. Also da, wo ich aufgewachsen bin, da hatte man immer schon so Leute, die irgendwie so zwar nur ein Mofa fahren durften, aber die haben da irgendwelche Stifte entfernt und irgendwo geschliffen und gemacht und dann sind sie dann durchs Dorf gepäst. Und für mich ist es klar, das ist so der prototypische Mofa-Rocker, der eigentlich mit so einem komplett unterentwickelten Gefährt, aber schon enorme Fahrkünste und Geschwindigkeiten dann auch erleben dürfte, sodass das, glaube ich, dann in den höheren Klassen, die waren dann schon irgendwie trainiert. Ja. Ja? Ich sage das als Späteinsteiger mit über 40 bin ich aufs Motorrad erst gekommen und deswegen sind diese ganzen Abläufe und auch ja, ich habe einfach eine gewisse Hemmung, Dinge schnell anzugehen, die, glaube ich, ein Mofa-Rocker, ja, so derjenige, der da im Teenie-Alter mit sozialisiert ist, wahrscheinlich gar nicht hat, weil er das schon immer so gekannt hat. Was meinst du jetzt mit schnell angehen? In den Bergen, in den Alpen, wenn ich mit meinem Motorrad unterwegs bin und fahre den Pass runter, dann würde ich nicht mir im Käfer nicht davonfahren können. Okay. Weil ich einfach mit dem Auto genau dieses Grundvertrauen habe und einfach weiß, was geht und das auch bis zu 99,9% ausloten könnte. Und wenn es dann die 27 kehren, das Schliff, sei auch, hätte ich halt das Problem, okay, wann fängt das Fading an, ja, an der Bremse? Ja, okay, jetzt verstehe ich es. Ist interessant, weil mir geht es genau andersrum. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, heute noch nach über 20 Jahren, dass diese 2 Jahre, die ich auf 2 Rädern quasi den 4 Rädern oder dem Autofahren voraus habe, dass ich heute noch, gut, es nivelliert sich jetzt langsam ein, aber lange Zeit hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich eine bessere Motorradfahrerin bin, als ich Auto fahren kann. Ja. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man, was weiß ich, mit 18 einen Autoführerschein macht oder wie gesagt, mit 41. Ich habe dann extra auch wirklich gedacht, okay, es geht jetzt nicht nur darum, diesen Führerschein zu haben, sondern habe dann auch Kurse gemacht, Intensivkurse, um so ein bisschen ranzukommen. Natürlich war es dann doch so, das richtige Lernen passiert dann doch im Ernstfall. Ja. Ja. Denn ich bin dann halt den Pass hochgefahren und dann wollte ich auch das Stilfzeil auch runterfahren. Mhm. Und dass das gar nicht so einfach ist, habe ich dann erst später so bei der Lektüre erfahren. Dass es, also insofern war ich dann ganz stolz, dass ich das relativ ohne Probleme geschafft habe und es hat mich auch niemand überholt. Ich war jedenfalls kein Verkehrshindernis, da runterzufahren. Und ich hatte nun erschwerte Bedingungen, weil ich auf so einem Supersportler beim ständigen Bremsen in den Kehren ist. Es ist ja wirklich wie Liegestütze und dann muss man gleichzeitig sehr filigrane Dinge hinsichtlich Gas, Handbremse auf der rechten und Kuppeln auf der linken und gleichzeitig lenken und auch noch das Gewicht drauf stutzen. Und ich hatte noch so ein recht schwer, all mein Gepäck auf dem Rucksack. Mhm. Und da habe ich gemerkt, holla, Ja, zu Talfahren ist extrem unangenehm im Motorrad, geht mir auch so. Also lieber hoch den Berg. Ja, ja. Ja. Der Punkt ist natürlich, wenn du mit so einer Supersportler unterwegs bist, wie ziehe ich meine Freunde auf? Bei bis zu 120 km/h musste ich abstützen und ab 120 km/h musste ich die ganze Zeit irgendwie festhalten. Also so eine komfortable Möglichkeit zu reisen gibt es halt nicht. Gell? Wenn du dann eher mit so einem Sporttourer unterwegs bist, wo du auch eine angenehme Haltung hast, dann kannst du halt diesem Problem mit, ich habe noch irgendwie einen Rucksack an, das Gewicht drauf und muss mich die ganze Zeit von meinem Lenker, von meinem Stummellenker am besten noch extrem abstützen und da die ganzen mechanischen und Elemente zu bedienen, statt irgendwie da gemütlich durch die Gegend zu tuckern. Kann ich gar nicht verstehen, weil diese Abstützungsleistung in der Regel, wenn man nicht das Stülfzer Joch runterfährt, dauernd, kommt aus der Bauchmuskulatur. Normalerweise, wenn man es richtig macht, ja. Ja. Genau. Und so mache ich das in der Regel auch, aber wie gesagt, in diesen extremen Fällen rutscht man einfach so selbst über diesen Tank, selbst vom Superbike, kommt sehr, sehr viel Last auf einmal auf die Arme. Und ist gar nicht eine Frage der Kraft, sondern einfach, dass man doch präzise sehr, sehr viele Dinge über die Hände erledigen muss. Und das ist schon faszinierend, weil das ganz anders ist als beim Auto, was man da eigentlich austarieren muss. Und dann kommt noch hinzu, also zumindest bei meiner Maschine, ich muss in den Spitzkehren immer mit der Kupplung arbeiten. Also diese Geschichte wie, ja, da fährt man im zweiten Gang untertourig raus und also ich muss in den ersten Gang zurück, was immer sehr unangenehm ist, weil sehr starkes Schleppmoment. Dann wird es kipplig, einfach dadurch, weil es nicht mehr so richtig smooth ist. Also man braucht relativ viel Stützgas wiederum. Dann darf man nicht zu viel geben, sonst schwirrt es einem ja ab, weil es sehr, sehr kurz übersetzt ist dann. Und also deswegen arbeitet man am besten mit der Kupplung. Sonst kommt man gar nicht richtig um die Kurven. Ich fand das jetzt auch nicht weiter schlimm, aber das ist halt nochmal neben dem Bremsen. Aber hat die so wenig Drehmoment von unten raus? Nee, gar nicht. Nur die hackt komplett. Also bei unter wirklich 3,5 hackt die Maschine auf der Kette. Das ist vielleicht der Grund, warum ich nicht gern Einspritzer fahre. Ja. Spritzer. Einspritzer. Einspritzer, achso. Einspritzer. Da kommen wir bestimmt nachher noch dazu. Nee, da kommen wir doch gleich jetzt. Wir können doch über alles sprechen. Genau, jetzt. Wir hatten es ja schon mal davon. Du deckst im Prinzip oder ich decke im Prinzip diese Fraktion bei Ducati jetzt bis Ende der 90er Jahre, 97 ab, die Vergasermodelle und du dann quasi das kommende, die Einspritzmodelle. Ja, plus noch du wahrscheinlich die luftgekühlte Fraktion. Ja. Und zwei Ventiler. Richtig. Mhm. Und ich die wassergekühlten, Vierventiler, Einspritz, computerisierten Teile der Neuzeit. Ja. Und genau. Ich habe ja ein paar Einspritzmodelle auch Probe gefahren, eine BMW, eine Ducati. Und ich bin mit keiner zurechtgekommen. Ja. Einfach von dieser Motorcharakteristik her. Ich kann es auch gar nicht sagen, weil ich ja nie was anderes gefahren bin. Meine Fahrschulmaschine wird wahrscheinlich eine Einspritz, ich weiß nicht, es war eine Bandit, vielleicht war es auch ein Vergaser, Vergaser? Das weiß ich nicht mehr, was das war. Kann das jetzt nicht weiter. Also ich bin nichts anderes gewohnt. Ich kann auch hinsichtlich dieser Bückling-Geschichte, Bückeisen-Sache auch gar nichts dazu sagen. Mein Vergleich ist mein Rennrad, zu meinem Motorrad und dagegen ist mein Motorrad ein bequemes Sofa. Ja, so. Und dass man auf einem Rennrad teilweise 8 Stunden fährt, ist überhaupt kein Thema. Und wenn Leute nach 20, hab dann mal getauscht, wenn nach 20 Minuten einer den Arm hebt und sagt, tolle Maschine, aber ich kann nicht mehr, da frage ich mich, beim Radfahren scheint das aber zu klappen mit der etwas extremeren Sitzposition. Also ich habe da keine Probleme. Also doch, manchmal habe ich irgendwie, tut schon was weh, aber meistens in den Beinen, weil irgendwie der Winkel zu den Rasten halt ein bisschen eng ist und es dann so ein bisschen einschläft. Manchmal ist mir auch, was weiß ich mal, ein Nerv eingeklemmt. Aber das sind aber so Sachen, weil ich da nicht vorbereitet bin. Wenn man sich normalerweise so ein bisschen regelmäßig fährt und auch regelmäßig längere Strecken fährt, dann gibt es da keine Probleme. Aber wenn man natürlich quasi als Neuling sich erstmal für 10 Stunden aufs Motorrad begibt, dann ist dann irgendwie das ein oder andere Körperteil erstmal tot und taub nach so längerer Strecke. Aber lass doch mal, was ist denn bei den Vergasern so toll und was ist bei den Einspritzern so schlimm? Weil es klingt ja erstmal, dass Einspritzmotoren die neueren Dinger sind und dass die alle ganz toll sein müssten, weil es ja das Neuere. Ja, gut, es hört sich jetzt so an, als ob mein Empfinden, ja. Das Maß aller Dinge wäre, ist es natürlich nicht. Also ja, aber hör ich nicht nur von dir. Also ich okay. würde sagen, dass Menschen sagen, Vergasermotoren haben so etwas ganz Besonderes oder haben etwas, was an Komfort, den die harten, digital teilweise kontrollierten Einspritzer halt nicht mehr liefern. Vielleicht ist es ein bisschen wie mit dem Licht, ja, die LED, die modernen, bösen LED-Leuchten im Vergleich zu den alten, schönen Glühlampen. Also vorneweg natürlich, es gibt natürlich extreme Spitzkirren, wo auch ich mit der Kupplung arbeite. Das mal vorneweg, das ist völlig klar, das ist eine ganz normale Sache. Und runter im ersten Gang ist unangenehm. Also ich, es ist dann eher so, dass ich dann im zweiten bleibe, wenn es irgendwie geht und da mit der Kupplung arbeite. Ja. Also im ersten, da steht man ja dann schon fast. Oder muss halt extrem rausdrehen, aber dann hat man halt auch wahnsinnig viel Kraft durch diese kurze Übersetzung auf dem Motorrad. Das ist das, was du vorher gesagt hast, dann muss man auch sehr aufpassen. Ja. Also das nur vorneweg, das ist natürlich völlig normal, dass man da mit der Kupplung arbeitet. Aber meine Erfahrung, wenn ich Einspritzer gefahren, ich muss vielleicht dazu sagen, der erste Einspritzer, den ich gefahren bin, das war diese BMW, die so chopperartig ist. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und das war auch damals. Die aus den 2000er Jahren? Oder? Ja, und das war auch damals eine der ersten Einspritzer, die BMW gebaut hat. Hieß die nicht irgendwie R1200C für Classic oder irgend sowas? Ja, Custom. Also die war, Custom? Die sah so ein bisschen jobbermäßig aus. Genau. Hatte so einen wurde ein bisschen verlacht und ist aber heute eine extrem gesuchte Maschine. Genau, die heißt R1200C. Cruiser, Entschuldigung. Cruiser, ja. Genau. Ja, genau. Die hatte hinten, die hatte einen Sozius-Sitz, den man so hochklappen konnte zu einer Art Sissi-Bar. Aber was? Dann ohne Sozius. Ja, dann kein Sozius mehr. Der Sozius-Sitz war auch wirklich nur so ein Notsitz, kann man sagen. Da gab es aber mal ein geniales Foto, wo einer so ein Lederhalfter für so eine Schrotflinte rechts rangebaut hat und dann, das sah heiß aus. Jedenfalls, das Motorrad habe ich mal Probe gefahren, als es damals beim Händler stand. Und was mir halt aufgefallen ist, konntest mit dem Motorrad nicht durch einen Ort fahren mit 50 km/h. Ja. Du hast am Gas nicht den Punkt gefunden, wo die schön gleichmäßig mit 50 km/h gerollt ist. Die hat immer entweder beschleunigt oder mit dem Motor abgebremst. Ja. Konstantfahrruckeln heißt das. Ja, das war meine erste Erfahrung mit dem Einspritzer. Und dann bin ich lange Zeit. Ich habe sowieso so eine Neigung zu altem Zeug. Also irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß, ich krieg's bloß nicht zusammen, wer das mal gesagt hat. Irgendjemand hat zu mir gesagt, ich hätte einen Hang zur Ruine. Das ist auch mit alten Computern und so weiter. Und ich hatte eigentlich immer irgendwie alte Motorräder gefahren. Schon damals, die 80er, da hatten die anderen schon diese neueren japanischen, so MBX, Honda MBX und Yamaha RD und sowas. Ja. Und ich hatte diese alte Herkules, ich war total out. Ja. Ich war damals schon nicht Mainstream, das bin ich wahrscheinlich heute noch nicht. Okay. Und ich hatte dann vor ein paar Jahren Interesse dran, mir eine neuere Ducati zu kaufen. Die alte hatte ich dann schon eine ganze Weile und wollte mir eigentlich einen Sporttourer kaufen. Es gibt ja auch von Ducati den Sporttourer, die ST. Ja. Und ich habe mir eine gebrauchte ST2 angeschaut, also zwei Ventiler, aber mit Einspritzung. Und ich bin mit dem Motorrad aus zwei Gründen nicht klargekommen. Zum einen wahrscheinlich der Winkel vom der Lenkkopfwinkel war bei der so steil, vermute ich mal, dass ich immer das Gefühl hatte, das Motorrad kippt mir in die Kurven rein, unkontrollierbar. Und dann kam aber noch die Einspritzung dazu, wo ich wieder das Gefühl hatte, dieses weiche ins Gas reingehen, das war da nicht so gegeben. ich hätte mich wahrscheinlich daran gewöhnt, so ja. wie ich mich dann letztlich auch, ich habe dann eine 750 Supersport Baujahr 97 gekauft, das letzte Modell, das mit Vergaser gebaut wurde. Ja. Und ich musste mir an das Motorrad trotzdem auch erst gewöhnen, aber nicht vom Thema Gas geben, sondern von den Reifen her. Ja. Ich hatte ja vorher auf meiner Panda diese alten Ballonreifen und jetzt quasi zum ersten Mal diese modernen Niederquerschnittsreifen. Ja. Und die waren, das habe ich aber erst später dann gemerkt, die waren halt durch langes Geradeausfahren eckig gefahren. Und am Anfang ist mir dieses Motorrad auch derartig gekippt in die Kurven, dass ich immer einen leichten Schreck bekommen habe. Ja, das ist so ein definierter Punkt, wo Genau. Und ich dachte am Anfang, das liegt an den Reifen, aber nachdem ich dann neue Reifen drauf hatte, war das dann abgemildert, war das dann nicht mehr so extrem. Oder eigentlich weg, dann kann man sagen. Ne? Und bis zur deiner älteren Ducati Panther, über die wir nochmal sprechen sollten. Was sind denn so die anderen wichtigen Stationen auf deiner Motorradsozialisation? Da gab es ein paar schöne Dinge noch. Also ich habe meine 80er, ich habe die damals tatsächlich mit einem Aufrüstsatz für 90 Kubik 10 PS bekommen und habe die zunächst mal noch als Motorrad weitergefahren. Ja. Dann aber relativ zügig eine Kawasaki 305 Belt Drive gekauft. Das ist ein kleiner Parallel-Twin mit Zahnriemenantrieb aufs Hinterrad. Sehr feines, kleines, agiles Motorrad mit 140 Kilo Gewicht. Und mit dem bin ich also auch in den Vogesen unheimlich die Kurven gewetzt und so. Mhm. Das war ein sagenhaftes Motorrad. 27 PS. Ja. Lief wie eine Nähmaschine, ne? Hat unheimlich hoch gedreht. Ja. Aber, war das auch ein Zweitakter? Nee, es war ein Viertakter. Das war ein Viertakter. War ein Viertakter, aber trotzdem einfach diese kleine Hubraum war unheimlich auf Drehzahlen ausgelegt und man musste natürlich auch unheimlich viel schalten. Ja. Aber mein erstes Motorrad nach dem Zweitakter, nach dem 80er. War das für dich ein großer Sprung? Also jetzt von einem, ich überlege mir, weil ich sage, mir fehlt ja quasi dieser ganze Unterbau. Mhm. Und jetzt würde mich nochmal so interessieren, vom Leichtkraftrad dann zu einem richtigen Erwachsenenmotorrad. Das kann doch Im Grunde so war das ein ganz leichter Übergang, weil wenn ich mir jetzt meine zwei Ducatis überlege, die Panda ist sehr schwer. Ja. Die 750 Supersport ist etwas leichter, aber die Panda ist unheimlich schwer. Ja. Und es ist heute einfach auch schon allein wegen dem Gewicht des Motorrads nicht mehr so, dass man mal eben geschwind drauf sitzt und zur Eisdiele fährt. Ja. Ja. Sondern es ist immer irgendwie so, du fährst ein schweres Motorrad, du musst dich ordentlich anziehen und du musst sie erstmal aus der Garage rausschieben, vom Hauptständer runter und so weiter. Ja. Das ist was anderes wie damals, diese 80er, die hatte circa 100 Kilo. Mhm. Die hatte auch nur einen Hauptständer. Ich habe mir damals einen Seitenständer selber gebaut. Das ist das, was jetzt bei der Panda als nächstes ansteht, Seitenständer bauen. Die Kawasaki, die GBZ 305, war halt mit ihren 140 Kilo und die hat beides gehabt, Haupt- und Seitenständer, serienmäßig. Die war damit eigentlich der ideale Übergang zum nächstgrößeren Motorrad, weil die war immer noch so leicht füßig und so, ich springe mal schnell drauf, ich habe jetzt einen Elektrostarter, das Moped, die 80er musste man ja mal ankicken. Ja. Das war immer noch eine sehr leichtfüßige Sache. Ich bin ja auch damals täglich zur Arbeit mit dem Motorrad gefahren, Und das, was halt heutzutage eigentlich dann der Roller bei vielen Leuten erledigt. Also, ne? was für mich früher niemals denkbar war, ist, dass ich jetzt seit bestimmt 2-3 Jahren überlege, ob ich mir mal so eine schöne Vespa kaufe. Ja. Ich auch. Also, ich habe auch immer gedacht, ich habe die immer früher immer so belächelt. Ach, diese Plastikroller und ekelhaft und die klingen ja alle so scheiße und sehen so beschissen aus. Aber da gibt es mittlerweile auch einen echt schicken Markt. Und da überlege ich ja wiederum, mir einen Elektroroller zu holen. Mhm. Aber die sind ja eigentlich unbezahlbar. Aber bist du mal diese Mios hier in Berlin? Mios gefahren? Bin ich schon gefahren. Das ist total super. Es macht auch total viel Spaß, weil die sind super leise und die haben wirklich einen super Drehmoment. Klar, Elektromotor. Und da gibt es Elektro-Zweiräder oder wie? Das ist ein Roller mit Elektroantrieb und die gibt es hier als Mietsystem. Ah, ja. Genau. Okay. Die stehen an jeder Ecke, also bestimmt, die haben wahrscheinlich 200 mindestens. Denke ich auch. Ja. Und ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, ich werde es auch mal machen, um so ein bisschen. Und die sind mit welchem Führerschein zu fahren? 50er, also brauchst halt einen Autoführerschein. Genau, damit kannst du dann fahren. Und die haben hinten drauf so ein Topcase, da sind zwei Helme drin, ein S- und ein M-Helm oder ein M- und ein L-Helm, ich weiß es gar nicht mehr, und Einweghauben. Und da kannst du halt per App die lokalisieren, kannst die dann mieten, dann kosten die da, ich weiß gar nicht, wie viel. So wie bei den Elektroautos, genau, die es bei uns eben gibt, Car2Go. Und kostet halt dann pro Minute und kannst da dann wieder irgendwo abstellen. Und die haben so Reichweiten, glaube ich, von bis zu, ich glaube, 100 Kilometer oder 50 Kilometer. Und ist halt total witzig hier, gerade in Berlin im Sommer, wenn du mal zum, keine Ahnung, mal um die Eisdiele um die Ecke fahren möchtest und hast jetzt keinen Bock zu laufen, ist das echt eine super Alternative. Macht richtig Spaß. Und Problem ist halt, die Fahrradfahrer hören dich nicht. Das heißt, du musst da öfters mal hupen. Also musst dich schon bemerkbar machen, weil die kriegen dich nicht mit. Bist du mit dem auf dem Radweg unterwegs? Nein, aber auf der Straße. Aber klar, auf der Straße sind ja auch Fahrradfahrer unterwegs. Du bist halt schneller als die Radfahrer und deshalb musst du dich bemerkbar machen. Ja, okay. Ja. Nee, also ich muss sagen, wenn es mal ein richtig schönes Elektromotorrad gibt, also richtig eins, was auch richtig knackig vom Design und vom Gefühl her, also dass man nicht da so was Klappriges, Rollerartiges unter sich hat, sondern was richtig Schönes gibt, dann bin ich sofort dabei, weil ich fahre manchmal diese Elektroautos, diese Smarts, die gibt es eben bei uns, so wie bei euch hier auch, diese Car2Go. Genau. Und das ist, also elektrisch fahren ist schon sagenhaft von der Motorcharakteristik her. Da gibt es meiner Meinung nach nur eins, was einigermaßen, also du willst ja nicht keine 50er haben, sondern was bisschen mehr Dampf hat, weil du willst ja auch irgendwie auf der Stadtautobahn mal fahren, ohne gerade überfahren zu werden. Und designtechnisch jetzt nicht ganz so nach Plastikfantastik aussieht, ist ja der von BMW, der C-Evolution heißt der. Der hat 15 PS, also der geht schon relativ gut, fährt 120 und ist halt so ein, ja, ist halt so ein Elektroroller, aber der ist halt. Der kostet aber auch 15.000 wahrscheinlich. Genau, ja? Der ist halt also wirklich. Ein PS, 1.000 Euro. Ja. Und das finde ich halt, das ist eben nicht im Verhältnis. Ja. Nee, also mir schwebte dann schon eher so eine wirklich so eine klassische Vespa noch vor, also nicht Plastik, sondern Stahl. Und weil wir gerade von der Kawasaki geredet haben, ich erinnere mich noch, ich habe damals in einem Ort gewohnt, da gab es einen Vespa-Club. Und die haben natürlich ihre 200er Vespas alle noch gut frisiert gehabt. Und die Dinger, die sind derartig gelaufen, dass die mich wirklich mit der 300er Kawasaki versägt, sagt man bei uns. Ne? Ja. Also im Rest der Republik auch. Auch, okay. Also ich habe die von hinten gesehen. Das war, das war schon eindrücklich. Das war dann nochmal dieser Rockers versus Mods Fight. Ja. Ja. Und ja, dann kam als nächstes, muss ich überlegen, nach der Kawasaki kam als nächstes eine Honda XBR 500. Oh, also das ist ja wirklich richtig in den Klassen, ganz klassisch. Erst eine 80er, dann die hast du dann auf 90, also in diese Motorrad-Sphären überführt. Ja. Dann 350er, so 300 hatte ich. 300 haben und dann 500. Und als ich klein war, war eine 500er schon ein richtig erwachsenes Motorrad. Das ist so vergleichbar mit Autos, wie ein 5er BMW heute ist. Also das war schon. Da war man wer. Wenn eine 500er fuhr, das war richtig. Und heute ist irgendwie eine 500er quasi Spielzeug. So ein Mika-Ding. Ne? Ja, wobei da merkt man natürlich schon, dass ich jetzt vom Alter her wahrscheinlich gar nicht so weit von dir weg bin, weil für mich war das auch immer so, dass eigentlich ein 500er Motorrad oder dann später die 650er, die ich hatte, das war für mich ein ausgewachsenes Motorrad. Ja. Und das war halt auch so, als meine Tochter dann zur Welt kam, war natürlich mit Motorradfahren erstmal ein bisschen weniger. Mhm. Ja, ich habe das nie ganz aufgegeben, aber es gab einfach Zeiten, wo ich kaum gefahren bin. Ja. Und andere, so aus meinem Bekanntenkreis, die haben dann sich irgendwie so eine Tausender mit schon weit über 100 PS gekauft gehabt und dann, ja, ich habe jetzt ein Kind, ich kann jetzt nur fahren, zack, weg, verkauft und das Thema Motorradfahren an den Nagel gehängt. Das sage ich, warum? Ja, wenn ich nicht irgendwie was mit 130 PS fahren kann, dann fahre ich lieber gar nicht. Mhm. Und das gab es für mich nicht. Motorradfahren war für mich nie so sehr abhängig von der Anzahl PS, sondern ich wollte ein schönes Motorrad haben. Ich wollte, sagen wir mal, man war dann irgendwann froh, dass man natürlich diese diese kleinen 80, 100, 140 km/h mal hinter sich gelassen hat und auch was hatte. Es ging ja gar nicht so sehr um die Endgeschwindigkeit, aber es ging einfach auch um das Drehmoment, dass man beim Überholen einfach kein so ein großes Risiko eingeht, weil es ewig dauert mit so einem kleinen Motorrad. Aber die 500er, die hatte ja schon 46 PS oder sowas, die war schon ganz gut dabei. Die war auch noch nicht so wahnsinnig schwer. Die dürfte so 170 Kilo gewogen haben, war eine Einzylinder und ist für mich heute immer noch die Einzylindermaschine, die serienmäßig den besten Sound hat. Aha. Die hatte zwei Auslass, das waren drei Ventiler der Motor, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und zwar mit einem großen Einlassventil und zwei Auslassventilen. Mhm. Und die Auslassventile hatten beide ihren eigenen Auspuffstutzen. Okay. Und du hattest dann im Prinzip eine 2-in-2 Auspuffanlage. Ja. Ne? Und mit so schönen trichterförmigen, verchromten Tüten hinten raus. Und die hatten richtig schönen, sonoren, knackigen Sound gehabt. Ja. War relativ langhubig, der Motor. Mhm. Und es war also, ohne dass man da jetzt am Auspuff was gemacht hat, wirklich ein schöner, sonorer Sound. Ja. Die war ein bisschen umgebaut von Stummellenker auf so einen Superbike-Lenker, so einen breiten, und war damit sehr angenehm zu fahren. Ja. Genau. War die verkleidet oder nackt? Die war nackt, die war komplett ohne Verkleidung, ja. Das war die Honda. Und dann kam irgendwann was ganz Heißes, und zwar ein Gespann, ein russisches Uralgespann. Toll. In dem Ort, in dem ich damals gelebt habe, war ansässig der Importeur für die Uralmaschinen, und der hatte irgendwie 20 Stück eingeführt und ging dann irgendwie bankrott oder was weiß ich was, und dann standen die ein Jahr lang rum, bis das vor Gericht alles geklärt war, und dann durfte der die zu einem kleinen Preis abverkaufen. Und dann war die damals für 2000 Mark, D-Mark, habe ich dieses Uralgespann gekauft mit einer Telegabel, also die Vorgänger hatten, die hatten ja lange Zeit noch Schwingengabeln drin, aber das war schon das Modell mit Telegabel. Die war Zeit ihres Lebens, also während ich das Motorrad besessen habe, hat die nicht gefedert. Ja. Okay. Die saß fest. Also es war ein entsprechend ruppiges Fahren mit diesem Fahrzeug. Die saß fest, und ich habe sie auch nicht losbekommen. Oh. Und die hatte eine 12-Volt-Anlage. Ja. Das heißt, wenn der Blinker anging, ging das Licht aus. Es war immer so im Wechsel. Es war ein sehr abenteuerliches Motorrad. Allerdings, es wurde besser, nachdem ich nachdem ich im Prinzip eine Masseleitung gezogen habe. Ne? Die Masse nicht mehr über den Rahmen geleitet habe, sondern einfach ein Massekabel gezogen habe. Dann wurde das alles ein bisschen besser. Aber es war schon ein abenteuerliches Fahrzeug. Aber spannend, hat Spaß gemacht, mal gespannt zu fahren für ein kleines Geld einfach. Mhm. Ne? Aber gespannt fahren ist ja kein Motorradfahren. Also die Gespanntfahrer sagen es genau andersherum. Aber so ein Gespann. Nein, es ist was Eigenes. Das ist halt wirklich, du bist doch breit wie ein Auto und nicht ganz so agil in den Kurven, aber hast natürlich unheimlich auch viele praktische Nutzen aus so einem Gespann. Und im Winter hat man so das Gefühl, man kann wenigstens nicht umkippen. Genau. Richtig, also man kann im Winter, wenn man es nicht übertreibt und nicht so schnell fährt, auch bei glatter Straße irgendwo hinfahren. Ja. Wo ich mich mit dem Motorrad nicht mehr unbedingt trauen würde. Genau, ja. Beziehungsweise wo ich dann eben mit 16, mit der 80er schon meine ersten Erfahrungen gemacht habe. Da habe ich gleich die originale Kunststoff-Lenkerverkleidung geschrottet im ersten Winter. Achso, das war aber auch klar, also man fährt immer. Also es gibt kein schlechtes Wetter, sondern 16, nur schlechte Fahrer. Naja, mit 16 hat man keine Alternative gehabt. Ja. Ne? Da gab es nur das Moped. Da gab es noch kein Auto. Bus. Ja, Fahrgemeinschaft. Weißt du, jetzt komme ich nochmal auf das zurück, was du vorher gesagt hast, warum dieser Reiz bei uns damals, der lag ja auch daran, ich habe in einem 2000 Zellendorf gewohnt, da fuhr auch irgendwann kein Bus mehr. Ja. Wenn die Schulbusse die Schüler zurückgebracht hatten, dann war Ende. Du bist halt nachmittags nicht mehr weggekommen. Oh. Das heißt, von daher wollte schon jeder ein Moped haben. Ne? Das war die große Freiheit. Ja. Ja. Und dann ist man halt auch im Winter gefahren, und dann habe ich zum ersten Mal festgestellt, dass auch wenn es im Ort, wo kein kalter Wind durchpfeift, noch nicht glatt ist. Mhm. Kann sein, dass wenn du das Ortsschild passierst, wo dann der kalte Wind über die Straße fegt, dass es da schon glatt ist. Und so lag ich dann in der ersten Kurve auf der Nase, habe mir das Knie angeschlagen und meine Verkleidung zerdeppert. Und wie warst du dann mit der Schutzkleidung zu der damaligen Zeit ausgestattet? Na, ich bin in Jeanshose gefahren und in Turnschuhen, meistens die knöchelhohen. Mhm. Ja. Damals waren die von Adidas diese knöchelhohen Also so Basketballschuhe? Ja, sowas in der Art, genau. Die waren damals ganz in und die hatte man da und die haben wenigstens die Knöchel geschützt. Ja. Aber in Jeanshosen und ich hatte gekauft eine Jacke, das weiß ich noch, von Hein Gehrige, auf die war ich tierisch stolz, die hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, die war aber nicht komplett aus Leder, sondern die war aus diesem, wie der Bellstaff, aus dieser gewachsten Baumwolle und mit also in Schwarz war diese Baumwolle, diese schwarze, gewachste Baumwolle, so schwarz und dann hatte die solche Lederbesätze an den heiklen Stellen, also an den Ellenbogen und an den Schultern, hatte die braune Lederbesätze, also die sah ganz gut aus, so in braun-schwarz, aber war halt natürlich nicht komplett aus Leder. Und sowas wie Protektoren waren da, waren keine. Wir wussten nicht mal, wie man das schreibt damals. Okay. Ja, holla, also das sind die aus den wilden Zeiten des Motorradbooms. Wow. Und gehen wir erstmal mal weiter. Ich wollte ja so das Unterkapitel, aber das können wir später nochmal drüber sprechen. So, oder ich sag mal, ich als Spätkommer habe überhaupt dann erst gemerkt, wie wichtig quasi die Bekleidung ist, um das Fahrerlebnis zu komplettieren. Das war mir gar nicht so bewusst und habe deswegen auch lange Zeit jetzt in den letzten Jahren sehr auf Bekleidung geachtet und zwar Dinge, die ich gewissermaßen auch tragen kann, wenn ich nicht auf dem Motorrad sitze, weil ich wollte das Motorrad möglichst stark in mein tägliches Leben integrieren, ohne dass ich dann aber so eine sozial abnorme, knautschend, quietschende, schwitzende Plastik, Hein Gehrige oder sonst wie Wurst bin, die dann immer so herumwankt. Und das ist ja ein Trend, den haben jetzt ganz viele mitgemacht und es gibt inzwischen so unglaublich tolle Sachen, ist noch nicht alles perfekt, aber es gibt viele Sachen, die inzwischen richtig gut aussehen und ein, ich sag mal, mittleres Schutzmaß bringen, das allemal besser ist als das, was du da bei deinem ersten Glatteis-Abenteuer erlebt hast. Ich kann das absolut nachvollziehen, ich bin ja da so ein kleiner Schisser und auch so ein Ausrüstungsfetischist, muss ich ganz ehrlich sagen. Nachdem ich dann meinen Motorradführerschein gemacht habe, auch relativ spät, hatte ich dann, ein guter Freund von mir ist Arzt und der zeigte mir dann mal, als ich meinen Führerschein gemacht hatte und mir ein Motorrad kaufen wollte, hat er gesagt, pass auf, ich kann dir mal ein lustiges Foto zeigen. Und ich dachte, was ist das für ein lustiges Foto wohl? Und er hat dann mal ein Foto gezeigt von jemandem, den er in, glaube ich, 24 Stunden oder so in ordentlicher Kleinstarbeit jede einzelne Baumwollfaser aus dem Unterschenkel raus operiert hatte, weil bei einem Sturz mit gar nicht mal so schnell, waren glaube ich irgendwie so um die 70 oder 80 km/h, er auf dem Asphalt gerutscht ist. Die Jeans, die er anhatte, hatte sich irgendwie auf der Haut gefaltet und ist dann quasi durch die Erhitzung auf dem Asphalt und dass die Jeans sich gefaltet hatte und natürlich die Erwärmung der Haut und des Oberschenkels durch den Abrieb hat sich das Ganze so eingearbeitet. Und als er dann zum Stillstand kam, das praktisch sofort abgekühlt ist, war dann dieses Stück Jeans in seinem Unterschenkel drin und man kann sich halt vorstellen, dass das echt sehr unangenehm ist. Ja. Wahrscheinlich Synthetik mit drin. Genau. Also bei reiner Baumwolle passiert das in der Regel nicht. Die reibt sich relativ schnell durch. Mhm. Aber wenn du Synthetik mit drin hast, das hab ich auch schon gehört, dass da wirklich schlimme Sachen passieren dass es richtig reinbrennt in die Haut. Also muss, glaube ich, ein Elastananteil drin gewesen sein. Genau. Weil auch nur das erzeugt die schwere Hitze. Ja. Mhm. Ja. Und das war dann nicht so ganz angenehm. Und da ich ja schon immer so ein Ausrüstungs Fetischist war, dachte ich mir, da kann man auch mal richtig Geld ausgeben und da kann man richtig Geld ausgeben. Aber das ist halt dieser Nebeneffekt. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, in T-Shirt, kurzen Hosen und Flipflops zu fahren, wie ich das öfter sehe. Ich habe immer so ein Hemmnis im Kopf, was für mich bedeutet, auch wenn ich nur um die Ecke fahre, ein paar Brötchen zu holen, dass ich mich immer ordentlich anziehe. Und weil du schon sagtest, in den Alltag zu integrieren, darum war für mich auch das Thema, wie machst du das, dass du praktisch nicht diese Hürde hast, um sagst, oh, jetzt muss ich mich erst anziehen, dann muss ich Motorrad holen und dann fährst du doch lieber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder sonst irgendwie was. Sondern das dann in so einen Ablauf reinzubekommen, dass es dann einfach kein Aufwand mehr für dich ist. Dass du halt sagen kannst, jo, das Wetter ist geil, du gehst raus und bist in dem nächsten Augenblick quasi angezogen und kannst dich auf dem Motorrad bewegen. Weil sonst hätte ich genau das gleiche Problem. Und wie du schon sagtest, es gibt Sachen, die sehen alltagstauglich aus, aber wenn da halt gerade Protektoren drin sind oder sonst irgendwas, dann ist es halt doch irgendwie, man fühlt sich doch nicht so bewegungsfrei wie einfach in Jeans und T-Shirt. Also, wo du sagst Flipflops, ich habe so ein paar No-Gos und ich bin, glaube ich, komischerweise da recht liberal, auch wie ich selber fahre. Meine No-Gos sind wirklich halt keine Flipflops und keine kurzen Hosen. Mhm. Alles andere, ich liebe es an so einem richtig heißen Tag, nur mit einer Jeans. Ich habe hier die Jeans, die ich habe, das ist auch eine Protektoren-Jeans, ne? Ich hatte die hier rausgenommen, das ist also quasi eine Motorrad-Jeans und ich liebe die und dann mit T-Shirt, aber so Mountainbike-Handschuhe, also so mit sehr durchlässig und dann fahre ich mit einem Dainese-Skihelm, so ein Jethelm, der extrem leicht ist und was ich auch gemerkt habe, dadurch, dass ich unglaublich viel sehe, ist die Sicherheit also der Gewinn an Sicherheit auf den Integralhelm in der Stadt zu verzichten, bringt mir so viel mehr, weil ich einfach überall hingucken kann, wo Gefahren sind. Und dann sage ich mir, ich gucke manchmal so Tour de France, habe jetzt gesehen, irgendwie der Peter Froome oder wie der heißt, der ist mit 83 Stundenkilometern in seinen Fahrradklamotten, der hat nur diesen komischen Helm auf, ist er da runtergekachelt und meine Güte, in der Stadt darf man nur 50 fahren. Ja. Und das ist dann auch noch quasi der Grund, wenn man schneller fährt, also wenn das T-Shirt anfängt zu flattern und aber ich genieße das so sehr, langsam mit der Maschine zu cruisen und meine Güte, ich fahre genauso schnell dann wie der Rollerfahrer, wie der Schwalbefahrer und auch nicht viel langsamer als ein energischer Fahrradkurier. Ne? Und deswegen, obwohl es natürlich eigentlich in der Stadt viel, viel gefährlicher ist, weil natürlich tausendmal mehr Möglichkeiten mit anderen Verkehrsteilnehmern zu konfligieren, das ist ja da. Aber während man in der Regel, wenn man unterwegs ist, auf der Landstraße ja eher das Problem der Fahrer ist, dass er vielleicht zu schnell ist, sich überschätzt oder sonst was. Und so habe ich inzwischen das extrem genossen und mache das auch ganz gerne, ohne diesen komplette, mich in so ein Sicherheitskordon einzuwickeln. Und bisher ist es gut gegangen, aber ich habe dann auch wirklich quasi den Punkt, dass ich sage, dann habe ich auch den Grund, nicht so ein Ducati Superbike, das vor allen Dingen meins, das sieht so toll aus, dass führt auch dazu, dass BMW 3er-Fahrer oder Mercedes-AMG-Besitzer mit einem Gasspiel an der Ampel dann auch quasi zu einem Duell auffordern. Und wenn man dann aber nur im T-Shirt und ganz locker ist, dann hat man auch einen ganz guten Grund, einfach auf sowas gar nicht einzusteigen, sondern dann extra langsam loszufahren, während der andere dann mit seinem automatisierten... Man suggeriert quasi, ich fahre heute auf Ankommen, nicht auf Sieg. Genau, ich hab das dann gar nicht nötig und kann es auch gar nicht, weil ich habe ja nicht so ein Sicherheitskordon um mich herum. Und also ich genieße das total, dieses jetzt gerade in den Sommermonaten hin und wieder mal, weil es auch, ich muss sagen, selbst ich habe ganz, ganz tolle, luftige Sachen, so Mesh-Geschichten, wenn man da bei einem heißen Tag, also ich spreche jetzt über 32, 35, 37 Grad, dann ist das auf der Landstraße, auf der Autobahn super okay. Aber wenn ich mich nur in dieses Zeugs, nur in der Wohnung schon einkleide, dann dann fängt mir der Puls an, ich schwitze total, ich bin dann nicht mehr konzentriert und dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, überhaupt Motorrad zu fahren, weil dann ist man in der Stadt so in einem schlechten körperlichen Zustand, der und gerade da, wo es drauf ankommt, ne? Und das, also ich fühle mich auch quasi auf eine andere Art und Weise, obwohl ich von der passiven, diesen passiven Schutz nicht habe, aber quasi mein Kopf, mein Körper und alles funktioniert besser. Und ich habe dann so einen eingebauten Trichter drin, dass man eben dann wirklich an keiner Stelle die Maschine auch nur annähernd, was man ja vielleicht hin und wieder mal macht, dass man mal eine Sekunde länger das Gas stehen lässt als notwendig und dann sieht man so auf dem Tacho, dem digitalen 76, 73, 68 runterzählen, sondern dass dann wirklich es nicht schneller als 60 geht. Ne? Und ich dann auch nicht, also deswegen, ich will niemanden zu einer Nachahmung das empfehlen, aber ich habe es für mich so gemacht und toi toi toi hat es bisher gut geklappt. Und ich hatte auch keine Situation, muss ich ehrlich sagen. Fahrradfahren ist in Berlin für mich viel, viel stressiger. Ich muss mich so konzentrieren und mit einem Motorrad ist man doch, also mit einem erwachsenen, ausgewachsenen, auch relativ so ein bisschen akustisch präsenten, aber ist ja kein überlautes, ich habe da ja nichts gemacht. Motorrad ist man einfach ein Verkehrsteilnehmer, der komplett dann auch ernst genommen wird. Mhm. Und wo dann die Leute das auch schon so merken. Da kommen wir eigentlich auch zu dem besonderen Sound einer Ducati, oder? War das so mit, ist dir das aufgefallen bei diesen Maschinen? Oder was war überhaupt das erste Mal, dass Ducati als Marke für dich so interessant geworden ist? Oder ist es Zufall, dass du dir das damals gekauft hast? Nein, es ist kein Zufall. Das hat ja im Prinzip schon, die Ducati hat bei mir schon eingeschlagen, bevor ich überhaupt meine erste 80er gefahren habe. Okay. Wir haben übrigens noch eins unterschlagen. Ich habe ja irgendwann nachdem ich die Verkleidung von der 80er da auf dem Glatteis geschrottet habe, habe ich die ja komplett umgebaut. Da war keine Schraube mehr original. Und in der Zeit habe ich mir eine Honda MBX 80 gekauft. Mhm. Das war die Enduro. Ja. Damit ich was zu fahren hatte, weil die andere lag zerlegt im Keller. Ja. Ach, MBX wie für Cross. Entschuldigung, MTX. Also MBX war die Straßenmaschine, MTX war die Crossmaschine, genau, ja. Oder die so Enduro-mäßig, genau. Aber schon vorher, schon so mit 15, hat mich mein damaliger Schwager, also meine Schwester, ihr Mann, auf dem Motorrad hinten drauf mitgenommen. Ja. Und es war eine 900er Mike Halewood Replika aus Jahr 80. Eine Mike Halewood Replika. Ach, Mike Halewood Replika. Ja, das hast du so verschliffen, dass ich dachte, das wäre eine italienische Submarke. Marquel. Nein, eine Mike Halewood Replika. Okay, ja. Also quasi die 900 Kubik. Er hat die Tausender gehabt. Die Königswellenmaschine, also quasi die frühere Supersport, Tausender Supersport, aber mit in diesem Mike Halewood Trim, mit dieser Vollverkleidung. So grün-rot mit so weißen, grünen, weißen Streifen dazwischen, genau, die hat so ein sehr markantes Design und der hatte natürlich kurze offene Contis drauf zum Thema Sound. Contis, das ist auch eine Abkürzung, das ist nämlich eigentlich, ist das eine italienische Ausrüstermarke? Ja, aber die heißen Conti. Conti? Ja. Auf meinen Contis steht Conti und sonst nichts. Okay. Dann, ich glaube, ich habe das mit den Lafrancioni. Die Lafranconis, ja. Verwechselt, okay. Gut. Einfach nur Conti. Ja, genau, nur Conti und die gab es eben in verschiedenen Ausführungen. Die waren eigentlich damals auch schon nicht mehr serienmäßig auf den Ducatis drauf, weil die zu laut waren, aber man konnte die später noch nachrüsten. Und wenn man, sage ich mal, einen etwas liberalen TÜV-Prüfer hatte, dann hat er die auch eingetragen. Ja. Und so kam ich also quasi schon mit 15 als Sozia hinten drauf in den Genuss, diesen Sound zu hören. Okay. Und dieses Motorrad hat mich vom Design her so begeistert, dass ich damals mit 15 gesagt habe, irgendwann will ich eine Ducati haben. Die muss ich mal kurz einhaken, weil mir ging das genauso. Ich hatte 2003 ist das Motorrad, was ich mir dann später gekauft habe, quasi neu eingeführt worden. Und ich hatte bis dahin von Ducati praktisch keine Ahnung, nur dass ich ein paar Jahre vorher das erste Mal eine Monster gesehen hatte. Das war 94, da gab es die noch nicht. Das war quasi ganz neu. Und dass ich wirklich so einen Moment des, jetzt ist was total anders. So ein Motorrad hatte ich noch nicht gesehen. Also man kann sich das, glaube ich, heute nicht mehr vorstellen, weil ein Monster sicherlich ein interessantes, ansprechendes, vielleicht auch immer noch ungewöhnliches Motorrad ist. Aber damals war der Name Monster einfach Programm. Mhm. Das sah komplett aus wie aus so einem Mad Max Film. Direkt aus so einem Mad Max, war, die gab es auch nur in so einem, was heute ja fast alle ja, gerne fahren, die so ein bisschen mehr über sich und ihre Persönlichkeit, über das Auto zum Beispiel ausdrücken, mit so einer Mattfolie, also mit so einem matt, schwarz-matt-Lack, die gab es nur und dadurch hatte dann auch die entsprechend im Zusammenhang mit diesem entweder grau-metallic oder so ein eher so ein Gold Metallic Gitterrohrrahmen, der komplett offen war, und sowas hatte ich noch nie gesehen, dass man so etwas Fahrradmäßiges, also es war irgendwie wie so ein Fahrrad, nur ganz, ganz viele Streben und es war auf einmal klar, ach, guck mal, das hat ja doch was mit dem Fahrrad zu tun. Übrigens, ne? Heute ein sehr gesuchtes Motorrad, die Urmonster, die erste. Und dadurch ist mir so ein bisschen die Marke erstmals, also klar, so irgendwo, man wusste, es gibt Ducatis und es gibt ja auch Guzzis und sonst, aber irgendwie. Ja, aber die hatten ja gerade schwierige Zeiten hinter sich. Also die Monster war ja eigentlich das Modell, was Ducati auch wieder aus der schwierigen Zeit mit rausgezogen hat. Genau. Also weil es wirklich war, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, es war damals 1994, also über 20 Jahre her, war das wirklich ein Donnerschlag in der gesamten Motorradszene. Sowas hatte es noch nicht gegeben und sah einfach ultra, sah auch nicht altmodisch aus, es war einfach ultra modern, aber gleichzeitig dadurch, dass alles offen lag und irgendwie das Design war super aggressiv und interessant und es gab ja praktisch kaum nackte Motorräder, außer die alten mit viel Chrom und sonst was, aber die war ja aufgrund ihrer Art mit diesem Matten und diesem Kunststoff-Spritzgussteil, das war alles sehr schön designt, hatte was ganz Einzigartiges. Also dadurch ist es mir so ein bisschen, und dann sah man die ja auch öfters dann in den nächsten Jahren und mir ist dann aber erst die Superbikes, die haben es mich, ich glaube, ich habe dann irgendwann mal eine 916er gesehen und in Rot natürlich, da sagte ich, okay, ah, das ist offensichtlich das Äquivalent zu so einem Ferrari, weil obwohl ich keine Ahnung von Motorrädern hatte, war so geduckt, wie die 916er da stand und da dachte ich, wow, okay. Und dann bin ich quasi auf das, kam dann 2003 die Nachfolgerin der 916er, 996, 998, also es sind quasi eine Baureihe mit verschiedenen Motoren, die dann immer die Benennung verändert hat, kam dann die 999 bzw. die 749, hier jeweils der Hubraum. Und die war offensichtlich ein absoluter Schlag ins Gesicht aller Ducati-Fans, denn die war dann kein Erfolg und die war total umstritten. Und ich habe die das erste Mal in Berlin live gesehen, nachts vorm Jahr, ganz komisch. Und ich gehe raus und ich komme ja nun aus diesem Science-Fiction-Bereich und mache da Design. Und also mich interessiert ja, wie kann ich Dinge darstellen, dass sie irgendwie anders und futuristisch aussehen. Und als ich dieses Ding gesehen habe, dachte ich, das wäre das Motorrad, das ich entwickeln, das ich designen würde, wenn ich den Auftrag gehabt hätte, mach ein Motorrad für einen Science-Fiction-Film, das extrem aussieht, als käme es aus der Zukunft. Aber das ist die 749, meinst du? 749. Weil die 999 sieht ja relativ. Nee, die sind gleich. Das ist nur die Hubraumgröße. Das ist dasselbe Motorrad. Okay. Nur der Hubraum. Hat man hier nach Bildern geguckt? Ja. Oh, ach so, ja, hast recht. Alles klar, ich nehme alles zurück. Und da hatte ich noch nicht mal die Idee, dass ich mal Motorradführerschein machen würde. Da hat mich das also schon, ich hätte mir die gekauft, nur um sie so als Skulptur gewissermaßen ins Wohnzimmer zu stellen. Ja. Und das hat mich begeistert vom Sound. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Das wusste ich schon, dass die einen interessanten Sound haben. Du weißt das wahrscheinlich nicht, aber wer die Stunde Null, die Folge Null schon gehört hat, wir haben sie ja noch nicht gehört, weil sie ist ja noch nicht veröffentlicht, wo wir jetzt hier sprechen, Ich bin ja ein Oldtimer-Fan schon seit ganz, ganz vielen Jahren und fahre halt immer mit dem alten Auto. Und deswegen war für mich das ganz interessant, einfach, wenn ich schon mich dauernd mit alten Autos beschäftige, dann sollten die Motorräder wenigstens modern sein. Das war so ein bisschen so die Idee. Ne? Also dieses Nostalgische, das kann ich total nachvollziehen, nur ich habe das im Auto gewissermaßen schon total verinnerlicht. Und deswegen fand ich das ganz interessant, weil nämlich Freunde, die haben mich dann so gefoppt und haben gesagt, ja, musst du dir eine alte Moto Guzzi, das passt zu dir. Und dann sagt, nee, wenn jetzt meine Freunde schon mitbestimmen, welches Motorrad ich zu fahren habe, das kann es nicht sein. Und dann bin ich quasi meinem Designimpuls gefolgt und habe mich dann für diese komplett für den Fahranfänger übermotorisierte 749 entschieden. Aus Designgründen. Aber sich fürs falsche Motorrad am Anfang zu entscheiden, finde ich ja auch ein Kandidat dafür, weil ich dachte mir auch, ich bin halt ein großer Kerl und bin jetzt kein, also für mich in so super Sportmotorräder sind halt für Leute, das klingt jetzt total schlecht, ich weiß, aber für mich in meinem inneren Bild ist es so, du musst halt 1,60 groß sein, 55 Kilo wiegen, so ein Bübchen-Typ sein und dann kannst du ja so eine filigrane Supersportler kaufen und damit dann irgendwie cool um die Ecke fahren. Also noch das Bild zu komplettieren, ist bei mir im Kopf, geht noch weiter. Gerade der Typ T-Shirt oder so ein Tanktop, kurze Hosen, Flipflops und hinten dran das kleine Sozius-Mäuschen, gell? Ja. Wo das Röckchen hochfliegt, da hinten der Tanga rausguckt und auch nur ein Tanktop anhat und auch nur Flipflops, wenn überhaupt. Und darum dachte ich mir, nee, den Fehler kannst du nicht machen. Mhm. Also wenn ich mich auf so ein Motorrad draufsetze, dann verschwindet mir das quasi zwischen den Beinen. Ne? Ja. Also sprichwörtlich gesagt in der Arschritze. Und darum wusste ich halt von vornherein, als Anfänger kann es also nur ab Klasse 1000 Kubik sein. Also du brauchst ein Motorrad und kein so ein Moped. Und alle Freunde auch zu mir so, naja, du bist so ein Chopper-Typ und so. Und ich da, bestimmt, aber das ist halt für meinen Fahrgedanken, den ich so habe, Motorrad auch als Urlaubsmittel zu benutzen, um halt irgendwo hinzufahren, lange Strecken, ist halt so ein Chopper halt irgendwie dann doch nichts. Und darum kann ich das absolut nachvollziehen, so dass man diese Beeinflussung des Freundeskreises, die alle schon jahrelang Motorrad fahren und da sich auch besonders gut auskennen und man halt hinkommt als Fahranfänger und sagt, okay, unter 100 PS fange ich das gar nicht an, obwohl man allein schon weiß durch die Fahrschule, dass einfach 30 PS auf dem Motorrad verdammt viel sind. Man kommt dann richtig auch schnell von A nach B, gerade durch die hohen Drehmomente und durch die Leichtbauweise hat man halt nicht viel Masse zu bewegen und natürlich bei so einem Anführungszeichen kleinen Motorrad ist man dennoch sehr, sehr spritzig unterwegs, aber das hat halt für mich halt nie gezählt. Gell? Für mich musste halt irgendwie ein präsentes Motorrad da sein. Und das war dann auch die Sprint? Ja, das war, okay. Also ich bin dann vieles Probe gefahren, so alles, was so in dieser Klasse ist, Sporttourer. Also wir haben Triumph, muss man meinen, wir hatten Vorglühen vor dem Podcast, deswegen weiß das, also Triumph, Sprint und dann noch Sprint ST. ST, genau. 1050. Ja. Und darum ist es halt die geworden. Mhm. Und vor allem auch die, in Anführungszeichen, Zuverlässigkeit, weil bei Ducati hat man immer sehr gehört, eine Stunde fahren, zwei Stunden schrauben. Ja. Also es gibt so ein paar Eigenheiten. Ich sammle das jetzt mal. Wir haben ja schon den Sound, also wenn das Ding fährt. Dann gibt es eine Merkwürdigkeit, der Sound, wenn die Maschine nicht fährt, sondern an der Straße oder an der Ampel steht und vor sich hin rasselt. Jedenfalls gewisse, also insbesondere die Monsters, alle. Und ich weiß noch, zu der Zeit, ich fing mich an, langsam für diese Marke zu erwerben. Und dann habe ich so den typischen Ducati-Rassel-Sound von der Trockenkupplung gehört und habe gesagt, das ist kein Motorrad für mich. Offensichtlich schafft es niemand, diese Maschine anständig zum Laufen zu bekommen, weil alle Ducatis, die ich sehe, haben Motorschaden oder höhere. Ne? Und das scheint ja wirklich ein sehr kapriziöses Motorrad zu sein. Also das ist das weitere Charakteristikum, dass die Marke lange Zeit so ein, da musste sehr viel nachjustiert werden vom Eigner oder mit einem guten Händler zusammen. Also ab Werk kamen die Dinge oft kaputt. Also nicht kaputt. Also nicht richtig ausentwickelt. Genau, richtig. Das war so Beta, würde man gleich heute in der Software sagen. Genau. Das sind so Beta-Motorräder. Ja, die Ducati hat da, ist da quasi das europäische Pendant zur Harley-Davidson. Ne? Ja. Genau. bei der Harley Davidson muss man ja auch. Was den Ruf angeht, der nicht unbedingt gerechtfertigt ist, ne? Ja, das stimmt. Gerade bei den moderneren Ducatis, ich kenne es ja gerade von den moderneren Tourenmotorrädern, als ein Freund von mir die erworben hatte und sagte mir von seinen Serviceintervallen, dachte ich mir, das ist aber nicht sehr Ducati-typisch. Also normalerweise ist halt einmal fahren und dann ab in die Werkstatt. Ja. Aber da haben sie scheinbar das ganze Thema jetzt auch mehr im Griff bekommen. Vielleicht war es auch nur eine Urban Legend, dass es da so schlimm sein soll. Ja, nicht unbedingt. Das, sagen wir mal so, es gab schon, es gibt schon Schwachpunkte oder gab Schwachpunkte bei den alten Ducatis. Ich denke mal, da hat sich auch natürlich in den letzten Jahren unheimlich viel getan. Aber ich wurde natürlich mit meiner ersten Ducati, die ich gekauft habe, als sie bereits 20 Jahre alt war, auch regelmäßig aufgezogen von anderen motorradfahrenden Freunden aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Da hieß es dann, ja, du musst ja die ganze Woche schrauben, damit du am Wochenende fahren kannst. Genau. Und das stimmt so nicht. Ich habe das Motorrad gekauft, da war es schon 20 Jahre alt und ich hatte anfangs ein paar Schwierigkeiten, die hat auch relativ lange in der Garage gestanden und der Tank war innen komplett verrostet. Mhm. Das heißt, ich habe anfangs alle zwei Wochen die Vergaser auseinandergebaut und den Roststaub aus den Vergasern geholt, damit sie wieder lief. Das ging dann so lang, bis ich den Tank innen mit einer Spezialbehandlung restauriert habe, dann war da Ruhe. Und dann hatte ich, was auch, sage ich mal, relativ typisch für nicht nur für italienische Motorräder, ich glaube für Italien im Allgemeinen ist, wenn man so an die Steckdosen bei den Italienern denkt, also Elektrik ist nicht die Stärke der Italiener. Mhm. Und das trifft auch aufs Motorrad zu, ne? Aber auch nicht unbedingt der Briten. Ich meine, wenn ich an Lucas Prince of Darkness denke. Ja. Also ich habe in den ersten Jahren quasi immer im Frühjahr, wenn die Saison losging und ich wieder fuhr, als erstes folgende Prozedur gemacht. Mhm. Ich habe den Tank und Sitzbank alles runtergebaut, ja, und habe dann jeden Stecker rausgezogen, Kontaktspray rein und wieder eingesteckt. Ja. Und irgendwann ist mir dann noch der Sicherungskasten, der war so aus einem Art Bakelit, ja, der ist mir irgendwann mal unterwegs wirklich zerbröselt unter den Händen. Ja. Und dann habe ich den getauscht und seither habe ich jetzt eigentlich mit der Elektronik gibt es ja bei dem Motorrad nicht, ja, mit der Elektrik kein Problem mehr. Ja. Und bin wirklich die ersten 10, 12 Jahre mit dem Motorrad ohne viel Schrauben gefahren. Und jetzt erzähl mal, das ist die Panta, ja? Das ist eine Panta, Baujahr 80. Das ist im Grunde, was das Motorenaggregat angeht, der Vorgänger von der Monster. Der Motor ist eigentlich der Urvater vom Monstermotor. Ja. Und zwar hat ja Ducati in den 70er Jahren diesen L-Twin, also den bis heute charakteristischen Motor entwickelt. Damals mit einem Hubraum von 750 Kubik aufwärts. Mhm. Und da war eben die obenliegende Nockenwelle über eine Welle mit einem Kegelrad, eine sogenannte, ja, Königswelle angetrieben. Und man hat dann Mitte bis gegen Ende der 70er Jahre, damals hat Ducati auch noch Einzylinder-Motorräder verkauft. Ja. Man hat dann die Einzylinder ersetzen wollen durch eben auch einen Motor mit diesem 90-Grad Motorenwinkel, mhm, Zweizylinder. Und eben mit weniger Hubraum, ne? Ja. mit 500 Kubik. Und dann hat man festgestellt, dieser Königswellenantrieb, der war unheimlich, also das hat sich einfach nicht automatisieren lassen, die Fertigung von so einem Antrieb. Da war unheimlich viel Handarbeit dran. Okay. Der war dadurch natürlich auch sehr teuer. Ja. Mhm. Und jetzt sollte ja das kleinere Motorrad auch preisgünstiger, ja, werden. Ja. Nee, weil es wird immer Königswelle, also das klingt echt fast, als wäre es eine Kaiserwelle, ja, so aufwendig. Wahrscheinlich hat das ein Herr König vielleicht erfunden. Nein, das kommt von diesem Kegelrad. Ah, okay. Weil das aussieht wie eine Krone. Ah, okay. Und ist nämlich so, dass beim Porsche 356 die Carreras, also Ende der 50er Jahre, die dann quasi die Renn- und Straßenrennsport-Triebwerke waren, die wurden eben auch über Königswellen angetrieben. Mhm. Und da war es zumindest so, dass die von der Wartung und von der Inspektion her und das Ding einzustellen offensichtlich sehr, sehr viel Aufwand bedeuten. Und aber vermutlich auch sehr viel mehr Präzision in diesen Nockenwellenantrieb reinbringen. Weil irgendeinen Grund muss man ja haben, dass man sich den Aufwand macht. Naja gut, im Gegensatz zu einer Kette oder einem Zahnriemen muss man die Königswelle nie tauschen. Genau. Stoßstangen. Ne? Da sind wir ja dann bei einer komplett anderen, sind wir ja bei einer komplett anderen Technologie. Aber zum Beispiel Harley Davidson, das sind ja heute noch, die bauen ja heute noch Motoren, wo dann so Stößelstangen aus der Tiefe irgendwie bei der Kurbelwelle. Vorsicht, die haben Hydrostößel, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aha. Aber ich sag mal so, es ist das mit den Stößelstangen ist ja von dem her mal eine grundsätzlich andere Technik, weil man im Prinzip die Nockenwelle unten liegend hat, im Kurbelgehäuse, im Motorengehäuse. Und die Bewegung der Ventile quasi nach oben zum Zylinderkopf bringt über diese Stangen, die sich dann halt linear die ganze Zeit hin und her bewegen und dann ihre eigene Problematik mitbringen. Und die sind übrigens die total leicht. Das sind so Balsaholz, jedenfalls bei mir im Käfer, das sind so ganz, ganz zarte, Mikado-artige Balsaholzstäbe. Man könnte fast sagen, sieht ein bisschen aus wie Die sind nicht wirklich aus Holz. Die sind aus Balsaholz. Ja. Die sind extrem leicht und nur mit oben und unten mit haben die sowas wie Blechkappen. Weil sie Das sind sie mit gestärkt, ja. Ansonsten ist es wirklich, Die sind extrem leicht, weil. Ernsthaft Holz? Ja. Das war mir jetzt nicht klar. Ja. Ja, das ist, also, wenn man das dann mal so sieht, die laufen dann ja in diesen Röhren, die sieht man auch teilweise, wenn man so einen Käfermotor mal vor sich sieht. Dadurch, dass sie natürlich sehr, sehr leicht sind, das ist natürlich wichtig, weil die sollen ja möglichst wenig Massenträgheit mit sich bringen. Aber die haben ja trotzdem noch viel Trägheit einfach bei hohen Drehzahlen. Ne? Ja. Beim Käfer hat man die nicht, aber deswegen hatte auch Porsche quasi bei den höheren Drehzahlen wurde dann irgendwann die Ventilöffnung einfach zu erratisch. Ne? Weil die Latenz, wenn man so will, von diesen Stangen, außerdem haben die dann wahrscheinlich doch irgendwann angefangen zu vibrieren und so eine Eigenschwingung nochmal zu entwickeln. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es wirkt, da ich bin eigentlich kein Schrauber, aber ich habe mal einen Käfermotor auseinandergebaut und auch dann überholen lassen, aber ich habe dann den Rumpfmotor bekommen und habe dann alle Aggregate wieder zusammen mit einem sehr kundigen Freund zusammengebaut und dann, deswegen habe ich das alles mal angefasst und weiß, warum ich seitdem die Finger davon lasse. Genau, die Königswelle, sage ich mal, hat den Vorteil, dass sie im Grunde nie ausgetauscht werden muss. Mhm. Die Zahnräder haben natürlich, also die Kegelräder haben natürlich theoretisch, sage ich mal, auch eine Abnutzung, aber im Vergleich zu einem Zahnriemen oder zu einer Kette, mit der die oben liegende Nockenwelle angetrieben wird, ist das natürlich gar kein Vergleich von der Lebensdauer her. Ja. Nur die Lagerung bei einem Motor ist ja mit dem Thema Lagerung auch immer verbunden, dass das Öl dorthin kommen muss. Ja. Ne? Und ich muss allerdings auch sagen, ich habe selber nie eine Königswelle gefahren, aber wie gesagt, mein Schwager, und der hat mir gesagt, er hat nie Probleme mit dem Motor gehabt, musste nur ordentlich warm fahren. Ja. Ne? Es gab halt immer natürlich auch Leute, die draufgesessen sind und dann sofort hier Vollgas und los und sich dann gewundert haben, warum der Motor kaputt geht. Relativ zügig. Ja. Das sind einfach Motoren, die brauchen sorgsames Warmfahren. Und wenn sie in Italien überwiegend gefahren sind, ist es natürlich etwas, wenn es da sowieso schon mal 27 Grad ist, wenn man sich dann draufsetzt, was anderes, als wenn man im Schwarzwald bei 7 Grad dann losfährt. Ja. Ne? Das merkt man italienischen Fahrzeugen im Allgemeinen an. Ich habe einen Fiat gehabt, da weiß ich auch, das war absolut kein Winterfahrzeug. Sondern ein Kind der Sonne. Ja. Ein Kind der Sonne, genauso wie ich. es ist aber so, dass die natürlich einfach vom ganzen Spiel auf den Warmbetrieb ausgelegt sind. Ne? Auch die Zahnriemenmotoren im Übrigen. Ja. Also ich habe jetzt heute in Vorbereitung noch mal ein bisschen mein Ducati-Buch geschmökert und habe gelesen, dass die Zahnriemen im kalten Zustand, also im Prinzip 5 Zentimeter Spiel haben. Wow. 5 Zentimeter. 5 Zentimeter Spiel, wurde da gesagt. Das war ja auch noch so ein Grund für mich, für den Triumph, weil ich dachte, naja, in Deutschland ist das Wetter halt nicht italienisch. Ja. In England regnet es viel, das heißt, die Motorräder sind auch für schlechtes Wetter gemacht. Ja. Ja. Ja. Aber ja. Jetzt, was, hey, wir müssen jetzt nochmal kurz in eine Meta-Hackbeat, in eine Meta-Debatte einsteigen. Nennt sich zwar Automotive. Wir haben ja natürlich überhaupt keine Vorstellung davon, was unsere Hörer vielleicht an Vorkenntnissen haben. Wir haben voraussetzungslos Zweitakt- und Viertaktmotoren einfach eingeführt. Ja. Ich glaube, also ich weiß zwar in etwa, wo der Unterschied ist, aber im Genauen kann ich es nicht genau erklären. Zweitens wollte ich nur noch einen kleinen Einschub machen, warum das mit diesen verschiedenen, warum die Nockenwellenantrieb und was hat das eigentlich, warum ist das wichtig? Warum muss da was überhaupt angetrieben werden? Und das ist im Prinzip deswegen, dass die Öffnung des Gasflusses hängt davon ab, wo die jeweiligen Kolben in dem Moment sitzen, in ihrem jeweiligen Lauf. Und das wird gewissermaßen eigentlich mal abgenommen von der Kurbelwelle. Darauf sitzen ja die Pleuel und die Kurbelwelle überträgt quasi ihre Drehungen mit dem jeweiligen Sitz und Lauf dann auf die Nockenwelle, ob die nun unten oder oben liegt. Wenn sie unten liegt, sind das quasi ist es zwei Zahnräder, die einfach ineinander greifen. Also quasi vorne oder hinten wird ein Zahnrad draufgesetzt auf die Welle und die treibt die quasi direkt die Welle darunter oder darüber liegend mit der Nockenwelle an. Und die, wie bei meinem Käfer zum Beispiel, über ganz lange Stößel geht die quasi in den Zylinderkopf und sorgt dann dort wieder über eine Kipphebelwelle, dass dann die entsprechenden Ein- und Auslassventile sich entsprechend halbwegs in Synchronisation entsprechend des jeweiligen Zylinders und Kolbens dann öffnen und schließen. Und man kann sich ja vorstellen, je schneller das wird, desto präziser muss das sein. Und bei so langsam vor sich hin tuckernden Maschinen ist das alles kein Problem. Aber wenn es dann in den fünfstelligen Bereich geht, dann können kleinste Unsauberkeiten auf einmal dazu führen, dass die Leistung gar nicht mehr voll abgerufen werden kann, die theoretisch im Motorrad zur Verfügung steht. Und deswegen geht es eigentlich darum, eine präzisere Steuerung quasi abgenommen von der Kurbelwelle hoch oder wie auch zur Seite oder auf ihrem, jedenfalls in die Zylinderköpfe, wo die Ventile sitzen, reinzubekommen. Und das macht die Königswelle bei der vielleicht nochmal, wenn du jetzt schon das Thema Zweitakt oder Viertakt und so, wenn du so auf diesen Basislevel runtergehst, vielleicht kurz da ein Wort dazu. Der Unterschied zwischen Zweitakter und Viertakter, und daher kommt dieser Ausdruck Zweitakter, Viertakter, der kommt daher, dass man den Arbeitsablauf des Motors in sogenannte Takte aufteilt. Mhm. Und zwar ist immer eine Bewegung nach oben und nach unten des Kolbens ein Takt. Ja. Also der Kolben geht einmal hoch, einmal runter, dann ist ein Takt. Mhm. Nennt man das einen Takt. Jetzt ist es so, dass beim Zweitakter bei jedem zweiten Takt gezündet wird. Okay. Der Zweitakter hat auch keine Ventile, sondern in der Regel ist es so, dass die Abwärtsbewegung des Kolbens erzeugt quasi einen Unterdruck. Ja, genau. Wie bei einer Fahrradpumpe, die ich vorne zuhalte und dann nach hinten ziehe. Ja. Dann habe ich so einen Unterdruck und jetzt geht der Kolben nach unten und in der Kolbenwand kommen irgendwann sogenannte Ein- oder auch Überströmkanäle. Ja. Das heißt, irgendwann geht ein Loch auf, weil der Kolben weit genug unten ist und dieses Loch geht Richtung Vergaser und saugt jetzt das Benzin-Luftgemisch an. Beziehungsweise ist eigentlich jetzt falsch rum, er geht nach oben Ja, deswegen ist es. Jetzt muss man aufpassen. Er geht nach oben und im Kurbelgehäuse bildet sich diese, dieser Unterdruck und das Gas, also Benzin-Luft-Gemisch, geht dann erstmal unten in den Raum, wo die Kurbelwelle sitzt, beim Zweitakter. Aha. Und beim zweiten, oder beziehungsweise wenn der Kolben dann nach unten geht, dann wird unten dieses Gemisch erstmal vorkomprimiert und geht dann über sogenannte Überströmkanäle nach oben. Also in den Brennraum eigentlich, also quasi oberhalb des Kolbens. Und bei der Aufwärtsbewegung wird jetzt weiter komprimiert und dann wird gezündet. Ja. Und dieses komprimierte Gemisch, wenn das gezündet wird, entwickelt es eben diese Kraft, die den Kolben dann wieder nach unten drückt, schickt. Ja, und dann beginnt im Prinzip dasselbe wieder. Aber wo strömt denn das Abgas beim Zweitakter dann raus? Das strömt eben, auf der gegenüberliegenden Seite des Kolbens ist eben auch ein Kanal. Also man hat den Einlasskanal, man hat den Auslasskanal und man hat die Überströmkanäle. Ja. Der Einlasskanal, wie gesagt, da kommt das Gemisch erstmal in den Kurbelraum unten rein, also wo die Kurbelwelle ist, wird dann nach oben, über die Überströmkanäle nach oben und ein weiterer Kanal, der sich öffnet, wenn der Kolben nach unten geht, da geht das Abgas dann raus. Problem bei der ganzen Geschichte, was man sich jetzt schon vorstellen kann, diese Kanäle, von denen wir gerade sprechen, die werden nur durch den sich hoch und runter bewegenden Kolben geschlossen, weil die irgendwo in der Mitte der Zylinderwand sind. Ich habe da natürlich immer auch das Problem, dass ein Stück weit durch diesen Druck Gase wieder vor- oder zurückgeschoben werden. Ja. Es wird im ungünstigsten Fall, wenn zum Beispiel der Auspuff nicht richtig abgestimmt ist, dann geht mir sogar unverbranntes Gemisch wieder zurück. Verloren in Richtung Auspuff. Ja. Ja. Das sind so ein bisschen die Probleme vom Zweitakter. Der muss sehr gut abgestimmt sein, damit diese ganze Geschichte funktioniert, weil ich dort eben keine Ventile habe. Ja. Jetzt kommen wir zum Viertakter. Lass mich ganz kurz sagen. Ja. Wir haben jetzt ganz, ganz wenig bewegliche Teile im Vergleich zu dem, was du jetzt schildern wirst. Richtig, der Vorteil vom Zweitakter ist, dass er im Grunde mit sehr, sehr wenig bewegten Teilen auskommt. Er hat im Grunde die Kurbel, also der Motor selber, wenn wir jetzt mal vergessen, den Primärtrieb, also das Getriebe vergessen. Ja. Der Motor selber hat eben nur die Kurbelwelle mit ihrem Hubzapfen. Mhm. Da drauf sitzt das Pleuel und der Kolben. Ja. Der Kolben, der die Linearbewegung macht und die über Pleuel und Kurbelwelle in eine Kreisbewegung umgesetzt wird. Das sind schon alle bewegten Teile. Ja. Ja. Und deswegen natürlich wunderbar für schnell zusammenzuzimmern und deswegen auch quasi in der Basismotorisierung selbst heute noch, ich sag mal, die blöden Garten, hier diese Scheren oder Laubbläser pumpen, ne? Oder was auch immer das ist. Auch meistens ein sehr robuster Motor, darum auch relativ häufig auch bei Motocross-Maschinen eingesetzt und so weiter. Oder weil Kettensägen, halt, überhaupt erstmal Motocross-Strecken frei zu kriegen. Vielleicht dann noch eine Spezialität, die Schmierung dieses Motors findet über das Kraftstoff-Luftgemisch statt. Ja. Das heißt, da wird der Schmierstoff mitgegeben. Das ist dann die sogenannte Verlustschmierung. Ja. Ne? Das heißt, weil die dann ja quasi das Öl, das eigentlich dafür für diese Schmierung sorgen soll, wird ständig quasi mit dem Abgas dann rausgeführt. Mit verbrannt und mit rausbefördert, genau. Also aber nicht komplett, deswegen weil es für die Schmierung der Kolbenwand, genau, für die Schmierung der Kolbenwand und des Kurbeltriebes und des Pleuels und so weiter zuständig ist. Und unter Umständen wird es nicht komplett verbrannt, deshalb hat man diesen blauen Dunst, das Stinkefähnchen, das dann so der Trabant hinter sich her flattern lässt, genau. Ja, genau. So, jetzt der Viertakter, das. Genau, der Viertakter umgeht im Prinzip diese Problematik mit diesen Überströmkanälen und dass die im Grunde nur durch diesen sich hoch und runter bewegenden Kolben früher oder später verschlossen werden, indem man einfach Ventile einsetzt. Das sind also quasi runde Teller, die in einem runden Sitz im Kopf des Motors sitzen und zu einem definierten Zeitpunkt geöffnet und geschlossen werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Kraftstoffgemisch komprimieren möchte, weil der Kolben sich jetzt nach oben bewegt, mache ich einfach beide Ventile zu. Mhm. Es kann mir dann nichts Richtung Vergaser zurückströmen und es kann mir auch noch nichts Richtung Auspuff abhauen. Ja. Genau. Ich habe dann im Prinzip einen komplett geschlossenen Brennraum, was allerdings von der Arbeitsweise dazu führt, dass nur bei jedem vierten Takt gezündet wird und daher kommt der Begriff Viertakter. Ja. Und deswegen ist vermutlich erst ab einem Vierzylinder-Motor so ein halbwegs gleichmäßiges Gefühl. Deswegen es gab doch mal 3 gleich 6, dass die Zweitakter sagen, man braucht halt doppelt so viele Zylinder in einem Viertaktmotor, um dieselbe Laufruhe zu erzeugen wie in einem Zweitaktmotor. Ja, also wenn ich möchte, dass mein Motor bei jedem Takt zündet, dann muss ich halt 4 Zylinder nehmen und die im Prinzip jeweils um einen Takt versetzt anordnen. Genau. Ja. Ja. Ich bin ja ganz exotisch, ich habe ja einen 3-Zylinder. 3-Zylinder, ja. Und jetzt? Wobei ich immer sage, 4 Zylinder in einem Motorrad sind mindestens einer zu viel. Ja. Also ich konnte mich zwischen 2 und 14 nicht entscheiden, also habe ich einen 3-Zylinder genommen. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier noch bei der ganz normalen Verbrennungsmotor-Basistechnologie und die findet ja in ganz vielfältiger Weise statt. Egal ob Rasenmäher, Motorrad oder Auto. Genau. Und jetzt sind wir bei unseren Ducatis eben in dieser Viertakt-Welt und ich habe schon gesagt, Motorradmotoren, wenn sie vor allen Dingen sportlich bewegt werden, holen ihre Leistung über die Drehzahl. Tendenziell. Also auch die Ducatis drehen auf jeden Fall so in Richtung von 8.000, 8.500 Umdrehungen hoch, ja. Und da kommt halt dann der Punkt hinsichtlich der Präzision, du hast es ja eben geschildert, das heißt die Ventile, dass die zum richtigen Zeitpunkt auf- oder geschlossen sein müssen, wird immer wichtiger und das wird eben aber der richtige Zeitpunkt wird gewissermaßen abgenommen von der Kurbelwelle in irgendeiner Form. Und dann über die Königswelle beispielsweise in den Zylinderkopf geschickt oder bei meinem Käfer über die Stößelstangen. Mhm. Aber jetzt hatte die Ducati ja noch was ganz Spezielles, nämlich die Ventilzwangssteuerung. Desmodromik. Die sogenannte Desmodromik. Deswegen heißen viele Ducatis Desmo XY, Desmo JD. CDG oder Desmo hast du nicht gesehen. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil das so eine spezifische oder Charakteristik von Ducati ist, die praktisch nirgendwo mehr in der heutigen Motorenwelt eingesetzt wird. Richtig, es ist meines Wissens keine Erfindung von Ducati, aber Ducati hat sie im Prinzip so kultiviert, dass sie in den 80ern, als eben die Panta gebaut wurde, das war das erste Motorrad, was quasi nur noch mit Desmodromik ausgeliefert wurde. Während vorher war das so eine Art Option, ja? Ich war selbst heute erstaunt, als ich nochmal die Geschichte nachgelesen habe. In den 70ern war das wohl so, dass diese 750er und 900er Modelle nicht alle mit Desmodromik ausgestattet wurden, sondern da gab es tatsächlich noch die sag ich mal, Großserienmodelle, die noch normale Ventilschließfunktionen rein über Federn hatten und dann eben die Desmodromik-Modelle, das waren die eigentlich als Rennreplikas in der Rennabteilung von Hand zusammengebaut wurden, wo man dann manchmal auch wirklich 2 Motorräder, die nacheinander gebaut wurden, nicht dasselbe Fahrzeug waren, weil die halt gerade die Bremsanlagen verbaut hatten, die sie da im Lager liegen hatten. Das war also mehr so eine Art Prototypen-Manufakturbetrieb. Ja, sagen wir mal so, diese Prototypen, das ging damals bis in die Stück, also die hatten mal geplant, 25 Stück zu bauen von dieser 750 Supersport und nachher waren es 200. Also das war schon ein bisschen größerer Prototypenbau, aber eben viel Handarbeit. Und das ganze Problem mit diesen mit dem Desmo-Ventil war ja das, dass die immer so unheimlich schwierig auch einzustellen waren. Ja, das ist ja da. Na, schwierig würde ich nicht sagen, aber ich habe eben die doppelte Anzahl an Parametern eigentlich einzustellen. Im Normalfall, also wenn ich zurückdenke, wir haben ja noch nicht alle meine Motorräder durch. Ja. Ich nehme das oder schiebe das mal jetzt kurz zwischen rein. Ich habe nämlich bis 2012, von 2009 bis 2012, so ungefähr 3 Jahre, noch eine Honda Africa Twin gefahren. Und zwar die Die erste mit 650 Kubik, die wurde dann relativ schnell nach, glaube ich, 2 Jahren durch eine 750er ersetzt, die aber auch vom Design her ein bisschen anders war. Die Afrika-Twin ist ja eigentlich eine Replika von der Paris-Dakar-Maschine gewesen. Und das Motorrad hat auch einen V-Motor, allerdings mit den normalen, glaube ich, 45 Grad Winkel hat der, glaube ich, wenn ich es jetzt... Ist jetzt fundiertes Halbwissen, was ich von mir gebe. Ich habe das Motorrad zwar gefahren, aber ich kann den Zylinderwinkel jetzt gerade nur schätzen. Ich glaube, der war 45 Grad. Und da war es so, dieses Motorrad hatte eben auch eine oben liegende Nockenwelle. Ja. Also das heißt, die Ventile wurden nicht über Stößelstangen angesteuert, sondern über eine Kette wurde im Prinzip diese Bewegung, diese Drehbewegung der Kurbelwelle nach oben gebracht in den Zylinderkopf und dort wurden die, das war auch ein Motor mit 3 Ventilen, mit einem größeren Einlass und 2 Auslassventilen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, wurden eben quasi, also man hatte dann eine Nockenwelle. Eine Nockenwelle heißt die deshalb, weil die im Prinzip quasi Ringe drauf hat, die exzentrisch laufen. Ja. Das heißt, man hat dann wie so ein Ei sieht es aus, ne, von der Form. Genau. Und die läuft im Prinzip in der Mitte des Zylinderkopfes und die Ventile sind ja in einem bestimmten Winkel, das sind so 80 Grad oder sowas, sind die ja von außen her oder außermittig angeordnet in dem Zylinderkopf. Und dann hat man einfach kleine Hebelchen, die sind irgendwo drehend gelagert und werden jetzt durch diese eierförmige Scheibe hoch und runter bewegt. Mhm. Das heißt, immer wenn sie hochgehen, drücken sie, weil sie in der Mitte schwingend gelagert sind, drücken sie auf der anderen Seite den Ventilschaft nach unten und das Ventil öffnet sich nach innen Richtung Brennraum. Ja. Jetzt ist die Gegenbewegung, also um das Ventil wieder zu schließen, wenn der Kipphebel zurückläuft, ist einfach eine Feder eingebaut. Ja. Und das jetzt, ist quasi der Standard. Das ist der Standard, genau. Und jetzt kommen wir auch dazu der Problematik bei hohen Drehzahlen. Jetzt haben wir wieder das Thema Massenträgheit. Mhm. Selbst diese relativ kleinen Ventile, ich habe jetzt, so ein Kipphebel hat irgendwie 3-4 Zentimeter in der Länge, so ein Ventil wahrscheinlich auch. Ja. Und selbst diese Massenträgheiten von diesen kleinen Bauteilen reichen aus, dass ich bei einer sehr hohen Drehzahl unter Umständen dieser Schließmechanismus durch die Feder, der hat ja eine gewisse Trägheit, eine gewisse Latenz auch wiederum. Und dass unter Umständen da der Motor schon schneller läuft, als das Ventil sich durch die Federkraft schließen kann. Ja, und diese Feder ändert sich. Wird ja nicht der Impuls, der auf sie draufhaut, um das Ventil also quasi nach innen drückt. Mhm. Und die Rückstellkraft der Feder ändert sich ja nicht durch die Geschwindigkeit des Motors. Genau. Die bleibt immer gleich. Ja. Nee, nicht immer gleich. Die ändert sich auch teilweise durch Temperatur. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Okay, aber jedenfalls durch Temperatur, aber nicht proportional zur Drehzahl. Ja. Und das bedeutet, bei höheren Drehzahlen kann das dazu führen, dass die Gaswechsel, also das nicht mehr optimale Verhältnis, wann ist das Ventil offen oder geschlossen zum richtigen Zeitpunkt. Und das heißt, da wird in dieser oberen Leistungsspitze quasi der Motor läuft dann nicht mehr optimal. Und gerade im Rennbetrieb ist man überwiegend in diesem Bereich tätig oder kann dort quasi wettbewerbsfähige Impulse irgendwie setzen. Und da kam dann quasi diese Desmodromik ins Spiel, weil die macht was? Die besitzt eben einen zweiten Kipphebel, der die Schließbewegung unterstützt. Mhm. Also da ist auch nochmal eine kleine Feder drin, um das Spiel rauszunehmen. Mhm. Aber im Endeffekt hat man eine Gabel, die von unten gegen das Ventil oder gegen den Ventilschaft, an dem Ventilschaft angreift und dieses Ventil zurückholt, schließt wieder. Ja. Also auch durch so eine Nocke bewegt. Im Prinzip wieder die Gegenbewegung zum eigentlichen Kipphebel macht. Und wegen dem Thema, was vorher angesprochen wurde, so bin ich auf die Honda gekommen, wenn man diese normalen, also wenn man nur Öffner hat, Öffner-Kipphebel, dann ist das Einstellen des Ventilspiels meistens relativ einfach, weil man hat oben im Kipphebel drin quasi eine Schraube, die einfach mit einer Kontermutter geschlossen wird. Das heißt, man bewegt den Kolben in eine Position, dass im Prinzip die Nockenwelle das Ventil komplett freigibt, also die Nocke nicht aufsitzt auf dem Kipphebel. Ja. Und dann hat man zwischen dem Kipphebel ein bestimmtes Spiel, was man einstellen muss. Ja. Dazu hat man eine Fühlerlehre, so sogenannter Spion. Genau, das sind kleine Metallplättchen, die sind geschliffen auf eine bestimmte Höhe. Und die zieht man quasi zwischen diesem Spalt durch und kann dann definiert sagen, jetzt habe ich 2 Zehntel oder 1,15 Hundertstel Spielluft dazwischen. Und das macht man bei kalten Motor. Das macht man beim kalten Motor, genau. Ja. Und wieso gibt es überhaupt die Notwendigkeit, ein Ventilspiel? Also wieso kommen die da out of tune? Du hast es gerade schon angesprochen, der Motor, wenn er kalt ist, dann verhält er sich von seinem Ausdehnungskoeffizienten, ist er einfach anders, wie wenn er warm ist. Ne? Metall, so wie viele Dinge, dehnt sich Metall einfach um einen definierten Grad aus, wenn es erwärmt wird. Mhm. Und da so ein Motor, da drinnen finden Explosionen statt, also ein paar hundert Grad warm wird, haben wir dann einfach eine andere Situation als bei kaltem Motor. Ja. Und damit da nachher nichts klemmt, muss vorher ein Spiel eingestellt werden, das diese Ausdehnung des Metalls ausgleicht. Ah, okay. Und dieses Spiel kann sich aber im Laufe des Betriebs verändern zum Negativen und muss dann hin und wieder mal eingestellt werden, einfach durch Abnutzung, durch Abrieb und auch, weil die Ventile, also Zylinder und Kolben bestehen ja in der Regel aus einem Leichtmetall, also Aluminium, was auch relativ weich ist. Ja. Die Laufflächen von so einem Zylinder sind zwar entweder Gusshülsen drin oder sie sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, wie dieses Nikasil. Laufflächen sind, ist das? Wo der Kolben hoch und runter sich bewegt. Die Röhre. Die Röhre, genau. Ja. Ja, in der Kolben sich hoch und runter bewegt. Aber oben der Zylinderkopf, der ist im Prinzip eben auch aus einem Leichtmetall und ist entsprechend weich. Also das sind Aluminium oder Aluminium-Magnesium-Legierungen. Ja. Und das Ventil, das im Prinzip beim Schließen immer gegen den Ventilsitz wieder schlägt, das arbeitet sich da mit der Zeit ein bisschen rein und komprimiert dieses Metall und dadurch erhöht sich dann oben das Spiel oder verringert sich, je nachdem. Wobei es doch so ist, dass die Ventilsitzringe oft aus einem anderen Metall als das Material des Kopfes sind. Das heißt, die werden dann quasi eingesetzt. Das ist dann ein härteres. Gut, aber irgendwo dahinter ist trotzdem dieses weiche Metall kriegt immer diese Schläge ab. Ne? Okay. Und von daher, und dann habe ich natürlich auch Abnutzung, weil die Nockenwelle durch Reibung im Prinzip einläuft irgendwie. Ja. Also ich glaube, wer sich bisher mit Motoren nicht so gut auskennt oder das alles wieder vergessen hat, der ist jetzt schon wieder auf einem ganz fähigen Stand. Und ja, also das ist also so eine Spezialtechnologie und interessanterweise nutzt das wirklich nur Ducati momentan im modernen Motorbau. Und abgesehen davon, dass es irgendwie immer so als Marketingbegriff immer Desmo klingt immer irgendwie cool. Und ich finde es irgendwie ganz, ganz faszinierend, wenn halt etwas mit wie so eine Art Spleen ist. Es ist ja nicht so, dass die anderen Motorräder, die mit konventionellen Ventilsteuerungen ausgerüstet sind, also alle anderen, dass die langsam wären oder schlechter oder gar nicht. So, und gerade das Witzige ist, dass gerade die Ducati ja nun gerade nicht in diese extrem hohen Drehzahlbereiche überhaupt gehen muss, wie jetzt die Vierzylinder. Man muss dazu sagen, Ducati überwiegend baut Ducati Zweizylinder. Nur noch. Nee, im Rennbereich haben sie ja die die haben eine Vierzylinder 2013 rausgebracht. In der MotoGP seit 2006 oder 2007 haben sie einen V4. Ja, aber abgeleitet davon haben sie eine Replika in einer ganz kleinen Auflage zugelassen. Ja. Stimmt, genau. Das war aber quasi wirklich ein schweineteures Gerät, das, ich glaube, 1500 Mal oder so nur gebaut worden ist. Ja. Aber das war wirklich Die ist, glaube ich, nach dem Produktionsstandort benannt worden. Ja, Panigale, genau, Panigale R. Nein, das ist die Desmo Sedici, also die Desmo 16 Ventiler, weil sie ja 4 Zylinder hatte. Während sonst alle Ducati, die 2 Zylinder haben immer nur 8 Zylinder, darum haben sie quasi 8 Ventile. Ja, deswegen haben sie diese, die, um anzuzeigen. Ja, aber die Panigale, was war das dann? Das ist ein 2 Zylinder. Dann ist es die, das Modici RR, oder? Kann das sein? Dass es gibt nur diese, ja, das ist wahrscheinlich dann RR für Race Replica. Genau. Okay. Und das war wirklich zu der damaligen Zeit insofern was Besonderes, weil ihr müsst euch vorstellen, das ist, als ob du ein Formel-1-Auto von Ferrari quasi straßenzulassungstauglich bekämst. Mhm. Also sehr, deswegen auch extrem teuer, ich glaube 65.000 Euro oder so hat das Gerät gekostet und war halt reine Rennprototypentechnik. Ich finde es ein bisschen schade, weil dieser Motor ist extrem interessant. Also ich habe die mal bei meiner Werkstätte mal so eine Desmo Sedici, wenn die nur so angast, das ist faszinierend, weil da ist so eine Art Keramikauspuff, der quasi dort, wo die wo der Sozius-Platz ist oder die Sozius-Bank ist, dort gas der Auspuff raus mit so einer Art Keramikgitter. Und okay, also wie so ein Flächenschalldämpfer eigentlich. Ja. Und so ein V4-Motor hat so ein ganz eigentümlich, nochmal ganz brachiales Geräusch, während ja die normalen Zweizylinder von Ducati so ein, ich finde es, das finde ich so faszinierend, auch wieder von dem Kontrast her. Die Maschinen sehen oft sehr, sehr elegant aus und sehr schnittig. So, dass ich mal gesagt habe, das ist für mich eine Ducati ist wie Carla Bruni mit der Stimme von Bud Spencer. Ja, ja gut, der Ducati-Motor hat durch seine Konzeption ja auch einen ganz besonderen ein ganz besonderes, wie soll man sagen, Feeling. Also die Vibrationen, die Art und Weise, wie man diesen Motor spürt, ist ganz besonders und wurde ja von anderen Herstellern tatsächlich kopiert. Ja. Und zwar kopiert, indem man das künstlich diesen Zylinder und oder diese Zündreihenfolge, die sich durch den Zylinderwinkel und die Tatsache, dass beide Pleuel auf demselben Hubzapfen bei diesem Motor sitzen, das hat Yamaha bei ihrem TRX heißt das Modell. Da komme ich drauf. Ich habe auch mal eine. Zuhörer wird jetzt gerade fleißig gegoogelt und TRX 850, kann das sein? Das war eine 850er. Warte mal. Ich glaube, du meinst den sogar Crossplane. Du meinst die Crossplane. Nee, das war die. Warte, doch. Hubzapfen 20. TRX 800 oder 850. 850 muss es sein, ja. Die hat im Prinzip, man sieht ja auch schon diese Gitterrohrrahmen. Ach so, ja, stimmt, ja? Das ist wirklich. Die haben damit wirklich die Ducati ein Stück weit nachgebaut und auch, obwohl das ein Zweizylinder parallel. Ist das ein bisschen nicht der 900er nachempfunden? Ja, gut, aber ich meine jetzt allgemein Ducati nachempfunden vom Design her durch diese Gitterrohrrahmen. Genau, offener Gitterrohrrahmen. Und das Witzige ist, dass dieser Motor, der ein Zweizylinder-Reihenmotor darstellt, ich habe vorher mal den Begriff Parallel-Twin verwendet, da muss man aufpassen, der Parallel-Twin ist nicht jeder Reihen-Zweizylinder ist ein Parallel-Twin, sondern das hängt auch wieder damit zusammen, wie die Kolben auf der Kurbelwelle auf den Hubzapfen liegen. Da kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was die Definition von Parallel-Twin ist. Aber bei diesem Motorrad hat Ducati im Prinzip durch die Wahl des Versatzes auf der Kurbelwelle von den beiden Kolben genau diese Zündreihenfolge von der Ducati nachgebaut, sodass auch der Sound und das Feeling, also es hat sich wirklich an Ducati-Kunden gerichtet, die vielleicht sagen, ja, ich möchte keine Ducati, weil sie ist nicht so zuverlässig oder sie ist mir zu teuer oder was auch immer, um denen im Prinzip ein preiswertes Angebot aus Fernost nahe italienische, bringen zu können. Der italienische Puls, aber die japanische zuverlässig. Ja, gut, wobei ich sagen muss, also ich habe auch mal eine Yamaha gehabt. Da, wir sind also noch nicht ganz beim Ende bei den Motorrädern. Die war allerdings halb italienisch, die Yamaha, die ich gefahren habe. Und ich habe auch mal immer wieder, wenn Freunde im Urlaub waren, deren ja. Yamaha gefahren und muss sagen, Yamaha ist sicherlich mit eins, jetzt stoße ich vielleicht manchem Hörer vor den Kopf, aber ist wahrscheinlich einer der japanischen Hersteller, der am wenigsten oder am schlechtesten Qualität anbietet. Also ich würde, wenn ich mir ein japanisches Motorrad wieder kaufen würde, was ich ja schon hatte und die auch nicht schlecht, aus meiner Sicht keine schlechten Motorräder bauen, aber ich würde eher wieder zu einer Honda oder zu einer Suzuki greifen. Mhm. Das sind für mich eher die hochwertigeren Motorräder. Ja. Also ich habe selber eine Kawasaki gehabt, wie gesagt, und das Motorrad habe ich relativ lang gehabt. Die habe ich noch gehabt, als ich meine Ducati Panda schon hatte, habe ich noch die Kawasaki noch behalten längere Zeit. Ja. Ich habe das Motorrad wirklich geliebt, aber die ist mir unterm Hintern weggerostet. Ja. Also die war von der Qualität her nicht so wahnsinnig dolle. Und bei Yamaha hatte ich auch so das Gefühl, die bauen auch schöne und tolle Motorräder. Und was ich hatte, war die SZR. Yamaha SZR 660 Super Single. Mhm. Der macht mir hier immer Autokorrektur. SZR, nicht SRV. Genau. Und zwar war das eine ganz heiße Mischung aus einem Delta-Box-Rahmen von einer 250er TZR, also Zweitakt-Rennreplika, mit einem Einzylinder-Viertaktmotor mit 660 Kubik aus der Enduro von Yamaha, zusammengebaut beim italienischen Yamaha-Generalimporteur Belgarda, versehen mit einem Auspuff von La Franconi, wenn mich nicht alles täuscht, und die ganzen Verkleidungsteile, Tank, Sitzbank, Verkleidung, wurde auch eben alles in Italien designt und gefertigt. Okay, ein echter Hybrid, ein Italo-Japaner. Ein Italo-Japaner, ja. War ein Wahnsinnsfahrwerk. Ja. Ich habe die 2 Jahre lang ungefähr gehabt, ein Wahnsinnsfahrwerk wegen dieser Delta-Box-Rahmen mit der Upside-Down-Gabel und Einarmschwinge, also sagenhaft, ich habe nie von allen Motorrädern, die ich hatte, war das genialste Fahrwerk. Also wirklich mit der ist man durch die Kurven als ob es ein leichtes wäre. Ja. Ja. Okay. Aber die war von ihrer Konstruktion problematisch. Und zwar, ich glaube, die wurde so 3-4 Jahre lang gebaut und die ersten 2 Jahre, und meine muss so aus dem zweiten Jahr gewesen sein, hat die eine Unterdruckbenzinpumpe gehabt. Mhm. Man muss sich jetzt vorstellen, dieser Delta-Box-Rahmen, der geht ja vorne vom Zylinderkopf in Richtung Schwingenachse ziemlich steil runter. Ja. Und auf diesem oder in diesem und wenn man von oben drauf guckt, ist der im Prinzip so deltaförmig, deshalb heißt der Delta-Box-Rahmen. Ne? Also er geht relativ schnell in die Breite und wird dann hinten wieder zusammengeführt. Also von oben sieht er aus wie so ein gotisches Kirchenfenster. Genau, genau. Und jetzt haben die für diesen Rahmen einen viel zu großen Motor mit diesem 660 Kubik Hubraum eingebaut, der dann vorne relativ weit hoch ragte. Normal ist da, wie gesagt, ein 250er Zweitakt-Aggregat drin und haben dafür den Tank hinter dem Motor, hinter dem Vergaser relativ weit in den Rahmen runtergezogen. Ja. Das war ein Glasfasertank, den konnten die also dementsprechend formen, dass der in diesem Rahmen relativ weit runtergeht. Jetzt war aber dadurch resultierend, der Benzinauslass des Tanks lag unterhalb des Benzineinlasses des Vergasers. Ja, ja. So, das heißt, man braucht eine Benzinpumpe und die haben die ersten 2 Jahre dort eine Unterdruckbenzinpumpe verbaut. Heißt, die Benzinpumpe ist gar nicht so Standard im Motorradbau. Nö. Weil das einfach die Schwerkraft erledigt. Genau, weil das normalerweise die Schwerkraft erledigt, das Benzin vom Tank. Der Tank liegt höher als der Der Vergaser. Als der Vergaser oder die Einspritzung. Genau. Ja. Also meine alte Ducati hat keine Benzinpumpe, die neue hat eine beispielsweise. Ja. Ja. Und hier haben sie halt leider eine Unterdruckbenzinpumpe verbaut. Das heißt, im Grunde hat die erst gepumpt, wenn der Motor gelaufen ist. Genau. Das heißt, dieses Motorrad hatte unheimliche Startschwierigkeiten. Mhm. Die hatte einen Elektrostarter, aber und hatte noch einen Choke seitlich zum Rausziehen, an den man auch ganz schlecht rankam. Und wenn du die länger als eine Woche nicht gefahren hast, dann ist sie dir fast nicht mehr angesprungen. Oh. Dann musste man sie im Prinzip zur Seite neigen, bis der Benzin zum Überlauf des Vergasers rauslief. Wenn man dann neben sich so eine Pfütze sah, dann wusste man, jetzt kann man sie starten. Und ja, also das, ich habe die dann, ich habe die, im Grunde habe ich die gekauft, man muss so sagen, als die rauskamen, ich wahrscheinlich in den 90ern, 95, ja genau, damals hatte ich kein Geld für ein neues Motorrad und stand aber immer mit glasigen Augen beim Yamaha-Händler am Schaufenster und habe dieses Motorrad angeschaut und war verliebt. Und als ich dann, das muss so 2007, 2008 gewesen sein, also da war die also schon gute 10 Jahre alt, bin ich mal durch den Schwarzwald gefahren und bin bei einem Händler, es war sonntags, man konnte da nicht kaufen, aber ich habe die zufällig stehen sehen und hatte das Motorrad in der Zwischenzeit schon total vergessen wieder ne? Und denke mir so, Mensch, das war damals dein Traum, jetzt guckst du mal, was du die gebraucht, ob du die gebraucht kriegst. Und dann habe ich eine gekauft für 2000 Euro, eine gebrauchte SZR und war aber dann nach 2 Jahren wirklich so unglücklich, dass ich sie verkauft habe. Die war schon umgerüstet, auch mit einem Superbike-Lenker. Ich habe die noch ein ganzes Stück aufpolstern lassen wegen meiner Größe, weil die ist wirklich für kleine 1,60 Meter Italiener und Italienerinnen gebaut. Und sie, wie gesagt, sie war toll zu fahren, wenn sie mal lief. Ja. Das ist dann halt auch so ein bisschen dieses, man spontan sich mal auf das Rad schwingen und irgendwo hinfahren, wenn man dann weiß, man braucht dann irgendwie, wie so bei so einem Space Shuttle Lounge, dann so einen mehrtägigen Vorlauf. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Bei mir ist irgendwie die Batterien, es zwingt mich auch dazu, das ist das Gute, dass ich doch alle 10 bis 14 Tage das Motorrad bewege, weil sonst die Gefahr, dass die Batterie von mir ausgebaut werden muss und dann irgendwie mal so eine Nacht lang geladen werden muss. Also ich habe aber jedenfalls schon eine gewisse Routine hinsichtlich des Ein- und Ausbaus. Aber das ist irgendwie blöd. Ja, aber das dürfte aber eigentlich nur über den Winter der Fall sein. Also ja, dürfte. Kriechströme hat Ducati halt so ein Thema, gell, dass da halt irgendwie. Wie gesagt, habe ich jetzt bei meinen beiden, sowohl Baujahr 80 als auch Baujahr 97, überhaupt keine Probleme. Ich werde das nochmal ein bisschen beobachten. Und ansonsten bin ich ja gar nicht so unfroh darüber, dass es mich zwingt, das Gerät regelmäßig zu bewegen. Und das tut einer Maschine und auch dem Fahrer sehr gut. Ja. Und im Winter wird die dann sowieso ein bisschen gepampert und kommt dann immer in eine Lagerhalle bei meinem Händler, die da so ein Rundum-Paket geschnürt haben. Ja, jetzt gehen wir nochmal zu. Sind wir jetzt mal bei dir durch oder gibt es noch irgendwelche Perlen in deiner Motorradbiografie, die du uns verschwiegen hast? Das sind die Motorräder, die ich wirklich selber besessen habe. Mhm. Es gibt noch 2 Motorräder, die ich quasi von Partnern mitbenutzt habe. Das eine ist auch eine Honda Enduro gewesen, und zwar die Dominator 650er Einzylinder, luftgekühlt, Luftöl gekühlt. Nettes Motorrad, aber jetzt auch nichts wahnsinnig Außergewöhnliches. Abgesehen davon, dass ich damit meinen ersten schweren Unfall hatte mit dem Motorrad. Okay. Oh. Aber was heißt schwerer Unfall? Naja, gut, Ich hatte 2 Unfälle, die im Krankenhaus endet haben. Also jetzt spreche ich nicht mehr von diesen Rutschern, wo ich mir mit 15 auf dem Mofa das Knie aufgeschürft habe, sondern 2 Unfälle, wo ich tatsächlich krankenhausmäßig versorgt werden musste. Das erste war eben damals auf der Rückfahrt von Südfrankreich. Habe ich in der Schweiz in einem Ort übersehen, dass vor mir jemand, also die Autoschlange zum Stehen kommt, weil jemand links abbiegen wollte und Gegenverkehr abgewartet hat. Und ich habe entweder, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe einen Filmriss. Ich habe entweder auf die Karte geschaut, die auf meinem Tankrucksack war, oder sonst wohin. Oh, ja. Ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich ich habe noch stark abgebremst. Ja. Beide Unfälle waren mit sehr niedriger Geschwindigkeit zum Glück. Aber ich bin halt dann einem BMW hinten reingerauscht und habe dem quasi eine Furche in den Kofferraum gezogen und habe damals mit dem Helm, und deshalb fahre ich auch keinen Helm mehr, der nicht Integralhelm ist. Ja, okay. Ich hatte früher auch so einen Jethelm, wo ich das Uralgespann gefahren habe. Aber da habe ich eben mit dem Helm die Heckscheibe zertrümmert, also quasi mit dem Kinnteil die Heckscheibe zertrümmert, und ich würde heute nur noch Suppe zu mir nehmen und nicht mit euch podcasten, wenn ich keinen Integralhelm aufgehabt hätte. Und Ich habe damals immer noch so Glassplitter hier in den Helm dann von der Scheibe reingekommen. Ja. Also ich war vom Augenwinkel, das Auge war zum Glück unverletzt, bis zum Mundwinkel runter komplett zerschnitten. Hier. Von, da sind auch so ein paar Narben noch geblieben. Vor allem im kalten Wetter werden die dann farbig. Okay. Ja. Und der zweite Unfall war eben, das muss so, wann war das so, 2004 der erste, sowas, müsste 2004 gewesen sein. Und der zweite war 2012, da habe ich mir den Fuß gebrochen, weil ich auf eben mit dieser Honda Africa Twin auf dem Rollsplit ausgerutscht bin. Spitzkehre, ich habe schon extrem runtergebremst gehabt, weil ich gesehen habe, das geht eng rum. Und dann habe ich aber zu spät gesehen, vielleicht auch ein bisschen ein Konzentrationsproblem, dass auf der Straße jede Menge Rollsplit oder in der Kurve Rollsplit lag. Und zwar, weil es war eine Vogesen, es ging geradeaus auf den Feldweg raus zu so einer Auberge. Aha. Und da haben halt die rausfahrenden Autos, haben da immer wieder Rollsplit mit in die Kurve getragen. Das habe ich zu spät gesehen, musste da stark abbremsen, kam dann ins Rutschen und bin dann im Grunde, die haben anstatt Leitplanken oftmals diese kniehohen Mäuerchen. Ja. Das war ein relativ großes, also ein hohes Motorrad, die Reise-Enduro, und ich habe das Mäuerchen überhaupt nicht im Blick gehabt und rutsch quasi mit blockierten Rädern, sich jetzt Motorrad fangen können, auch auf dem Rollsplit, aber ich bin halt nach rechts gerutscht und hat irgendwann die Fußspitze am Mäuerchen eingehakt und der Fuß hat es nach hinten gedreht und dann hatte ich einen schönen Spiralbruch Unterschenkel. Das halt auch sehr schlecht, gell? Ja, das ist ganz gut geheilt, aber da ist auch noch, ich bin quasi jetzt teilweise Borg, da ist also so ein Stück Metall noch im Fuß drin. Als ich vorhin gesagt habe, dass ich so ein bisschen vom Auto kommt und dann sehr spät aufs Motorrad umgestiegen, dass ich nicht diese Sicherheit oder dieses Sicherheitsgefühl habe. Und ich kann auch im Nachhinein nach wie vor den Optimismus so mancher Motorrad-Kollegen nicht verstehen, wie die quasi ohne Sichtkontakt mit hohem Tempo in irgendwelche Kurven reinfahren, wo man wirklich nicht sehen kann, ob so eine Treckerspur nicht doch Lehm-Zeugs raufhaut und Kantholz, Schuh, was man so alles erlebt als Motorradfahrer. Ja, also und toi, toi, toi, also deswegen fahre ich aber auch überwiegend alleine, weil ich erstmal unter Stress bekomme, mit anderen zu fahren. Es macht mir keinen Spaß. Also dieses Unsicherheitsgefühl wird dann immer nur noch stärker und gleichzeitig auch das Gefühl, anderen quasi dann, die haben auch keinen Spaß, weil die ihre Komfortzone vielleicht gar nicht erreichen. Wobei ich immer dann sage, meine Komfortzone ist eben auch in der Regel dort, wo der Gesetzgeber da gewisse Limits gesetzt hat. Die Kollegen aus so einer anderen Zeit, würde ich immer sagen, die bewegen sich zweifach erstmal in dieser legal nicht mehr ganz unproblematischen Zone. Also typisches Beispiel auf einer normalen Landstraße bei einer Einmündung wird man quasi auf 80 runtergebremst. Korrekt. Und ich habe jetzt doch öfters Leute erlebt und will halt auch die durchaus dann ihren Stiefel fahren lassen, die dann nicht ihre 120 verlassen sollen. Also ich würde dann immer, selbst wenn ich im Flow bin und es alles toll ist, gehe ich immer auf die 100 runter. Also man kann ja in Deutschland irgendwie, ich glaube, so richtig schlimm wird es ab 130 gemessen auf einer 100er Strecke. Und das ist eigentlich ein Tempo, das ich praktisch nie gehe, und ich habe auch kein Problem damit, dass ich langsamer bin als irgendwelche Familienturans. Ja. Das ist aber vielleicht eine andere Zeit. Ich weiß nicht, wie das, ich glaube, so der normale frühere Motorradfahrer so aus den 80er Jahren, der war immer schneller als so die normalen Familienautos, und wenn du immer dieses Gefühl hast, ich bin immer schneller, ich kenne das nicht. Also für mich ist, ich halte mich an mein Tempo und bin deswegen jetzt in den letzten Jahren ein- oder zweimal geblitzt worden mit keinerlei weiteren Konsequenzen. Und gleichzeitig habe ich auch bisher noch nie eine Situation gehabt, wo irgendwas so überraschend kam, dass ich nicht reagieren konnte. Toi, toi, toi. Wahrscheinlich ist es so, über einen längeren Motorrad-Aktivitätszeitraum wird mal leider so eine Geschichte kommen. Nur andererseits habe ich mir schon einen Schlüsselbeinbruch mit dem Fahrrad gehabt. jetzt hoffe ich, dass vielleicht meine größeren Zweirad-Unfälle vielleicht über die Geschichte schon mal abgedeckt sind. Ich bin schon mehrfach mit dem Motorrad auch so ausgerutscht bei geringerem Tempo, teilweise auch aus Unbedachtsamkeit oder Unerfahrenheit. Bin mal über so eine Art zu schnell in so eine Art Sandkuhle gefahren, wo quasi der Kollege vorher mit seinen Trennschleifer-Rädchen auf seiner Oldtimer-Maschine natürlich so durchgepflügt ist. Und ich wusste das nicht und dachte, ach, jetzt bloß nicht abbremsen, sonst versinke ich im Dings. Das war genau der Falsche. Ich hätte vorher zum Stand kommen sollen und mit Füße runter mich langsam so durch diese Kuhle durch. Aber so bin ich quasi sofort umgefallen mit der Maschine, ne? Und die ganzen Schäden, das geht dann ja sofort dann in die Hunderte von Euro, insbesondere bei diesen Ducati-Spezialersatzteilen, ja. Und oder auf der Rennstrecke bin ich, aber mein, ganz ehrlich, wann und wo sollte man nicht mal zu Fall kommen, denn auf einer Rennstrecke, ja. Also deswegen nehme ich das, ich bin dann auch sofort, nachdem ich dann, bin ich dann auch, ich hatte zwar den Ganghebel bei diesem Renntraining, ist mir abgebrochen, aber ich habe gemerkt, irgendwie kann ich doch mit dem Stumpf, diesem Schlängel irgendwie einhaken und die Gänge benutzen, bin ich dann quasi am Nachmittag dann nochmal einen Turn gefahren, einfach weil ich auch nicht wollte, dass so ein negatives Erlebnis mir das jetzt, dass das so drin bleibt. Ne? Und dann bin ich halt hier nochmal bei dem Training gefahren. Mhm. Zwar natürlich durch überwiegend im zweiten Gang, aber dass es ein Spreewaldring ist, da kommt man auch im zweiten Gang, zumindest mit meiner Maschine, überall durch. Ich musste nicht wesentlich schalten. Wenn du gerade sagtest, in der Gruppe fahren, war mir am Anfang auch ganz wichtig. Bin ja auch viel mit Gruppen gefahren, auch große Touren, dass man so eine Gruppe halt, die so einen ähnlichen Fahrstil hat. Ja. Weil ich habe da auch vieles ausprobiert, war mit vielen Leuten unterwegs und dann merkt man relativ schnell, ach, das ist eigentlich nichts für mich oder das ist eine Gruppe, die ist mir zu langsam oder zu schnell oder die fahren mir zu chaotisch oder hat sich dann so ergeben, dass bei mir im Freundeskreis jemand auch relativ spät Führerschein gemacht hat und ich dann mit ihm ziemlich viel gefahren bin und seinem Vater, der ein sehr lang erfahrener Motorradfahrer war, auch schon einem gesetzten Alter. Und dann hat er so eine, wie ich immer sage, so eine Zweizimmerküche-Badmaschine hat, so eine BMW GLT, also wo du Wickelraum dabei hast, Tischgrill und alles, was dazugehört. Ja. Die aber erstaunlich sehr, sehr agil ist, wie ich dann feststellen musste. Hat man halt gemerkt, dass man in der Gruppe dann irgendwie auch unterwegs ist. Er war noch damals gedrosselt auf, ich glaube, 34 PS, gell? Das war früher so. Dementsprechend auch nicht mehr das ganz hohe Tempo fahren konnte. Und auch beim Überholen, wenn du gerade so eine Gruppe fährst, musst du dann auch drauf achten, weil dann kommt halt nicht jeder zeitgleich am LKW vorbei, wenn Gegenverkehr kommt. Und so hatte sich dann auch das mit den Jahren, wo dann die Drosselung auch draußen war, sich nach wie vor immer ganz gut eingepegelt gehabt, weil man dann halt alle einigermaßen das gleiche Tempo gefahren hat und dann auch aufeinander geachtet hatte. Also wie ich meine anderen Motorradleute sehe, da war das teilweise sehr unterschiedlich. Da ging es halt darum, wer hat die stärkste Maschine, weil das war dann im Prinzip das einzige Manko, weil man halt nicht näher gekommen ist. Ja. Also ich fahre inzwischen eigentlich gar nicht mehr in der Gruppe. Aber wenn, dann muss es so passen, wie du es gerade beschrieben hast. Also wenn die Leute zu sehr zu unterschiedlich sind von ihrem Temperament. Und ich kannte das halt auch so, dass man dann meistens größere Gruppen einfach auch aufgeteilt hat, dass man gesagt hat, wo sind die richtig zügigen Fahrer und dann gab es eine mittlere und dann gab es eine Blümchenpflückergruppe, die ganz langsamen immer. Ne? Ja, und komischerweise haben die Leute wahrscheinlich einfach nur dadurch, dass sich diese Ducati Rennmaschinen, also die von ihrem Charakter einfach Rennmaschinen-Replikas sind, gefahren haben die Leute immer gemeint, ja, ich wäre diejenige, die sofort bei der schnellen Gruppe hier schreit. Ja. Das war ich aber nie. Also ich habe mich immer bei der mittleren Gruppe einsortiert, weil ich weder mit diesem ganz schnellen noch mit diesem Blümchenpflügermäßigen mich wirklich wohlgefühlt habe, wobei ich mit einer Gruppe mal eine Woche unterwegs war und dann tatsächlich auch mal einen Tag lang gesagt habe, heute Blümchenpflücker, heute Kaffee trinken, Gegend angucken. Also, ja. Genau, das ist dann natürlich, wenn man, wie auch ich, so ein Supersportler fährt, wird man dann eben auch so eingeordnet und dann kommt auch noch der Punkt, dass man dann auch vor sich selbst dann auch die Reife haben muss, diesem Fremdimage nicht irgendwie gerecht werden zu wollen, weil also da, das artet sofort in Stress aus und das wird dann sehr, sehr gefährlich. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon knapp 40.000 Kilometer bin ich jetzt gefahren mit meiner Maschine und das überwiegend alleine und mit sehr großem Vergnügen, weil man muss jetzt mal bei allen Gefahren und allen Einschränkungen, Wetterschutz und Protektoren und vieles ist ja umständlich, aber es gibt ja ein paar Sachen, die einfach extrem glücklich machen beim Motorradfahren, weswegen es ja so auch gemacht wird. Genau. Und das ist also etwas, wenn ich fahre auch öfters auf der Autobahn, weil oftmals ist es so, dass ich versuche, möglichst viel Landstraße zu fahren, weil das ein ganz anderes Gefühl auch für die Landschaft mit sich bringt. Alle 20 Minuten ändert sich quasi in Deutschland so der Geruch, die Landschaft, die Stimmung, weil diese 20 Minuten bedeutet etwa beim normalen Landstraßentempo etwa 30 Kilometer. Das ist die klassische Tagesreise. Mhm. Und das ist das, was früher von einer Kreisstadt oder von einem Fürstensitz mit einem Reiter noch so irgendwie kontrolliert werden konnte. Wenn da irgendeiner was gemacht hat, dann konnte man den noch so irgendwie einfangen. Alles, was dahinter lag, konnte man nicht mehr entsprechend kontrollieren. Und das merkt man. Und es ist so faszinierend, dann halt über einen Nachmittag dann durch so verschiedene Gaus, ja, durchzufahren und man hat das Gefühl, so unglaublich viel zu erleben, wo man in der Hälfte der Zeit auf der Autobahn das Gefühl hat, das ist ja so langweilig, passiert gar nichts, ist also das Fahren, insbesondere wenn es landschaftlich halbwegs reizvoll ist. Es gibt natürlich auch manchmal inzwischen auch so Straßen, wo es irgendwie nur geradeaus geht und also mal Füssen nach Augsburg kann ich niemandem so richtig empfehlen. Das ist irgendwie total langweilig, ja. Am Inn einfach nur geradeaus und aber das ist faszinierend. Nur manchmal muss man auch vorankommen und deswegen merke ich, dass wenn ich auf der Autobahn bin, ich habe da so ein im Drehmoment Optimum bei 5500 Umdrehungen fährt meine Maschine im sechsten Gang genau 139. Mhm. Und wenn ich richtig gut und tief drauf bin und tiefenentspannt, dann bewegt sich auch der Digitaltacho nicht mehr. Ja. Sondern ist der minutenlang auf 139 Stundenkilometer eingestellt und dann merke ich einfach, dass ich so einen Ruhepuls habe wie auf dem Sofa. Ja, also so komplett entspannt. Du hast doch den Tempomat dann drin. Ich habe einfach sehr, sehr sensibles Gas. Oder ist es halt Ducati-typisch, die Elektronik ist nicht ganz optimal. Das heißt, der Bereich der Tacho, der Geschwindigkeitsmessung variiert ein bisschen, aber der Tacho bleibt bei 139. Wie auch immer, ich komme an und in der Regel insbesondere gerade auf der Autobahn zu fahren, finde ich deswegen für mich so entspannt, weil ich fahre immer rechts, weil zwischen den Lastern ist teilweise 500, 600 Meter Platz. Auf der mittleren und auf der linken Spur hetzen sie sich alle ab. Wenn ich dann irgendwann mal zu dem Laster komme, mache ich Schnick. Und dann bin ich auf der mittleren Spur, weil die Beschleunigung ist einfach so rasant, selbst aus dem sechsten Gang heraus, kein Thema, wenn man es mal wirklich eilig hat, schaltet man zweimal runter. Achso, dazu muss ich sagen, im ersten Jahr, ich glaube nach 6 Monaten oder so, war ich auf der Autobahn und wollte einfach auf der mittleren Spur bei 150, wollte einfach nochmal irgendwann an einem anderen vorbei, auf die linke Spur oder auf jeden Fall, ich gebe Gas und es kam irgendwie nicht richtig, weil sechster Gang, ich gebe noch mehr und dann es geht ja gar nicht mehr weiter. Und dann bin ich zum ersten Mal an den Anschlag vom Gas gekommen, nach 6 Monaten, also Vollgas hatte ich quasi nie erleben können, weil es höchst unvernünftig gewesen wäre, in allen anderen Fahrsituationen mal Vollgas zu geben. Und ich merkte noch, dass ich mitten auf der Autobahn höchst verwirrt war, dass da auf einmal so ein Widerstand war, den ich noch nie gespürt hatte. Wie viel PS hat die Maschine? Die hat, jetzt muss ich vorsichtig sein, also die hat die wurde verkauft mit 105 PS. Bei mir ist sie mit 98 PS eingetragen. Wegen der Versicherungsklasse? Nein, weil da eine Drossel eingebaut war. Wegen der war. Versicherung, oder? Ist doch ja, klar. Weil das so eine bessere Versicherungsklasse ist. Genau, richtig, ist. Genau. Ja. Ja, das war für mich auch nichts. Ich weiß noch nicht warum, aber ich wollte es einfach nicht haben. So eine Drossel. Also, ja. Es ist klar, es ist natürlich ein ganzes Stück günstiger in der Versicherung. aber ich fahre ja auch mit viel Gepäck. Ich habe ja jetzt bei meinen Mechanikern nicht so geguckt. Kann sein, dass die bei der Kontrolle mal wieder rausgefallen ist. Meine Gott, ja, das ist auch diese händische Technik. Das ist, halt. Nein, das ist so, das ist, aber man kann das nicht messen, das ist in der Serienschwankung. Das ist so, 5 PS oder 98. Das ist so wie bei meinen Contis. Ja. Ich habe das Motorrad ja bereits mit diesen, also original, sagen wir mal so, auf der Panda sind original diese, hier auf dem Bild ist es gar nicht richtig, das sind schon die kurzen Contis, was wir hier auf dem Bild sehen. Die Panda hat original eigentlich Contis drauf. Ja. Und muss jetzt so sagen, von der Geschichte her, Anfang der 70er fuhren die, also hat man, wenn man Ducati gekauft hat, so eine 750 Supersport oder eine 750 Sport am Anfang der 70er, dann hatten die wirklich diese Contis, diese richtig schlimm lauten Contis drauf. Ja. Irgendwann, wie gesagt, war es dann so, dass in vielen Ländern eben diese Beschränkungen, was die dass es immer schwieriger wurde. Und dann sind die auf diese LaFranconis umgeschwenkt. Mhm. Und die Panta war eben das erste Serienmotorrad, was wieder mit Contis kam, aber halt mit wesentlich leiseren. Ne? Die haben nur so, und da kannst du, also musst du schon aufpassen, wenn du den Zeigefinger reinstecken willst, das geht schon mit der kleinen Finger vielleicht noch. Ja. Und die waren so abgewinkelt, was viele Panther-Fahrer hässlich fanden. Also die hatten nicht mehr diese gerade trompetenförmige, also konische Form, sondern die hatten so einen Knick drin. Und eben derjenige, der meine Panther mal als Vorbesitzer hatte, dem haben die auch nicht gefallen, und der hat eben Contis da drauf gebaut. Allerdings nicht diese kurzen, die ja noch lauter sind, sondern die längeren. Ja. Und die haben allerdings eine ganz gute Öffnung hinten, sind auch ziemlich laut. Und dann bin ich eben mal zu meinem Ducati-Schrauber gefahren und habe zu dem gesagt, es gibt doch da so Einsätze, die man da mit einer Schraube reinfixieren kann. Die heißen DB-ITA. Genau, DB-ITA. Genau, die Dinger. Ja. Ja. Der hat mir die nicht verkauft. Der hat sich geweigert, mir die Dinger zu verkaufen, und hat gesagt, du kannst das Motorrad nicht mehr fahren dann. Und dann habe ich mir dann irgendwann auf eBay mal noch die originalen Auspuffe, die sie mit dem Knick geholt. Weil es ist wirklich so, wenn ich jetzt fahre ich ja wirklich auch nur noch Kurzstrecke mit der Panta, aber ich bin ja auch in so einer Panta-Interessensgemeinschaft und diese Treffen, wenn die irgendwo im Umkreis von 300 Kilometer sind, dann versuche ich da schon ab und zu noch eins mitzunehmen. Ich war im Prinzip bei der Gründung von dieser IG dabei, damals vor 14 Jahren ungefähr. Und dann zwischenzeitlich jetzt nimmer so oft bei den Treffen, aber wenn sie in der Nähe sind, versuche ich da mal hinzufahren. Aber dann ist mir, wenn ich dann mal so ein paar Stunden auf dem Motorrad sitze, sind mir die wirklich auch zu laut. Mhm. Also der brummt der Kopf irgendwann, und dann schraube ich die originalen leisen, originalen Contis drauf, ne? Wie lange musst du da schrauben? Das sind zwei Schrauben. Witzigerweise ist eigentlich eine beknackte Konstruktion. Die Auspuffe sind bei der Panta mit den Sozius-Fußrasten rangeschraubt. Okay. Aber auch praktisch. Also die Sozius-Fußraste hat eine Schraube und der Gegenpart, das Gewinde, sitzt im Rahmen, also auf zwei Auslegern hinten. Und die Fußraste, mit der Fußraste schraubt man den Auspuff ran. Das heißt, ich muss halt im Prinzip einen langen Schraubenzieher nehmen, reinstecken in den Klappmechanismus der Sozius-Raste, ein paar Mal drehen, bis das los ist. Und dann schraube ich die von Hand komplett raus, und dann kann ich den Auspuff wegnehmen, den anderen reinstecken, die sind nur gesteckt, wieder reinschrauben, das ist eine Sache von 10 Minuten. Ja, ist doch gut. Ja. Aber das mit den Lautstärke kenne ich auch, also ich bin ja auch viel Tourenfahrer, viel langen Strecken, ich habe ja extra einen Helm gekauft, der leise ist und wie dann manche Leute dann, gibt ja auch dann Zubehör, Abgasanlagen, auch für meine, die dann natürlich dann auch schön ballern, und wo ich mir denke, ja, es ist schön, wenn ich mal irgendwo losfahre, dann ballert das mal schön, da habe ich für 30 Sekunden den Kick, aber wenn du dann mal 3 Stunden auf dem Bock sitzt oder 4 Stunden oder mal den ganzen Tag unterwegs bist, dann steigst du ab und dann brummt dir der Schädel, das geht auch nicht. Es ist ein Riesenunterschied, wenn ich die 750 Supersport von 97, die ja vor ein paar Jahren mir angeeignet habe, die ist ja Was bei Ducati wirklich eine Seltenheit ist, absolut serienmäßig. Mhm. Die ist völlig unverbastelt. Ja. Da sind nicht mal diese schrecklichen Mini-Blinker dran, sondern da ist alles wie aus dem Werk. Mhm. Ja. Und eben auch der Auspuff, und das ist sehr angenehm. Ne? Da ist ein Luftfilter drin, ja. Da sind ordentliche Auspuffe drauf, und mit der kann man auch mal, wenn man das möchte, ein paar Stunden fahren. Mhm. Jetzt die Panda, die hat ja gar keinen Luftfilter mehr, der wurde ja wahrscheinlich als erstes entfernt. Mhm. Und da sind diese Alutrichter drauf, ja. Mit diesen groben Gittern, ja. Ne, damit keine Hasen. Hasen oder kleine Kinder angesaugt werden. Ja. Ne? Gegen Meer schützt es auch nicht. Ne? Ja. Und dann noch mit diesen Kondis zusammen, dann hat man schon eine eindrucksvolle Geräuschkulisse, vor allem wenn man dann mal wirklich richtig... Also ich kann das bestätigen, ich bin mit meinem alten Käfer mal irgendwie unterwegs gewesen, dann sind zwei solcher älteren Ducatis mit ein bisschen ausgedreht, und das war schon, das hat gekribbelt, ja, muss ich sagen. Durch diese offenen Ansaugrichter hat man halt auch nicht nur, ich meine, der Auspuffschall geht erstmal für den Fahrer nach hinten weg, aber die offenen Ansaugrichter, ist wirklich so, wenn man da wirklich mal in den Bereich geht, dass man das Gas ziemlich weit aufdreht, dann brüllt einen dieser Motor unterm Tank vor richtig gehend an. Das ist schon eindrucksvoll. Ja. Aber wie du sagst, es gibt so eine halbe Stunde einen Kick, und dann geht es einem auf den Wecker. Genau. Also ich meine, diese Ansaugtrichter hört man dann natürlich nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise wenn man nicht Vollgas fährt, sondern so gemäßigt, dann hört man, ist das nicht der extreme Geräuschfaktor, aber der Auspuff irgendwann brummt einem einfach der Kopf. Mhm. Ja. Also ich kann das nicht so nachvollziehen, weil bei meiner komplett serienmäßigen Maschine mit dem komischen Brotkastenauspuff habe ich dann ab einer gewissen Geschwindigkeit eher Windgeräusche und sowas, mit denen ich mitkommen muss. Und dann finde ich die Motorengeräusche, bin ich froh, dass ich überhaupt höre, dass die sich auch, aber das ist wirklich dezent. Was hast du noch gleich für ein Modell? Die 749. Brotkastenauspuff. Mhm, ja. Also mir ging es so, als ich damals bei eBay mir diese originalen Auspuffe, Panda-Auspuffe ersteigert hatte und draufgeschraubt habe, habe ich mich nach kurzer Zeit ertappt, dass ich ständig mit der Drehzahl im roten Bereich war. Weil ich war diese akustische Rückmeldung von meinem Motor so gewöhnt, dass ich dann plötzlich gefahren bin und gedacht habe, ich höre nichts. Ist die aus? Und dann, so ungefähr. Ja. Und dann der Blick auf den Drehzahlmesser, oh mein Gott, in welchen Sphären, ja. Also was ich wirklich traumhaft finde, ist hier insbesondere im Tiergartentunnel, wenn man bei meiner Maschine also kurz das Gas anreißt und dann wegnimmt und dieser grollende, nicht besonders laut, aber unglaublich, wie so ein Donnergrollen, das finde ich so schön. Und gut, ich hoffe, dass es andere Leute nicht weiter stört, zumindest im Tunnel nicht. das liebe ich total. Und ist manchmal auch so, dass ich in der Tempo-30-Zone quasi so aus dem Kleintunnel oder so kurz so raus, dann heißt Tempo 30 einfach nur aus. Also da bin ich sehr, sehr glücklich und wie gesagt, vermutlich komplett im legalen Bereich. Das ist, was ich bei meiner auch liebe. Ja. Ich habe ja durch diesen Underseat-Auspuff, den ich da habe, denkt man ab und zu so, da stößt gerade mal ganz kurz eine Kanonenkugel aus, weil das so richtig dieser Druck da in diesem Auspuff irgendwie so schlagartig weg ist durch diesen ganzen Flow, und dann macht das so bam, bam, bam. Mhm. Das finde ich auch ein sehr angenehmes Geräusch. Ja. Das war eben bei dieser Honda XBR, bei diesem Einzylinder so extrem. Die hatte wahnsinnig Fehlzündungen, wenn man das Gas weggenommen hat. Ja. Die hat Schläge gelassen, das war unglaublich. Ja. Aber ich weiß auch, meine Schwester hatte mal einen Harley-Fahrer als Freund in jungen Jahren, und der hat sich immer einen Spaß draus gemacht, in so einem kleinen Autotunnel die Zündung kurz abzuschalten, also Killschalter, und dann wieder einzuschalten. Das hat dann eben zu richtig heftigen Fehlzündungen geführt, die halt da richtig schön Bums in dem Tunnel gemacht haben, bis es ihm dann mal bei der Aktion die Hydrostößel zerklopft hat. Oh ja, nicht so gut, ja. Also das, weil da so viel Druck dran drauf war, ja. Sound over matter. Genau. Vielleicht noch zwei kleine Schmankerl. Ja. Also Ich habe ja vorher mal erwähnt, Motorräder, die ich quasi über einen Partner gefahren habe. Das war damals, als ich mir diese kleine Kawasaki gekauft habe, hat mein damaliger Partner eben eine Suzuki GSX gehabt. Ja, und zwar eine 550 ES. Ich habe hier mal das Bild aufgerufen für die Hörer. ES, ja? ES, okay. Genau. Suzuki hat damals zu dieser Zeit war sehr mutig, was das Design angeht. Mhm. Eigentlich von den japanischen Herstellern eigentlich die mutigsten, die am wenigsten Richtung Mainstream gingen. Ich sag nur Katana. Genau, das war die Zeit der Katana und die GSX 500, die Katana ist auch eine GSX von der Familie her und die 550 ES war so ein bisschen angelehnt an die Katana. Sie hat nämlich auch diesen etwas spitzen Schnabel gehabt, nicht ganz so extrem wie die Katana, schon ein bisschen abgemildert, aber auch ziemlich markantes Design. War natürlich war das einzigste Mal, dass ich ein Vierzylinder-Motorrad gefahren bin. Aber natürlich ein Wahnsinnsgerät. Die war zwar damals gedrosselt, wir durften damals eben nur 27 PS fahren. Ja. Allerdings was ich dann rausgefunden habe, wenn man, also die hat irgendwo so bei 5.000, 6.000 Umdrehungen, hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist die Leistung zu Ende. Ja. Ne? Und dann fuhr man so, dann kam man so auf mit weiß nicht, was die hatte, 6 Gänge, 5, 6 Gänge, weiß ich nicht. 6 Gang. Also dann kam man so auf 140 und dann war Ende. Mhm. Ne? Und dann habe ich gemerkt, wenn man die jetzt in einem kleineren Gang über diese, also über diesen schwachen Punkt von 6.000, 7.000, 8.000 Umdrehungen rausgedreht hat, dann ist die nochmal. Dann hat die nochmal Bums gehabt. Ja. Ne? Und dann ging die aber wirklich bis über 10.000 von den Umdrehungen. Und dann konnte man auch mit dem 27 PS Moped ordentlich zügig fahren. Die hatte nämlich es war nämlich ein 16-Ventiler. Ja. Und die hatte zwei oben liegende Nockenwellen. Das heißt, hier haben wir keine Kipphebel, sondern hier haben wir Nockenwellen, die direkt auf die Ventile einwirken. Und weil, nur der Vollständigkeit halber, weil wir vorher erwähnt hatten, es gibt die Möglichkeit, also die Antriebe, die oben liegenden Nockenwellen anzutreiben, zu treiben über die Königswelle, über eine Kette, das auch bei vielen Autos zum Beispiel der Fall ist, über Zahnriemen. Und was wir vergessen haben, es gibt auch das Modell, dass man es über mehrere Zahnräder, die übereinander liegen, macht. Ja. Und zwar prominentes Beispiel dafür ist die VFR von Honda. Mhm. Und zwar nicht die Serien VFR, die hatten Kette gehabt, sondern die RC30, die Rennvariante. Die hatte, ich glaube, da gab es sogar mal, also da hat Honda viel experimentiert, da gab es auch mal eine Ovalkolben-Variante. Mhm. Aber die normale Rennversion, die RC30 hatte eben zwei oben liegende Nockenwellen, die über mehrere, ich glaube drei hintereinander geschaltete Zahnräder getrieben wurden. So eine Zahnradkaskade ist halt sehr, sehr präzise, aber von den mechanischen Geräuschen für die Rennstrecke komplett okay, aber in dem Moment, wo die im zivilen Alltag bewegt werden sollen, bedeutet das, dass man erstens mal nicht nur denkt, es ist sehr, sehr laut, sondern man denkt vor allen Dingen immer, es wäre irgendwas kaputt. Oder man kann nicht unterscheiden, ist jetzt was kaputt oder ist es einfach nur der normale. Nein, das hört man, wenn viele Zahnräder am Werk sind, das stimmt, das ist korrekt. Aber da kommen wir vielleicht noch zu einem anderen akustischen Merkmal, da hast du ja schon gesagt, hier ein absolutes No-Go, nämlich die offene Trockenkupplung. Die Trockenkupplung, genau. Ja, jetzt mal meine Vermutung, die Ducatis sind Rennmotorräder, das heißt, da muss viel geschraubt werden. Eine in einem Ölbad laufende Nasskupplung bedeutet halt, dass wenn man da was tauscht, ist das vermutlich mit viel Schweinerei zu tun, unter Umständen, dass auch Öl einfach raussuppt, dass man also ständig Öl nachschütten oder Öl wechseln machen muss. Eine Trockenkupplung, sagt es schon, die läuft gewissermaßen ohne Schmierung. Man spricht da von einem Kupplungskorb und dann sind da so mehr oder minder wie so Trennschleifer-Scheiben, so mehrere hintereinander und je nachdem, wie die Federn ein- oder ausrücken, werden die dann quasi über ihren unterschiedlichen Reibindex miteinander verbunden und das hat dann diesen mehr oder weniger sanften Einkuppeleffekt. Die sind aber dann halt sehr, sehr laut und insbesondere, wenn die entlastet sind, schlackern quasi die Scheiben drin und das rasselt halt. Und das ist eine richtige Rassel und das ist akustisch sehr, sehr präsent. Und weil man sowas im normalen zivilen Motorenbereich gar nicht mehr kennt, kam dann, ich hatte ja vorhin schon erzählt, hat man den Eindruck, das Motorrad wäre kaputt. Ja. Kommt noch hinzu, dass dann viele Leute sagen, okay, it's not a bug, it's a feature. Mhm. Also mache ich den normalerweise geschlossenen Kupplungsdeckel auf. In meinem Fall, der Vorbesitzer hat ein hauchdünnes Tanga-Gespinst aus Carbon, nur über dem offenen, was ich auch toll finde, weil dann läuft, also man sieht, es ist ein Motorrad, man sieht da einfach direkt irgendwie 3 Zentimeter neben meiner Wade ist da also ein komisches Ding, das da irgendwie so rotiert, was man eigentlich nicht so nah dran haben will und macht Geräusche wie so ein Betonmixer auf Speed. Und das gefällt mir. Also dieser Kontrast zwischen einerseits in meinem Fall, das Motorrad ist schon interessante Hochtechnologie, also es kommt ja nicht bei dem Motor, der jetzt weiterentwickelt ist, er ist nicht mehr luftgekühlt, sondern da ist da ein Wassermantel um die Zylinder und wo auch immer es heiß wird. Das heißt, das ist schon mal eine Komplexitätssteigerung en masse zum Vergleich zu den normalen früheren Motorradmotoren, die oftmals nur Luft oder Ölluft gekühlt waren. Dann hat es 4 Ventilköpfe. Ja. Das heißt, mehr Ventile. Du hattest es ja vorhin erklärt, es gibt das Einlass-, das Auslassventil. Hier haben wir 2 Einlass-, 2 Auslassventile. Dadurch, dass einfach mehr rein und raus kann, bedeutet, dass bei hohen Drehzahlen dieser Gaswechsel, das Fenster, in dem das stattfinden muss, wird immer geringer. Mhm. Deswegen sind also im Hochdrehzahlbereich, wo dann auch die Leistung versteckt ist, die 4 Ventilköpfe von Vorteil. Die haben gewissen, die sorgen für eine bessere Füllung des Zylinders. Und die haben aber einen Nachteil untenrum. Und zumindest bei meinem Motorrad, es rappelt und die Füllung ist nicht richtig. Das heißt, die Gassäule und alles ist unter 3000 einfach nicht nicht perfekt, sondern du willst da nicht fahren, weil es haut auf die Kette, es rappelt im Karton, aber das ist auch so ein bisschen typisch und das finde ich jetzt bei meinem Motorrad auch wieder interessant, man merkt, diese Maschine braucht eine gewisse, auch vom Fahrer induzierte Körperspannung. Du brauchst einen gewissen Aggress, du musst dich richtig reinlegen und auch das ist etwas, was ich erst im Laufe der vielen Kilometer mit der Maschine erfahren habe, dass irgendwann, man ist unterwegs, man lehnt sich auf einmal rein, auf einmal merkt man, jetzt stimmt's. Und dann merke ich auf einmal, oh, im dritten Gang, ich kann gewissermaßen nur durch das Motorbrems, kann ich quasi vor einer Kurve entsprechend gib Gas, es blockiert das Hinterrad nicht und da kommt auf einmal eine Stabilität in die Maschine rein, die ich vorher quasi als Fahrer selber irgendwie machen musste oder ich hänge so ein bisschen hinter der Maschine. Wenn man so rumbummelt, dann ist diese Maschine gar nicht in ihrer Komfortzone. Und das ist dann interessant zu sehen, wie man dann manchmal, und deswegen ist das auch kein Anfängermotorrad und es war natürlich total falsch, dass ich diese Maschine gekauft habe. Ich hätte mir eine interessante, kleine, agile 27 PS Maschine kaufen sollen, mit der ich erstmal hätte fahren lernen sollen. Ja. Aber ich hatte ja gewissermaßen eine andere Begeisterung und wollte genau dieses Ding haben, ob als Standuhr oder als Fahrmaschine, das war mir egal. Und habe dann einfach ein bisschen gemerkt, dass es halt, ich habe eine Zeit gebraucht, um gewissermaßen mit meinen, überhaupt in dieses Fenster zu kommen, wo diese Maschine überhaupt so funktioniert, wie die Konstrukteure sich das gedacht haben. Das finde ich so ganz faszinierend bei Motorrädern, ist egal, was man fährt, die funktionieren alle irgendwie anders. Ja. Beim Vergleich zum Auto ist es so, kennst du ein Auto, kennst du irgendwie alle, das ist irgendwie, da sind die Unterschiede, finde ich, marginaler im Vergleich zum Motorrad. Das ist mir auch mal so gegangen, wenn ich mit Freunden oder Bekannten mal Motorrad getauscht habe für eine Zeit lang. Ja. Man muss sich an so ein Motorrad immer neu dran gewöhnen. Und wie du schon sagtest, es gibt halt so Dinge, das mag dein Motorrad und es gibt so Dinge, das mag dein Motorrad einfach nicht. Und das kann man einfach nur durch Erfahrung und viel Rumgefahre einfach nur rausfinden, weil du merkst so, oh, das ist jetzt der Bereich deines Motorrads, den sollte man erst meiden oder da musst du einfach noch dieses oder jenes machen, um halt in diese Kurve da gut reinzukommen, weil so ein Motorrad halt irgendwie so immer so sehr, sehr unterschiedlich im Charakter ist. Oder wenn es einfach kalt ist und dir ist kalt, dann ist man nicht richtig, dann kann der Motor noch so warm gefahren sein. Aber ich als Fahrer bin nicht in der Lage, das mitzugehen. Ja. Und ich kenne das manchmal, wenn es schlecht läuft und dann bin ich höchst vorsichtig und habe keine Lust zu fahren, ist, wenn ich eine Zehntelsekunde hinter der Maschine bin. Dann, das ist, diese Zehntelsekunde ist ganz, ganz schlecht. Gut ist, wenn man diese eine Zehntelsekunde vor der Maschine ist, mit dem Kopf. Und dann ist es ein Traum. Ja, dann überrascht ihn nichts und dann hat man auch sogar noch Zeit, auf Unwägbarkeiten, also die Linie zu ändern, also gerade Landstraße irgendwie, Pferdeäpfel auf der, du musst die Linie ändern, sonst schlitterst du einfach weg. Ne? Und das ist also, oder die wie die Reifen gerade drauf sind, also der richtige Luftdruck, wenige Bar. Sind dann wenige Bar, genau. 0,1 oder sowas, können teilweise spürbar das Fahrempfinden aber so dermaßen verändern. Ja. Und dann kommt noch die psychische Struktur hinzu, wenn es dann mal regnet und man lässt sich auf einmal drauf ein, oh, es könnte glatt sein, dann krieg ich die Maschine nicht mehr in Schräglage. Ich so rum. Dann hat man so eine Bremse im Kopf. Ganz verrückt. Auf der anderen Seite, was ich eben schon erlebt habe, auch damals in den Vogesen mit einer Gruppe, und wir sind ein komplettes Wochenende im Regen gefahren. Und irgendwann, wobei in den Vogesen man dazu sagen muss, die Franzosen haben einfach extrem gute Straßen. Das stimmt, ja. Und wenn es mal ein Wochenende lang regnet, dann sind die auch sauber gewaschen. Ja. Das heißt, wir sind einfach irgendwann so gefahren, als wäre es trocken. Und es ging. Ja. Also das, aber das ist eine psychische Sache. Ja. Weil du gerade sagtest, jedes Motorrad ist anders. Fiel mir auch nochmal die GSX, die Suzuki ein. Als wir die damals hatten, Und wir sind die gefahren und wir hatten immer das Gefühl, du kriegst dieses Motorrad nicht in die Kurven rein. Die will nicht in die Kurven. Die war ja auch als sag ich mal, Rennmotorrad oder schnelles Motorrad konzipiert. Also kein Cruiser oder kein Tourer, sondern es war eigentlich schon ein sportliches Motorrad. Und trotzdem hattest du das Gefühl, du kriegst das Motorrad nicht in die Kurven rein. Und die hatte jetzt, ich glaube, die hat 16 Zoll Räder oder sowas. Also ist auch fahrwerkstechnisch natürlich typisches Kind der 80er. Ne? Auf jeden Fall, zu der Zeit habe ich gerade mal für 2 Monate in einer Ducati-Werkstatt gearbeitet, nach meiner Ausbildung zur Werkzeugmacherin. Habe ich mal zwischendrin 2 Monate beim Ducati-Händler in der Werkstatt gearbeitet. Ja. Und ich sage zu dem Chef dort, Mensch, hier, wir haben da die Suzuki und die ist furchtbar, die ist nicht in die Kurve zu kriegen. Ne? Und der hat mir dann erstmal den Tipp gegeben, den ich eben später auch bei einem Fahrtraining, du hast ja auch erwähnt, so Trainings habe ich auch mittlerweile mehrere gemacht, das ist auf jeden Fall immer zu empfehlen. Auch wenn man dann in den Gefahrensituationen nochmal einen Lerneffekt hat, aber das mal bestimmte Dinge trainiert zu haben, ist kein Fehler. Und man lernt Dinge, die man in der Fahrschule nicht gelernt hat. Genau. Und der hat mir im Prinzip zum ersten Mal damals das mit dem Lenkimpuls gesagt. Und dann ist uns aber noch aufgefallen, dass die hatte eben Stummellenker, die oben auf den, also über der Gabelbrücke aufgesetzt waren, auf den Gabelholmen. Ja. Und ich habe mich dann irgendwann gewundert, weil ich gesagt habe, diese Klemmung von den Stummellenkern, die ist ja nur halb mit dem Gabelholm ausgefüllt. Das heißt, irgendein Vorbesitzer hat mal die Gabel weiter rausgeschoben, als sie eigentlich sein müsste. Aha. Und dann habe ich ihm das halt auch geschildert und hat er gesagt, nee, das darf so nicht sein. Ja, jetzt machst du mal die Klemmen bei den Gabelbrücken auf und lässt die Gabel so weit rein, bis sie oben auch diese Klemmen von den Stummellenkern ausfüllt. Ja. Und das ändert ja die komplette Fahrwerksgeometrie. Ja, genau. Ne? Das heißt, das Motorrad neigt sich vorne weiter runter, der Lenkkopfwinkel verändert sich alles und plötzlich war dieses Motorrad zu fahren. Ja. Du hast nur die Kurve gedacht und das Motorrad ging in die Kurve. Ja. Es war nicht wie vorher bockig und Und das kam mir dann auch später, als ich dann eben meine eigene Ducati, meine erste eigene Ducati hatte, die Panda, sehr zugute, weil die haben ja durch den relativ langen Radstand, was die alten Ducatis, die neuen, deine nimmer so, aber die alten Ducatis hatten durch diesen liegenden Zylinder einen relativ langen Radstand und waren immer super gut im Geradeauslauf. Ja. Aber bei den Kurven, wenn du das nicht kennst mit diesem Lenkimpuls, tust du dich einfach bei dem Motorrad extrem schwer. Ja. Aus dem Grund ist es auch kein Anfängermotorrad. Gut, aber den Lenkimpuls, ich meine, mein Fahrlehrer hat es mir lange erklärt und hat es mir immer falsch erklärt, sodass ich es auch nur ganz instinktiv gemacht habe, wie es jeder wahrscheinlich macht, sonst würde man ja nicht fahren können. Mhm. Und ich habe dann auch den Lenkimpuls eigentlich erst im Fahrsicherheitstraining gemacht und da war es dann wirklich wie so ein, es geht mir wie die Schuppen von Augen, ich kicke quasi kurz den Lenker in die, mit der Hand in die Richtung, wo ich hin will und dann fällt die Maschine wie von alleine entsprechend in die Kurve und das ich mit einer... Ich würde jetzt aber, das Kicken gefällt mir nicht so gut, weil okay, ich ein Impuls. Genau, das ist so ein leichter, genau, mit dem Druck. Ja, aber ich empfinde es gar nicht so sehr als einen einzelnen Impuls, sondern ich arbeite mit dem. Ich gebe noch ein bisschen mehr, dann geht es ein bisschen weiter. Ich nehme das ein bisschen zurück, dann, Gut, okay, ich meinte jetzt so im Sinne von, dass ich mal kurz ausweichen will zum Beispiel. Ja, dann natürlich. Weil es geht um diese Fahrschulübung. Bremsen, ausweichen. Wo mir gesagt, du musst den Impuls, du musst am Lenker, der hat immer was vom Ziehen gesagt, was natürlich nicht falsch ist, dass man sagt, okay, ich könnte eine entgegengesetzten Richtung. So habe ich mir es im Prinzip gemerkt. Aber es ist viel interessanter, wenn man quasi an die, eigentlich die ist Richtung, intuitiver, wo man hinfallen will, in die Schräglage, wo man hinfallen will, wenn man einfach kurz diesen Impuls setzt, das ist, ich mache das jetzt mit der Hand, ein Riesenweg, aber es ist wirklich nur so ein kleiner, letztlich nicht sichtbar wahrnehmbarer Weg. Eine Spannung eigentlich im Arm. Und dann durch einen Hebel sorgt man dann dafür, dass sich quasi das Rad wie in einer Spirale abdreht. Ja. Und dadurch von alleine gewissermaßen in die Schräglage fällt. Naja, der Effekt ist, du lenkst eigentlich das Motorrad unter dir weg. Genau. Du hast ja einen Schwerpunkt, der sitzt irgendwo in der Mitte, also nicht oben, nicht unten, sondern irgendwo in der Mitte vom Motorrad. Ja. Und um diesen Schwerpunkt kann dein Motorrad sich drehen, also wenn man jetzt mal die Längsachse betrachtet. Und was du im Prinzip machst, durch diesen Lenkimpuls, wenn du nach rechts lenken willst und du schiebst kurz das rechte Lenkerende nach vorne, dann machst du ja eigentlich eine kurze Lenkbewegung in die Gegenrichtung, nach links. Genau, das ist eben das Paradoxe. Ja. Das ist das Paradoxe, aber was passiert ist, dass du im Grunde nur den unteren Teil des Motorrads nach links bewegst und dein Motorrad sich oben nach rechts bewegt und genau in die Kurve reinfällt. Ja. Und im Fahrsicherheitstraining haben sie es uns tatsächlich so erklärt mit dem Pushen rechts. Und ich habe das allerdings eben von dem Schrauberchef damals auch mit diesem Ziehen links gelernt und habe mir das dadurch so eingeprägt und mache das seither so, obwohl ich es dann später auch andersrum gelernt habe. Aber Das ist ganz, kennt ihr das Buch, Die obere Hälfte des Motorrads? Ich habe davon schon gehört, aber noch nicht gelesen. Das sollte man mal getan haben. Also vieles wird auch gesagt, dass es alles ganz schlimm und es ist interessant, weil genau das Thema ist halt, Teil des Motorrads werden oder sitzt du nur auf dem Motorrad und es hat so viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal neu aufgelegt wurde, aber es ist, glaube ich, echt alt. Der Typ ist auch, glaube ich, jetzt 90 und fährt natürlich jeden Tag noch Motorrad. Genau, und da sind so ein paar nette Tipps drin. Das hat mir auch am Anfang ganz gut geholfen. Ich habe auch diese Fahrsicherheitstrainings gemacht und probiere die eigentlich alle 2 Jahre zu wiederholen. Ich mache das im Wechsel mit dem PKW und Motorrad, um einfach Sachen sich zu verinnerlichen, die man dann später instinktiv macht, weil man macht ganz viele Sachen einfach falsch in Extremsituationen. Ja. Und dieses Buch hat da so ein bisschen auch so ein paar Denkimpulse für mich angesetzt, wo auch im Fahrsicherheitstraining gesagt wurde, nehmt euch mal, wenn ihr mal ausfahrt, eine Sache vor, zum Beispiel den Blick nach draußen, also ganz nach weit nach vorne gucken. Viele gucken ja direkt immer vors Vorderrad und denken, oh mein Gott, was ist da los? Ja. Oder immer so eine Aufgabe, wenn man mal fahren geht, einfach sich mal vorzunehmen, aktiv und das in seinen Alltag einfach mit einzuarbeiten. Ja. Und dann wird es irgendwann auch ein Automatismus. Ja. Und das sind so Sachen, die in dem Buch ganz gut beschrieben sind. Und ist so der Klassiker unter der Motorradszene. Also in dem Zusammenhang, wer jetzt unsere Sendung hört und von Motorradfahren jetzt unbeleckt ist, wird sich denken, huch, wieso, wie viel ungeklärte Dinge gibt's denn da? Und das Interessante ist, auch diejenigen, die jetzt wirklich sich tagtäglich damit beschäftigen, wissen so wenig, also vergleichbar wenig über das, was sie da machen. Deswegen hat ja Yamaha jetzt diesen Motobot gebaut, wo sie also quasi einen kleinen Roboter auf das Motorrad setzen, um auch vor allen Dingen diese dynamischen Reaktionen des Fahrers, der durch seine Gewichtsverlagerung, durch seine Spannung, durch Hanging-Off so viel an dieser Geometrie des Gesamtsystems verändert, dass das bis heute eigentlich noch nicht richtig klar ist. Und man sieht ja auch ständig, dass es interessant, also jedenfalls ich verfolge auch die Rennen sehr intensiv, dass da einfach in den 10 Jahren oder 9 Jahren, dass ich das jetzt mitverfolge, sind 2 komplett neue Technologien oder Techniken, wie man das Motorrad im Rennen bewegt, eingeführt worden. Das eine ist, dass sie jetzt den Fuß rausstrecken, wenn sie die Linkskurven ansteuern, weil das braucht man meistens nicht. Jedenfalls irgendwann haben sie runtergeschaltet oder in der Bremsephase. Und das ist mehr wie so ein Fühler, aber sie können noch mal ein paar Kilo gewissermaßen, was im Bein ist, auch noch mal nach vorne transportieren. Mhm. Und das andere ist, dass jetzt der quasi beim so ein extremes Hanging-Off von dem Marc Marquez gemacht wird, dass jetzt Ellbogenschleifer verkauft werden auf Rennanzügen. Der noch mal eine, auch das sieht man sofort, eine komplett andere Fahrpraxis damit reingebracht hat, die die anderen wirklich alt aussehen lässt. Mhm. Und das zeigt, dass eigentlich noch sehr viel unverstanden ist und wie wir jetzt hier gewissermaßen, obwohl mit unterschiedlichen Erfahrungshintergrund, teilweise schon Jahrzehnte, ich irgendwie im 8. oder 9. Jahr, wo man sagen würde, eigentlich müssten die doch jetzt wissen, wie es geht. Ne? Mhm. Nein, es ist fast wie Golf spielen, würde ich fast sagen. Jede Kurve ist irgendwie anders und ich freue mich über eine Kurve, wo ich das Gefühl habe, die habe ich jetzt gut genommen, aber dann kann die nächste schon wieder kommen, wo ich sage, ach Mensch, hätte ich. Genau, da hätte jetzt auch kein Auto kommen dürfen, wenn man sich dann denkt so. Naja, also das soll mir nie wieder passieren. Das ist mir irgendwie mal in der ersten Fahrt passiert, dass ich wirklich abbremsen musste, weil ich es nicht geschafft habe, weil ich noch das mit dem Lenkimpuls noch nicht kannte, wo ich in den Gegenverkehr fast reingefahren wäre, weil ich die Maschine nicht in die Schräglage bekommen habe. Solche Dinge, das sind dann irgendwie die Grundtechniken, aber es gibt irgendwie, ist es so dynamisch und dadurch auch sehr, sehr faszinierend, auch als eine Erfahrung. Also deswegen dieser Zen, also diese Idee, es gibt ja diesen Begriff des Flows, dass manchmal kommt man in eine Situation, wo ich nur noch denke und keinerlei bewusste Kontrolle mehr darüber habe, was da eigentlich passiert, sondern ich denke und die Maschine lenkt dann dorthin, wo ich will. Ohne dass das noch eine fühlbare Anstrengung ist, sondern dann ist wirklich alles im Griff. Und das sind dann wirklich, das ist dann so ein Zustand des Glücksflusses, ja. Und ich habe das bei sehr, sehr moderatem Tempo, muss ich sagen. Also da geht es um Ortsdurchfahrten bei Tempo 30, ja, so. Und wenn dann das mit dem Lenkimpuls super und die Maschine sofort dann auch runtergeht und das ist ein Traum. Dann habe ich das Gefühl, ich habe so ein über 200 Kilo Klotz in einer Kontrolle wie sonst nur mein Fahrrad, ja. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich damals mit 16 mit dieser 80er-Maschine ab und zu eine Freundin hinten drauf mitgenommen habe. Und ich glaube, dass die nicht ganz unbeeindruckt von diesem Mitfahren auf dem Motorrad war, ja, oder auf dem Moped war. Jedenfalls, wenn ich die dabei hatte, musste ich keine Kurve mehr selber fahren. Mhm. Das Spannende war, die hat ja immer an mir vorbeigeschaut, ja, ja, die war auch ungefähr so groß wie ich und konnte also gut an mir vorbeischauen und ich habe immer schon gespürt, wenn wir auf eine Kurve zufuhren, kurz vor der Kurve habe ich gespürt, wie sie die Schenkel zusammenklemmt, ja, also ich habe das ja am Becken, ja, gespürt, wie es da eng wurde, ja, und dann, ich musste nichts mehr machen, das Moped ging von alleine in die Kurve, ja, also die hat sich da hinten so dynamisch verhalten, dass das Moped komplett gemacht hat, was die wollte. Und das hat immer gepasst. Hat immer gut funktioniert. Das ist ja wunderbar. Ja. Das ist aber auch so ein Thema, so ein Mitfahrer, Mitfahrerin muss man erstmal haben. Ich kann mich immer an diesen Aha-Effekt erinnern für Leute, die ich das erste Mal mitgenommen auf dem Motorrad und sagte, ich habe immer eine Regel gesagt, ich sagte, mach das, was ich mache und stell dich niemals gegen die Fliehkraft. Mhm. Weil wenn du dann so einen hast, der dann ganz stark steif dann auf einmal, ja, anfängt, seinen Körper dagegen zu lehnen, ja, weil er denkt, er fällt runter, ja, ja, das ist dann als Fahrer sehr, sehr unangenehm. Nee, dann seid ihr selber auch Mitfahrer? Nein. Ich kenne ganz wenig Leute, die Motorrad fahren, hm, und ich glaube, ich bin ein, zweimal mitgefahren. Ansonsten am Anfang beim Fahrlehrer hinten drauf, mhm, und der hatte keinen Bock, ein Motorrad zu fahren. Dann hat er mich am Anfang quasi hinten drauf genommen und das war es dann aber. Mhm. Also die meiste Zeit wenig Erfahrung. Also ich bin früher, ich war ja mal verheiratet und wir sind dann eben auch mit dem Motorrad in Urlaub gefahren und obwohl wir beide ein eigenes Motorrad, ja, hatten, sind wir immer mit einem in den Urlaub gefahren, weil wir dann uns abwechseln konnten. Mhm. Und da war auch das Vertrauensverhältnis so gut, dass wir gegenseitig uns vertraut haben und hinten drauf gesessen sind und dann eben auch nach der Trennung und so, ich bin dann bestimmt 12, 13, 14 Jahre nicht mehr bei jemand hinten drauf gesessen und habe dann vor ein paar Jahren das tatsächlich so mal als Experiment bei jemand, wo ich wusste, der fährt gut, mhm, bin ich mal einen Tag lang auf einer, ja, Tour hinten drauf mitgefahren. Es war für den Rücken extrem anstrengend, weil der sehr groß ist und ich nicht nur seinen Rücken, sondern auch was von der Strecke sehen wollte. Ja. Aber es war, sagen wir mal, wenn man wirklich Vertrauen hat, dass jemand und weiß, dass jemand gut fährt, es war eigentlich ein schönes Erlebnis. Ja. Ne? Aber ich kenne genügend Motorradfahrer, die würden niemals hinten drauf sitzen. Also Selbstfahrer, die niemals hinten drauf sitzen würden. Mhm. Habe ich keine Probleme mit. Ich, nee, hab's noch nicht ausprobiert. Also ich war noch nirgends. Ich habe mal natürlich mal, mal unterwegs ist und jemand macht mal so einen Abrutscher mit dem Motorrad und dann hat mal jemand mal hinten drauf bis zur nächsten Werkstatt oder mal sonst irgendwie was. Das schon, aber ich bin auch ziemlich groß und breit. Ich weiß nicht, ob das auch so auf den meisten Standardmotorrädern ich da hinten drauf überhaupt eine komfortable Position finden würde. Das ist auch so ein Punkt, wenn es jetzt gerade keine BMW GLT ist, wo da hinten noch so ein Sofa hast. Ja. Oder eine Goldwing oder sowas, gell? Wollen wir mal in die Zukunft blicken? Gibt es denn noch so Motorrad-Sehnsüchte oder Träume, die noch kommen könnten bei euch? Bei mir auf jeden Fall. Ich möchte mal gerne so ein geiles Elektromotorrad mal fahren. Mhm. Ich gucke da schon seit einigen, ja, weiß nicht, ob das Jahre sind, aber Monaten schon drauf auf Zero Motorcycles. Das, ja, sind so, weiß nicht, ob das die Vorreiter sind, was so Elektromotorräder angeht. Aber wir sprachen vorhin schon davon, dass wir beide keine oder alle keine Soundfetischisten sind, dass wir, ja, sagen, wir brauchen dieses ewig lange Geröhle aus diesem Auspuff. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dem Vergleich mit diesem E-Mios, ja, die es hier gibt, auf ein richtiges Motorrad, was wirklich nicht diese Soundkulisse macht und dann dieses Fahrgefühl zu erleben, dass man mehr von seiner Umwelt mitbekommt, gepaart mit, dass es leise ist, finde ich irgendwie schon genial. Also das würde ich mal gerne ausprobieren. Irgend so ein Motorrad, was auch dann, ich fahre ja auch gerne Langstrecke, natürlich dann auch Langstrecken tauglich ist und jetzt nicht irgendwie so ein Motorrad ist, was du halt nach 80 Kilometer wieder irgendwie auftanken musst, also aufladen musst für einen halben Tag. Das interessiert mich schon sehr stark. Mhm. Lili, wie sieht das bei dir aus? Bleibst du bei dieser Zwei-Ventil-luftgekühlten Welt oder? Vorerst mit Sicherheit ja, weil sich bei mir einfach auch die Anzahl der Kilometer immer weiter reduziert hat und ich hatte zeitweise 3 Motorräder zu Hause und habe dann nach dem letzten Unfall, der mich einfach mal 10-12 Wochen außer Gefecht gesetzt hat und ich hänge sehr an meiner Mobilität, ich meine, ich bin viel zu Fuß unterwegs, das hat mich doch ziemlich mitgenommen und war ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe damals die Maschine, mit der ich den Unfall hatte, also die Afrika Twin, die Honda, dann verkauft und bin die darauffolgenden 2 Jahre extrem wenig gefahren und bin eigentlich jetzt gerade dabei, mich wieder ein bisschen zu berappeln. Muss aber ehrlich sagen, dass ich nach eben über 20 Jahren Motorradfahren auch echt eine richtig schöne Wetterfahrerin geworden bin. Also wenn da ein bisschen komisches Wetter ist und ich fahre jetzt seit 2009 auch Cabrio, dann ist das einfach eine sehr große Konkurrenz geworden, das Auto, muss ich ehrlich zugeben. Was für mich natürlich das Nonplusultra wäre, weil ich bin mit meiner Größe, ich bin ja 1,82 groß, im Grunde für die Ducati zu groß. Ja, das ist wirklich so, wie du am Anfang gesagt hast, so in den Beinen spüre ich halt auch das Zwicken nach einer gewissen Zeit. Und die Afrika Twin war halt toll von der Sitzposition her und ich habe die wirklich sehr, sehr gern gefahren. Und mit der habe ich eben auch längere Touren unternommen, war in Österreich unterwegs, war in den Vogesen unterwegs und im Grunde ich habe aber immer einfach auch die Motorcharakteristik von der Ducati immer geliebt, vom ersten Tag an, wo ich die hatte. Und für mich war eigentlich die ideale Kombination der Motor von der Ducati in einem Enduro, Reise-Enduro-Fahrwerk. Ja. Also das heißt, die Gachiva Elefant wäre eigentlich mein Motorrad. Und da bin ich ja immer mal wieder am Gucken, aber jetzt wie gesagt nochmal ein drittes Motorrad zu kaufen. Ich habe auch eine Abstellmöglichkeit, wo einfach 2 reinpassen und das dritte ist immer die Frage, wohin damit, ne? Und von daher, also das ist so die Überlegung, vielleicht irgendwann dann doch mal noch eine Elefant, 900er Elefant mehr zuzulegen. Also wenn, dann auch schon gleich die, für mich gesehen die große, weil ich bin ja bis vor 4 Jahren nur Motorräder mit 650 Kubik gefahren, dann habe ich eben die 750 Supersport gekauft und es wäre dann quasi schon die Überlegung, so eine 900er Elefant mir mal zuzulegen, aber da wären wir immer noch im Bereich 2-Ventiler-Vergaser. ansonsten ist der Kurzfristplan jetzt einfach mal meine Panda mal wieder richtig in Schuss zu bringen. Die hat optisch doch sehr gelitten die letzten Jahre. Ich habe die mal lackieren lassen, aber das Projekt wurde auch nie fertig, weil der Rahmen eigentlich lackiert gehört. Jetzt war es das letzte Jahr auch außer Gefecht, weil der Anlasser kaputt war. Den habe ich jetzt dieses Jahr endlich repariert. Jetzt muss ich die Schwinge noch ordentlich ausmitteln. Die Besonderheit bei diesen alten Ducatis, eben speziell auch bei der Panda, ist ja, dass die Schwingenlagerung im Motor, die Schwinge im Motor gelagert ist. Die Hinterradschwinge ist im Motor drin gelagert. Der Motor ist der ist sowieso mittragend. Mhm. Also der Motor ist mittragendes Element des Rahmens, aber die Besonderheit bei der Panda ist, dass die Schwingenlagerung im Motor stattfindet und der Motor wiederum, da haben wir wieder das Problem, Leichtmetall gegen gehärteten Stahl. Mhm. Das heißt, irgendwann hat man da Spiel drin. Und die müssen auch seitlich das Spiel muss auch seitlich ausgemittelt werden mit so Unterlegscheiben. Und das muss ich jetzt mindestens mal machen. Das hat jetzt der TÜV auch beim letzten Mal wirklich so nur noch mit Ach und Krach jetzt akzeptiert. Und es ist auch was natürlich beim Fahren, bei Lastwechseln von rechts nach links ein extremes Kippeln reinbringt. Also man kann momentan mit meiner alten Ducati nicht wirklich sportlich fahren. Mit der kann man nur so ein bisschen rumcruisen. Mhm. Ja, mit der neuen, klar, die ist tipptopp in Schuss, aber also neu, ich rede immer von neu, das Motorrad hat auch 19 Jahre auf dem Buckel, ne? Aber die ist, wie gesagt, tipptopp in Schuss, die hat ja auch noch keine 30.000 Kilometer auf dem Buckel, also. Aber die Panda jetzt in Ordnung zu bringen, vollends technisch und dann sie optisch noch aufzuwerten, also den Rahmen mal lackieren zu lassen und dann eben auch die Lackteile, die hat ja Ich habe die ja gekauft bereits mit etlichen Modifikationen. Die hatte also keine Originalverkleidung mehr, sondern eine Halbschale von der 900er Supersport oder 750er Supersport, also quasi diese 70er Jahre Modelle, ja, mit dieser rundlichen, so eine Halbschale. Runde Kanzel. Genau. Mhm. Also die runde Kanzel, die aber rahmenfest ist, nicht, ja, am Lenker, sondern, mhm, rahmenfest und im Prinzip so am Tank entlang, ja, noch so ein Stück geht. Und original hat ja die Baujahr 80 Panda diese relativ wuchtige Verkleidung, die eigentlich vorne so bis auf die Hälfte vom Motor runtergeht. Mhm. Und später hatten sie ja die mit diesem Spoiler, mit diesem Knick vorne drin. Ja. Und ich habe mir jetzt eben diese Ur-Panda-Verkleidung, ja, also diese etwas wuchtigere, besorgt. Und die muss mal angebaut werden, ja, und dann eben auch lackiert werden. Und mir hat es vor ein paar Jahren, ist mir der mir hat es den Tank zerrissen quasi. Wie das denn? Was ich halt auch nicht wusste, ist, dass ich das Motorrad eigentlich im Grunde schon mit einem beschädigten Tank, mhm, gekauft habe, weil das ging ja auch 13, 14 Jahre gut. Mhm. Jetzt war es aber so, dass der Tank hat ja innen von unten drauf gesehen so eine Art Tunnel. Genau. Und zwar liegt eigentlich im Original bei dem Motorrad dort der Luftfilterkasten. Mhm. Der hat so eine Zylinderform, mhm, und es gibt ja Motorräder mit einem Zentralrahmen, Zentralrohrrahmen, ja, da geht also vom Lenkkopf ein dickes zentrales Rohr Richtung hinten, ja, über den Motor hinweg, und da sitzt so ein Tank, die haben dann auch so einen Tunnel, mhm, da sitzt normalerweise das Tank drüber. Wie so ein Sattel. Wie so ein Sattel oben, ja, drüber, genau, gut, ja, gut beschrieben. Und bei der Panda ist es aber so, dass die zwei Rahmenzüge hat, die rechts und links entlang gehen, und der Tank eigentlich diese Sattelform, also diesen Tunnel, nicht bräuchte. Mhm. Aber da liegt normalerweise der Luftfilterkasten, mhm, drin. Und was ich nicht wusste, ist, dass der da schon mal durchgerostet war, mhm, und dass man da schon mal so ein schokoladentafelgroßes Stück Blech draufgelötet, mhm, hatte. Allerdings war das weich gelötet. Okay. Und jetzt waren wir vor, weiß nicht, wie lange ist das her, 4, 5 Jahre, auf diesem Treffen von der IG Panda, mhm, unterwegs, bei Heilbronn da oben irgendwo. Und es war ein extrem heißer Sommer, und wir sind also so eine kleine Tour in einer großen Gruppe gefahren und sind dann irgendwo Mittagessen gegangen. Und wir saßen so draußen im Schatten, und in meinem Rücken standen die ganzen Motorräder in der prallen Sonne. Ja. Also in meinem Rücken, das heißt, ich habe sie nicht gesehen. Irgendwann springt der mir gegenüber Sitzende auf mit einem Schrei: Lilly, aus deinem Motorrad läuft der ganze Sprit davon. Ja. Jetzt habe ich mich rumgedreht, war wirklich ein Sturzbach. Also, ja, es lief wirklich unterm Tank raus, ja, über den heißen Motor, der Sprit, und es hat, mhm, gedampft, ja, es hat, ja, gezischt, und wir haben gedacht, jetzt gleich fliegt es in die Luft, und dann, ja, hätte keiner eine Kippe fallen lassen. Mhm. Und dann sind wir hin, haben den Tank abgebaut und haben dann eben entdeckt, diesen Metallflicken, der da innen, ja, drauf gelötet war. Den hat es jetzt, mein Tank war nicht mehr sehr voll, der war vielleicht noch viertels gefüllt. Mhm. Jetzt hat da diese extreme Sonne drauf gescheint, die Tankentlüftung hat nicht funktioniert. Ja. Und es hat sich ein extremer Druck innen in dem Tank gebildet, ja, und diesen Flicken hat es auch, dieses weich gelötete hat es einfach aufgedrückt. Ja. Ja, der versucht, den Tank dann wegzugeben und in einer Karosseriewerkstatt mit Hartlöten richtig ordentlich flicken zu lassen, mhm, hat darin gemündet, dass der Tank sich so aufgewölbt hat, dass er nicht mehr aufs Motorrad gepasst hat. Aha. Den konnte ich also wegwerfen. Und dann war ich relativ lang beschäftigt, einen neuen Tank zu finden, und der ist jetzt halt, der passt jetzt halt farblich nicht. Das heißt, mein Motorrad ist jetzt momentan ein einzigster Farbenhaufen. Ja. Ne, der Rahmen ist noch rot von der Ursprungsfarbgebung. Ich hatte die aber damals schon in schwarzen Lackteilen gekauft, habe die dann auf gelb umlackieren lassen. Mhm. Der Rahmen sollte eigentlich mal anthrazitgrau werden, mhm, so wie ich die Felgen habe ich schon anthrazitgrau gemacht. Aber zum Rahmenlackieren kam ich nie, dann ging das los mit dem Tank, dann habe ich diese Verkleidung gekauft, und jetzt habe ich im Prinzip einen roten Tank, gelbe Seitendeckel, gelbe Sitzbank hinten, also Heckteil, mhm, hinten, ja, silbernen Tank, rote Verkleidung. Mhm. Also es ist ein einzigster Farbenhaufen. Das heißt, der nächste Plan, wenn eben diese Schwinge gemacht ist, ist, sie dann lackieren zu lassen. Und da bin ich halt noch nicht sicher. Eigentlich müsste ich mit dem Rahmen anfangen, was aber, mhm, bedeutet, alles abzubauen. Mhm. Und da graut mir ein bisschen vor. Ist viel Arbeit halt drauf. Ja, die andere Überlegung war mal, den quasi mit dem Pinsel anzulackieren, aber. Das sind kriegst du nicht. So ein Anthrazitgrau Metallic, du kriegst schon Farben, die verlaufen, aber du hast dann trotzdem unten, unterhalb des Motors hast du Stellen, die kriegst du ja nie ganz fettfrei und es ist schwierig. Ja. Das wäre bei so einem, richtig gemacht und pulverlackiert. Ja, bei so einem schönen Motorrad, also das sollte dann auch. Es ist schade, wenn man so pfuscht. Ja. Wenn ich so auf die Zukunft schaue, also jetzt mal über das, was ich mir so vorstellen könnte, was ich fahren könnte, oder sehe ich auf einmal in den 10 Jahren oder knapp 10 Jahren, mit denen ich mich jetzt stärker damit beschäftige, mit der Materie, dass unglaublich viel passiert. Also gerade auch hier bei unserer Marke Ducati, die sich noch vor der Audi-Übernahme extrem in diesen Fahrassistenzsystemen engagiert haben und dort quasi sowas wie Industrieführer geworden ist. Man muss überhaupt sagen, dass nach der Finanzkrise 2008 die 4 japanischen großen Anbieter im Markt der großen Motorräder gegenüber den europäischen Marken, die früher so ein ganz marginale, vielleicht 10-20% Anteil hatten, inzwischen ins Hintertreffen geraten sind. Also die europäischen Marken BMW, Ducati, KTM, Triumph als die wichtigsten zu nennen, sind diejenigen, die einfach den Ton angeben. Und das hat sich insofern geändert, dass also quasi, ich glaube, inzwischen über 50% des Marktanteils in Europa auch wieder auf diese lange Zeit gebeutelten europäischen Hersteller kommt. Und die haben das gemacht durch wirklich innovative Geschichten. Und mich fasziniert auch so ein bisschen die Idee des autonomen Motorrads in dem Sinne, wie ein Pferd und ein Reiter funktionieren, dass, wenn ich als Reiter nicht auf dem Pferd bin, fällt das Pferd nicht um, ja, sondern das hat so eine eigenständige Mobilität. Mit dem Reiter zusammen gewinnt das dann eine Richtung und ein Ziel und wird wieder was komplett anderes. Und als Idee dahinter, und da steckt auch ein bisschen Ducati dabei, gibt es diesen einen Terminator-Film, den ich jetzt, ich weiß nicht, ob das Terminator Genesis ist, auf jeden Fall der zweite oder nicht der ganz schlechte vom letzten Jahr. Und da gibt es quasi so Motobots. Das sind also so Terminator-Roboter, die halt als martialische Motorräder so durch die Gegend autonom fahren. Und der eine John Connor hält, der entert quasi eines dieser Motoren, der hält sich da einfach irgendwie fest, weil die brauchen ja keinen Sattel, die fahren. Ja, einfach, ich erinnere mich. Ja. Und die hatten halt die Dynamik-Szenen als Vorbilder, haben jedenfalls, hat das Ducati hat sich da eingekauft und haben gesagt, das hätten sie mit Hypermotar Motorrädern, also quasi so die Salvation war es, ich habe den Artikel durch mal verlinken. Die entsprechenden Dynamik-Stunts gemacht. Und diese Idee, dass das Motorrad quasi noch stärker zu einem eigenen Wesen wird. Das finde ich irgendwie ganz, ganz faszinierend, aber auch in der Art, dass eine Menge Dinge, wir haben ja darüber gesprochen, dass das Gesamtsystem Motorrad irgendwie so eine kinetisch prekäre Angelegenheit ist, ja. Und einerseits ist es faszinierend, das zu handeln, aber es ist auch gefährlich und gleichzeitig haben wir halt die technischen Möglichkeiten zum Beispiel, ich bin am Überlegen, ob man quasi in den Steuerkopf einen Elektromotor einbauen könnte, der quasi diesen Lenkimpuls durch einen extrem starken Linearmotor, also durch einen ganz minimalen Elektropuls selber auslösen kann, wenn eine Fahrsituation das erfordert. Also dass man quasi Fahrassistenzsysteme mit reinbringt, die es in noch größerem Maßstab verhindern, dass was passiert. Ich meine, es gibt so viele Sachen wie Kurven, ABS, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, Traktionskontrolle und. Aber diese Idee, dass man fast nicht mehr willentlich überhaupt ein Motorrad schrotten kann, finde ich als Idee faszinierend. Mhm. Und weil ich das klingt jetzt so ein bisschen nach Entmündigung, aber ich bin halt der Meinung, der Reiter von vor 400 Jahren und auch heute reiten Menschen, die fühlen sich nicht entmündigt, nur weil das Pferd nicht von alleine umfällt, wenn sie da nicht mehr den Impuls geben. Ne? Und auch die Entlastung, dass man quasi sagt, so ein Pferd im Schritttempo, dann macht das schon das Richtige und das fällt eben nicht in den Rollsplit, sondern das Pferd automatisch. Ich finde das nicht, also ich sehe die Sache jetzt nicht so am Ende, vor allen Dingen, weil mit der Maschine, die ich habe, die ist so an diesem Umschlagpunkt zwischen, der Motor ist also quasi schon elektronisiert, aber es ist noch kein Drive-by-Wire, sondern es ist noch wirklich ein Draht, der da irgendwie eine Klappe bedient. Es gibt keinerlei Assistenzsysteme. Und jetzt zu schauen, wie dieses System sich weiterentwickelt, das finde ich spannend. Und wahrscheinlich wird da in den nächsten 20 Jahren noch eine Menge passieren. Und das finde ich toll, das weiter zu verfolgen, und vielleicht kommt in 10 oder 15 Jahren überhaupt erst eine Maschine, die mich wieder so kickt, dass ich sage, die muss ich haben, weil jetzt irgendwie einfach so ein Durchbruch in eine andere Liga passiert. Ob das jetzt mit Elektroantrieb ist, weiß ich nicht. Ich bin eher so ein bisschen in Sorge wegen des Sounds, dass man halt wirklich nicht so wahrgenommen wird. Mhm. Also es gibt dann ja schon Abrollgeräusche und. Vielleicht wird es dann so künstliches genau, Sound erzeugen, ja, und klar. Das sind dann eher so Sachen, wo ich konzeptionell so Bauchschmerzen bekomme. Das ist natürlich ein Thema, was diese ganze Elektromobilitätsgeschichte lösen, also was im Rahmen dieser ganzen Elektromobilitätsgeschichte gelöst werden muss, dieses Thema. Ne? Also du hast zwar vorher gesagt, loud is out, aber es gibt ja auch den schönen Spruch, loud pipes save lives. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Also das ist ein generelles Problem der Elektromobilität. Aber ich denke, wenn wir in die Zukunft schauen, dann sieht es schon sehr stark danach aus, als ob wir, wenn wir jetzt wirklich mal 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft schauen, dass wir dann wahrscheinlich auch bei den Motorrädern elektrisch fahren. Und warum auch nicht, wenn man sich die Dynamik von dem Elektromotor anschaut, also wenn ich diese Smarts bei uns manchmal fahre von Car2Go, das ist einfach, selbst diese kleinen Smarts sind total faszinierend zu fahren, und wir haben bei der Arbeit im Fuhrpark einen BMW i3 und das ist halt Wahnsinn. Also aus dem möchte man nicht mehr aussteigen. Okay. Selbst ich, wo ich keine passionierte Autofahrerin eigentlich bin. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe diese Dynamik, diese gleichbleibende Drehmoment in dem Motorrad, ich weiß auch gar nicht unbedingt, ob ich das Schalten dann vermissen würde. Ja. Kann ich mir schon gut vorstellen. Also von daher, das, was du vorher gesagt hast, Elektromotorrad, da kann ich mich noch gut reindenken. Wo ich mich nicht gut reindenken kann, was aber jetzt keine Abwertung sein soll, sondern ich kann mir, da fällt mir einfach die Vorstellungskraft, ist das, was du gerade erwähnt hast mit dem autonomen Fahren, kann ich mir beim Motorrad nicht so richtig vorstellen. Finde ich aber grundsätzlich spannend, weil ich neuen Technologien grundsätzlich erstmal positiv gegenüber eingestellt bin. Allerdings muss ich natürlich sagen, je mehr Elektronik in so einem Fahrzeug drinsteckt, ich merke das jetzt halt beim Auto. Ich habe bis letztes Jahr einen Fiat gefahren, der war 20 Jahre alt, der hatte elektrische Fensterheber und ABS, und das war's mit Elektronik. Und ich hatte im Grunde bei dem Auto nie mit der Elektronik Probleme. Jetzt habe ich seit einem Jahr einen Opel, der ist 7 Jahre alt und der hat schon jede Menge mehr an Schnickschnack. Ja. Nicht sowas wie ein Auto, was jetzt die letzten 2-3 Jahre in der Oberklasse, ist ja immer noch ein Kleinwagen, aber ich habe schon viel, viel mehr Probleme mit der Elektronik. Also es kann sein, dass ich im Winter manchmal fast nicht aus meinem Auto rauskomme, weil einfach die Scheibe, diese kleine Abwärtsbewegung, die diese rahmenlosen Türen machen, um aus der Dichtung rauszufahren beim Türe öffnen, macht er manchmal im Winter einfach nicht. Und dann muss ich wirklich mein Dach, mein elektrisches Cabrio-Dach kurz entkoppeln, kurz ein kleines Stück aufmachen, wieder zumachen, dann die Scheiben manuell ganz runterfahren und wieder hochfahren, bis sie einmal auf Anschlag waren, und dann geht die Elektronik wieder. Ansonsten dreht die mir einfach bei kaltem Wetter manchmal, also das hatte ich jetzt über den Winter, 4-5 Mal. Und dann sage ich mir einfach, je mehr Elektronik in so einer Kiste drinsteckt, dann lobe ich mir meine alten Ducatis, die die eigentlich so gut wie nichts oder gar keine Elektronik drin haben. Ne? Ja. Das bei den beiden Fahrzeugen ist es ja wirklich nur Elektrik. Mhm. Da bin ich auch komplett bei dir und mein Gegenpol wäre, ich möchte meine Vorkriegsmaschine nicht nur besitzen, sondern so tauglich machen, dass ich mit der lange Touren fahren kann und da irgendwas aus den späte 20er bis späte 30er Jahre, auf jeden Fall mit diesen, wie heißen die, Trapezgabeln, die ich einfach wunderschön finde. Und diese Schwingengabeln, ja. Und das ist also etwas so. Ja, weil ich sag mal, du kannst an deiner Ducati zum Beispiel auch nicht einfach irgendeinen Teil austauschen gegen ein Teil, was du auf dem Schrottplatz holst. Gar nicht. Du musst an alles mit dem Laptop rennen. Ich benutze das wie, das ist eine Maschine, an der ich selber außer diesem Batterie oder im Notfall, dass ich da mal versuche, was weiß ich, eine Sicherung mal rein oder raus zu tun, bin ich komplett angewiesen auf die Leute bei DSB, ursprünglich Ducati Store Berlin. Mhm. Aber es gibt jetzt einen offiziellen neuen Ducati-Händler, sodass die quasi jetzt nur noch mit gebrauchten Maschinen arbeiten. Das kostet über die Laufzeit, habe ich jetzt wahrscheinlich fast so viel Geld in Wartung reingesteckt, wie die Maschine ursprünglich mal gekostet hat. Aber dafür, ich will dieses Jahr noch nach Marokko mit der Maschine fahren und meine weiteren Touren, ich bin bisher immer wieder zurückgekommen auf eigener Achse mit der Maschine. Mhm. Es gab schon Probleme, da war es dann aber mehr so, dass, was weiß ich, irgendwie die Kupplung nicht mehr getrennt hat, weil, was weiß ich, die Hydraulikflüssigkeiten der Kolben nicht mehr ganz geschlossen hat. Also es gab schon Probleme, dass es wirklich nur noch so auf dem hinkenden Bein nach Berlin gekommen ist, aber sie ist angekommen. Mhm. Und das gehört aber irgendwie auch mit zum ganzen Abenteuer dazu. Mhm. Ja. Ja, ja. Ich werde mir auf jeden Fall in Marokko schon Adressen raussuchen, wo da in welchen großen Städten die entsprechenden Spezialisten sitzen. Ja. Ja. Ich meine, bei mir oder für mich hat das Motorradfahren halt aus der Historie, wo ich herkomme, eben mit diesem Beruf, den ich erlernt habe. Mhm. Ich habe zwar nicht Zweirad oder Automechanikerin gelernt, sondern Werkzeugmacherin, aber ich habe eben schon an meinem ersten Motorrad oder an meinem Moped, an der 80er viel selber geschraubt. Und was ich an den Ducatis mache, ich auch nicht so wahnsinnig viel selber, weil viel Spezialwerkzeug auch benötigt wird, gerade selbst zum Ventile einstellen. Mhm. Lasse ich also alles in der Werkstatt machen, aber wenn ich an die Honda denke, mit der ich da eben ein paar Jahre unterwegs war, in die Afrika bin. Ich habe mir da ein Werkstatthandbuch gekauft und im Grunde habe ich alles komplett selber gemacht, den kompletten Kundendienst, alle Einstellungen, alles drum und dran. Und das war einfach auch eine sehr überschaubare Technik und ich hatte in den mehreren Jahren auch ein paar Vorfälle, zum Beispiel sind beide elektronische Zündboxen in der Zeit kaputt gegangen, musste ich wechseln, aber das ist ein bekanntes Problem bei dem Motorrad, also die waren einfach wahrscheinlich dementsprechend alt, die haben dann Wackelkontakte, das ist eine Kinderkrankheit bei dem Motorrad, aber man hat dann auch über diese Zeit das Gefühl, man kennt das Motorrad, man kennt die einzelnen Schrauben, und man verwächst nochmal ganz anders mit dem Fahrzeug, wie wenn man es im Prinzip an der Werkstatt abgibt und sagt, mach, ich hol's in einer Woche wieder. Mhm. Ja. Wie gesagt, ich mache jetzt an den Ducatis auch nicht alles, also es soll jetzt soll auch nicht abwertend sein, wer den Nerv nicht hat oder die Zeit nicht hat. Und ich schraube auch nicht mehr so viel wie früher, weil ich halt auch früher, als ich noch näher bei meinen Eltern gewohnt habe, konnte ich in die Werkstatt von meinem Vater, der ist Klempner, aber hat eine super toll ausgestattete Werkstatt. Ja. Und jetzt schraube ich halt im Hinterhof. Ja. Also das ist auch nicht das Nonplusultra. Mhm. Mhm. Deshalb mache ich auch nur noch kleinere Sachen. Ja. Ne? Also allein die Reparatur jetzt vom Anlasser, ich habe das bei mir in meinem Kämmerchen, wo die Motorräder stehen, ausgebaut. Dann habe ich es im Prinzip bei meinen Eltern zerlegt. Dann bin ich noch in meine Autowerkstatt gefahren, weil die haben eine Drehbank und habe dort den Kollektor abdrehen lassen und bin dann zu meinem Ducati-Schrauber und habe bei dem die neuen Bürsten und Kohlen und Zeug geholt und habe es dann bei meinen Eltern wieder zusammengebaut. Also es war ein Riesen-Act. Ja. Ja. Aber dafür habe ich mir halt letztlich, habe ich an Ersatzteilen irgendwie 45 Euro bezahlt und ein neuer Anlasser hätte halt irgendwie 350 oder was gekostet, also irgendwie 300 Euro gespart, ne? Also. Und wieder was gelernt. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, früher war das in jedem Fall, Schrauben und Fahren gehörte, glaube ich, für weite Teile dazu. Da bin ich komplett so ein ein Mensch aus einer anderen Zeit, ja. Und dazu bin ich auch nicht fasziniert genug, das Schrauben als Hobby zu sehen. Für mich ist es immer nur eine zwingende Notwendigkeit, ab einem gewissen Punkt mich mit so etwas auseinanderzusetzen, wo aber auch irgendwie die Faszination liegt. Also ich finde es auch nur faszinierend, so ein hochkomplexes technologisches Ungetüm als Betreiber mit Hilfe von anderen Leuten überhaupt am Laufen zu halten, weil diese in der Werkstatt sagen sie auch, sie kennen niemanden, der überhaupt so eine Maschine täglich oder jedenfalls über die Saison richtig bewegt, auch lange Strecken fährt, weil diese Maschine ist ja ein Sportgerät und ist dafür gar nicht vorgesehen. Das heißt, die Maschinen, die es noch gibt, die stehen jetzt alle in irgendwelchen Garagen und sind Standuhren und Sammlerstücke. Mhm. Es gibt vielleicht ein paar wenige, die sind total runtergerockt, aber so als tägliche Maschine gibt es die kaum. Die sind ja auch verschwunden. Bei uns in der Nachbarschaft steht so eine, ja, wo du das Gefühl hast, die wird wirklich täglich gefahren. Ja. Die sieht auch etwas abgerockt aus. Das ist ja die mit diesen beiden übereinander liegenden Scheinwerfern. Genau. Deswegen meintest du vorher auch vom Design war das so ein bisschen umstritten. Ja, ja. Ja, und die hat auch diese Seitenflügel, so Winglets. Also die hat sehr viel, die ist eines der, mit der Katana vielleicht vergleichbar, eines der durchgestyltesten Maschinen überhaupt. Und sie haben auch in der späteren Generation das wieder abgerüstet. Also es gab keine, vielleicht jetzt mit der Panigale der neuen, die auf einer komplett aus einer technischen Idee heraus durchdesignt ist. Aber hier ist gewissermaßen an der Technik gar nicht so viel verändert worden zum Vorgängermodell, sondern es ist wirklich das Design, eine Designsprache, die wirklich in jedem einzelnen Detail, und das ist für mich faszinierend, ich entdecke jedes Mal, wenn ich die an dieser Maschine putze, arbeite oder sonst was tue, neue Details, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Also das ist wirklich, und das, ich bin nun mal Gestalter, ich bin Designer und für mich ist das auf einer ganz, ganz anderen Ebene eine Faszination, wo auch meine wirkliche Leidenschaft liegt, so etwas zu besitzen. Und besitzen heißt für mich dann auch, ich muss es halbwegs adäquat fahren können. Das war überhaupt, wenn man so will, dass ich überhaupt auf die Rennstrecke gegangen bin, war ich muss diese Maschine mal so benutzen, wie sie eigentlich gedacht für war. Für was eigentlich gemacht ist, ja klar. Ja. Mhm. Dass ich da so eckig gefahrene Reifen hatte, war natürlich nicht so lustig, weil ich kenne diesen Effekt, den du vorhin beschrieben hast. Ja, das Kippeln, und ja. Und zwar in so einer Spitzkehre und wo ich dann, du bist schon so schräg, also du verlierst irgendwie einen halben Meter auf der Rennstrecke, das kriegst du im normalen Straßenverkehr ja gar nicht mit, dass du von hoch in so einer ziemlich extremen Schräglage und wenn dir dann die Maschine nochmal so absackt, ohne dass du eigentlich was tust, sondern dann ist das schon mal ein komisches Gefühl, aber hat auch seinen Reiz, in jedem Fall. Ja, also kann ich nur bestätigen, man merkt auch, was da Reifen ausmachen. Also ich bin ja, meine erste Bereifung war ja sehr unglücklich, die Werksbereifung, das war irgend so ein Bridgestone, wie ich heute sagen würde, einmal, der da draufgezogen war und ich dachte mir, ich bin das Motorrad Probe gefahren beim Händler und fand es total geil, hab mir das dann bestellt und kam dann an und ich fahr damit und dachte mir, was ist denn hier los? Das fährt sich total bescheiden. Und dann, bis ich dann den ersten Satz Reifen da runtergefahren habe und dann dachte so, das muss an den Reifen liegen, weil auch viele Leute im Forum immer so geschrieben haben, dass die Werksbereifung total nicht zu gebrauchen wäre und halt auch gar nicht meinem Stil entsprach. Und da habe ich erstmal gemerkt, was so Bereifung beim Motorrad an anderen Gefühle ausmacht. Das merkt man beim Auto gar nicht. Ja. Aber beim Motorrad ist es halt ganz extrem. Und vor allem, wenn du sagst, wenn du die Reifen eckig gefahren hast, dann ist es natürlich gerade ganz extrem. Gerade wenn man so städtisch unterwegs ist, dann ist man halt natürlich viel am Bremsen und Gas geben und bremsen und viel gerade ausfahren. Und daher tritt halt dieser Effekt halt eher ein, als wenn man halt das Motorrad halt irgendwie auf Landstrecke bewegt und halt viel Kurven fährt und dann mal die Flanken auch immer schön abfährt, ja. Ja. Bei der Honda, als ich die bekommen habe, waren die Reifen halt auch sehr unglücklich abgefahren, weil die hat vorher jemand gefahren, der ist quasi täglich zur Arbeit mitgefahren. Und seine Strecke zur Arbeit hat jetzt wahrscheinlich eher gerade Strecken als viel Kurven beinhaltet. Ja. Und dann waren die auch so ein bisschen unglücklich abgefahren und dann habe ich die halt voll ins Runde gefahren und habe immer gedacht, wenn ich so auf einer Straße fuhr, wo so Spurrillen waren, die ist getanzt. Ja. Also richtig, ich habe gedacht, meine Güte, wenn ich da mal andere Reifen drauf habe, dann muss das besser werden. Und dann haben wir also, dann kam also der Tag, nach ein paar Monaten habe ich gesagt, jetzt gut, jetzt sind die Reifen runter, vollends, jetzt tausche ich die. Und habe die also, die hatte keinen Hauptständer. Mhm. Ich habe mir da so einen Montageständer gekauft, wo man die so hochpumpen kann. Mhm. Und fange an, das Vorderrad auszubauen, weil ich das dann komplett so zum Reifenhändler bringen wollte oder auch gebracht habe. Und wie so das Motorrad zum ersten Mal mit freischwebendem Vorderrad vor mir ist und ich bewege das quasi die Lenkung mal so von rechts nach links rüber, dann hat die richtig in der Mitte so einen Einrastpunkt gehabt. Ja, ne? Weil die Gabel schon so einge... Ne, nicht die Gabel, sondern das Lenkkopflager. Lenkkopflager war so eingelaufen, dass es richtig quasi in der Mitte eingerastet ist. Ja. So, ding, immer so, das hat das man richtig gespürt. Da braucht man viel Lenkimpuls, und das hat eben genau auch dieses Schwimmen oder diese komische, bei Längsspuren, dieses komische Verhalten erzeugt. Und dann, das war quasi 2 Wochen vor dem geplanten Vogesen-Urlaub. Und dann habe ich da in so einer Nacht- und Nebelaktion oder 1,5 Wochen, also nicht viel Zeit vorher, habe ich in so einer Nacht- und Nebelaktion da dieses, eben auch dieses das alles ausgebaut und neue Lager besorgt und bin dann eben auch zu meinen Eltern gefahren. Das ist immer eine Stunde entfernt. Ich muss immer durch Stuttgart durch. Das ist ganz grausam vom Verkehr her. Ja. Und habe da bei meinem Vater dann diese untere Lagerhälfte da runter warm gemacht und runter mit irgendwelchen Meißeln da runtergeholt. Und also Wahnsinn. Und dann nachts um 2 wieder mit der Lampe das Motorrad wieder zusammengebaut, damit ich planmäßig in Urlaub fahren konnte. Aber dann, siehe da, neue Reifen, neues Lenkkopflager, das war wie ein neues Motorrad. Mhm. Ja, plötzlich war das ein Fahrgefühl, als ob das Ding neu wäre. Ne? Ich glaube, wir machen Schluss. Ne? Ja. Ich glaube, wir haben viel abgehandelt. Ich glaube es auch. Guck mal auf die Uhr. Ja, auf jeden Fall, wir haben viel abgehandelt. Gut. Muss ja auch nicht die letzte Session sein, die wir über 2 Räder machen. Und wenn du mal wieder in Berlin bist, dann du hast so einen reichen Erfahrungsschatz, dann können wir und ja noch viel weitere dieser prekären kinetischen Angelegenheiten besprechen. Aber erstmal vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann auch mal an die Hörer noch. Vielen Dank fürs Durchhalten. Man kann uns wie immer erreichen über die angegebenen Kanäle. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und freuen uns, euch bald wieder auf den Ohren zu liegen. Und fahrt vorsichtig. Genau. Und vorausschauend. Und immer eine Handvoll Asphalt unterm Reifen. Genau. Genau. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.